Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Heute mit einem Special über Heidelberg. Heidelberg ist vielen Besuchern Deutschlands bekannt, so als Aushängeschild, Fachwerk, das Schloss oben über der Stadt und Wein, Weib und Gesang und so. Aber Heidelberg hat leider irgendwie dieses Wochenende eine schlechte Pille genommen. Und ich bin mal wieder selber hier im Hintergrund natürlich. Und unser Außenreporter, der Orehov, der war in Heidelberg, um sich das Schlamassel da mal anzusehen. Und ich schalte jetzt mal raus, direkt zu unserem Außenkorrespondenten. Ja, danke sehr. Ich war unterwegs bei der Femi-Demo in Heidelberg und das Ding war am 10. und hat um 3 Uhr angefangen, ging dann, hatte Open End, also wie gesagt, Feministen sind sehr gut darin, Sachen zu organisieren, wenn es darum geht, etwas anzufangen, aber nicht, wenn sie wissen, wann man aufhören muss, und deshalb hat auch keiner einen Plan, bis wann es so geht, aber mir ist schon gleich zu Anfang aufgefallen, dass die Leute da schon sehr zurückhaltend waren, weil sie mich nicht kannten, und im Endeffekt habe ich schon gefragt, ob ich Bilder machen darf von den Plakaten, und mir kamen dann so Fragen zurück wie, ja, aber wofür machen Sie denn die Bilder? Von welcher Zeitung sind Sie? So, inwiefern machen Sie das? Für wen machen Sie das? Also, die Sachen, die eigentlich öffentlich rausgetragen sind, mögen Feministen nicht, wenn man sie dabei fotografiert, was schon eine Aussage für sich ist. Ich habe das alles schön auf Twitter protokolliert. Ich suche mal gerade mal den Thread raus, dann kannst du den vielleicht einblenden, dann sage ich da mal was zu. Aber ansonsten ist es halt echt so, dass ich mich in gewisser Form bestätigt gefühlt habe darin, was ich schon über Feministen gewusst habe. Und wenn man sich mal das Programm anschaut von denen, die haben halt so ein Programmheftchen ausgeteilt. Das ist so Perspektive grenzenlos feministisch, okay? Den Thread da könnt ihr dann selbst mal vielleicht mal raussuchen, den verlinken wir dann, aber ein bisschen was zu dem, was hier so drin steht in diesem Flyer. Es fängt halt damit an, so, wir rufen auf, warum ist es wichtig, dass du für Feminismus hier und jetzt auf die Straße gehst? Traditionelle Rollenbilder schränken uns alle ein. Deswegen lohnt es sich, gegen Sexismus und für eine emanzipierte und freie Gesellschaft zu kämpfen. Insbesondere beim derzeitigen Erstarken von rechten und antifeministischen Kräften wollen wir uns unter dem Motto Perspektive grenzenlos feministisch auf die Straße begeben. Unser Feminismus ist grenzenlos antirassistisch. Okay, das ist der erste Absatz, okay? Allein das läutet so viele rote Flaggen, das ist einfach so unmöglich. Oh mein Gott. Oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Also im Endeffekt war es sogar so, dass die dann hier in einem anderen Paragraph da darauf eingehen, dass Frauen hier so Double Oppression haben, weil sie ja nicht nur Frauen sind, sondern auch Frauen of Color gibt, und die müssen sich so im Patriarchat unterordnen und haben so Probleme und oioioioioi. Ja, währenddessen läuft das alles auf so einer Demo mit einem Wagen, von der Polizei begleitet, und die quatschen da irgendwas von kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, nein heißt nein, und so darüber, dass ja hier dein Körper gehört dir, Mädel, und so, und keine Macht den Strukturen. Obwohl sie eigentlich selbst nicht merken, dass Feminismus schon so weit in der Gesellschaft angekommen ist, dass ihnen niemand mehr widerspricht in dieser Richtung, und von daher sie ja eigentlich das Status quo schon mitbestimmen. Von daher müsste der Feminismus laut der eigenen internen Logik, ja, gegen sich selbst vorgehen und sich selbst mal irgendwie ein Stoppzeichen setzen. Diese Leute haben es aber nicht gemacht. Das ist komplett an ihnen vorbeigezogen. Ja, also man kann ja durchaus davon sprechen, dass Feminismus inzwischen selber eine Struktur bildet. Ja, genau. Mit den ganzen Quotenregelungen und Gender Studies, und also ist auf jeden Fall selber Teil dieser staatlichen Struktur. Und dann die Abschaffung zu fordern, ist ein bisschen so, als würde man den Ast absägen, auf dem man sitzt. Ja. Ja, also von daher ist es auch daran auch festzustellen, dass Feministen irgendwas verlangen. Okay, die bitten um nichts. Okay, die verlangen, als ob ihnen irgendwas schon zusteht. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn sie es bekommen, wollen sie es nicht mehr, weil das ja bedeutet, dass sie sich ja damit jetzt zufrieden geben müssen, was sie ja gewollt haben. Aber es geht ihnen nicht darum, dass sie was erreichen. Es geht ihnen jetzt in dieser Welle darum, dass sie sich beschweren. Ja. Und dann ist hier wirklich so richtig dreist formuliert in einem anderen Abschnitt: Rechtes Gedankengut geht mit Antifeminismus einher. Der Ruf nach traditioneller Ordnung findet Widerhall, wenn das patriarchale Kleinfamilienleben angepriesen wird. Da sagt Papa noch, wo es lang geht, und Mama kümmert sich noch. Entsprechend stoßen Leidensmodelle, die allen Menschen Freiheit und Entscheidungsmacht über ihr eigenes Leben lassen, auf sture Ablehnung. Aus dieser Ablehnung wächst Hass auf Menschen, die sich nicht dem konservativen Kleinfamilienmodell unterordnen. Zum Beispiel queere Menschen, ich weiß immer noch nicht, wie ich das auf Deutsch aussprechen soll. Ich sag queere Menschen, die Leute sind einfach quer. Das ist von der Querfront, oder? Ja, von der Querfront. Überzeugte Single-Frauen-Sternchen, Hausmännersternchen, Patchwork-Familien und Regenbogen-Familien. Okay? Also allein dieser erste Satz in dem Abschnitt, dass rechtes Gedankengut mit Antifeminismus einhergeht, das sagt schon einfach mehr über diese Leute aus, als sie selbst über sich selbst formulieren würden. Das ist einfach so. Ironischerweise haben die ja nicht nur die Demo organisiert und alles. Ja? Nicht nur ist das Patriarchat so stark, dass es Widerstand erlaubt. Ja? Die haben gegen Kapitalismus geschrien, und zwar nur den westlichen, okay, nur so hier mehr Sozialismus hier für uns und yay. Aber währenddessen hatten die sahen alle sehr gut gekleidet aus. Das waren sehr gut gekleidete Studentinnen, die alle da irgendwie Ethnologie oder Soziologie studieren oder Gender Studies in Heidelberg, das kann man machen. Und im Endeffekt Leute, die dann so auf diesem Wagen dann so das kapitalistische Ikon, also kapitalistische Gegenstände überhaupt da hatten, ein MacBook, okay? Die haben da ein MacBook draufstehen, von dem sie Musik abspielen, die so laut abgespielt wird, dass da wahrscheinlich irgendwie schon was an Lärmbelästigung gilt. Und deswegen bin ich da nicht bis zum Schluss da geblieben, weil mir das dann irgendwie zu dämlich wurde. Weißt du, das war halt einfach unmöglich. Mit den Leuten da konnte man auch nicht reden. Die waren alle einladend, das war alles cool. Aber man hat schon wirklich ganz klar gemerkt, dass da so eine Grenze ist, ab der die Leute einfach abschalten, okay? Da war so ein Punkt, da habe ich mit einer geredet, die da vorgeschrien hat, hier Nein heißt Nein, und ich habe sie gefragt, was es denn nun bedeutet. Ja? So von wegen, ja, 2 plus 2 ist 4, so ist das halt. Wer widerspricht dem, dass Nein Nein bedeutet? Ja? Da meint sie, ja, viele Leute, die merken das nicht und machen dann halt weiter und so und belästigen Leute. Und ich konnte die echt nicht ernst nehmen, weil sie im selben Atemzug darüber geredet haben, dass sexistische Witze ein Problem sind und in der Disco angetanzt werden, wenn man das nicht möchte, ist auch ein Problem und alles ist problematisch für die. Ja, es ist einfach unmöglich gewesen. Und ich habe sie gefragt, was es denn bedeutet mit diesem Nein heißt Nein. Und dann meint sie, ja, das ist doch offensichtlich. Und meine ich so, okay, cool, was ist mit der Situation, wenn sich so eine Seite, also wenn beide Partner betrunken sind, dann Sex haben und dann die eine Seite meint, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, dann guckt die mich so an von wegen, ich bin kein feministisches Nachschlagewerk. So. Oder ich brauche mehr Details. Das kommt auf die Situation drauf an. Educate yourself. Ja, das war so merkwürdig. Wahrscheinlich hat sie eben diese Einstellung trainiert durch Internetinteraktion mit Leuten und so. Hat mich dann als Real-Life-Troll gesehen, obwohl ich nur Fragen gestellt habe. Und dann kamen gleich so Fragen, um versuchen, mich auszustoßen. Warum sind Sie hier? Was wollen Sie hier? Das sind so Fragen, die Sie interessieren sich für das, was wir hier machen? Ja, warum? Ja. Warum? Warum interessieren Sie sich dafür? Also es ist wirklich so richtig. Stellen Sie Fragen? Nein. Ja, Sie laufen hier rum, reden mit Leuten. Sind Sie hier dabei oder warum sind Sie hier? Da war am Anfang ein Typ, der einfach so ein ganz normaler Typ war, wurde dann von der Feministin angelabert, hat mit ihr geredet, wollte nichts Böses, hat dann nur gesagt, ja, so mit den Burka, ja, dass Frauen, die sich so verschleiern, das ist einfach logistisch und aus vielen verschiedenen Richtungen auch einfach hinderlich daran, weil man hier nicht sieht, wer dahinter ist. Und wie soll zum Beispiel ein Arzt eine Frau untersuchen, die sich verschleiern muss? Ich meine, wie funktioniert das? Das passt doch überhaupt nicht zu den Strukturen, die wir hier haben. Ja? Und dann meint diese Feministin zudem, so, ja, wenn man den Frauen jetzt aber sagt, sie sollen die Burka abnehmen, dann ist das ein Aufzwingen und das sollte man nicht machen, denn das verhindert die Integration von diesen Leuten. Und als ich mich dann angemischt habe, weil da konnte ich halt wirklich nicht normal dastehen und zuhören, hat die Feministin schon einfach so ein Resting-Bitch-Face angemacht, als ich ihr gesagt habe, ja, aber Integration ist halt so ein zweiseitiges System. Einmal vom Staat her, also Refugees Welcome, Programme und so für Flüchtlinge, aber andererseits auch von der Seite der Leute her. Es ist doch so, dass in Frankreich, da habe ich das als Beispiel genannt, viele Muslime sich zuerst mit dem Land identifizieren, aus dem sie kommen, und dann, oder mit der Religion, aus der sie kommen, ja, und dann erst sagen, okay, ich bin hier in diesem Land. Das heißt, die Integration scheitert eben da, weil die Leute aus einem Kulturkreis kommen, wo sie so einen Stolzgehalt haben und deswegen sich nicht integrieren wollen, ein Stück weit. Ja? Es sind nicht alle, natürlich sind es nicht alle, aber es ist eine kulturelle Sache und das habe ich auch persönlich bei mir und meinen Eltern auch gemerkt. Also als wir hier nach Deutschland kamen, so um 2000 herum, meine Eltern immer noch, so mein Vater scheint immer noch ein bisschen angekränkt zu sein, deswegen, weil ja sie halt Immigration durchgemacht haben und obwohl sie Russland kritisch sind, mögen meine Eltern Russland trotzdem. So die würden liebend gerne dahin. Ja, aber eigentlich nur so sozusagen die Essenz von der Stadt, die sie mögen, von ihrer Kindheit wieder aufzufangen und nicht in dem Land zu leben, okay? Meine Eltern würden niemals zurück nach Russland ziehen. Niemals. Aber trotzdem ist da immer noch so diese Diskrepanz, die ich persönlich überhaupt nicht habe. Ja? Und ich sage meiner Mutter das und sie stimmt mir zu, aber trotzdem will sie nach Russland. Sie hasst es da, aber sie will trotzdem dahin, was halt merkwürdig ist ein Stück weit. Aber trotzdem ist es halt so, dass ja, gesellschaftliche Integration ist halt so ein schwieriges Ding und da zu sagen, ja, es ist nur so ein systematisches Ding und wir, das System muss sich verbessern und offener sein, heißt, das bedeutet überhaupt nichts. Das bedeutet nichts, denn man sagt ja nicht, in welche Richtung und was gemacht werden soll. Deine Mutter hat internalisierte Russophilie. Ja. Ich habe mit einem Typen dann geredet, habe dann dem Typen so gemeint, ja, aber das, was ihr hier macht mit dieser Demo, ihr zwingt ja eigentlich Leute, toleranter zu sein. So, die Leute dürfen nicht intolerant sein. Ja, das ist ja schon auch eine Form von Aufzwingen von einem System, ja, und der guckt mich so an, so von wegen, nee, nein, der Feminismus, der hilft eigentlich Leuten da aus dem System auszubrechen und deshalb wollen wir den verbreiten. Okay, und was ist, wenn ich aber den Feminismus nicht mag, meine ich so, was ist, wenn ich mich trotzdem nicht dran halten will? Ja, dann meint er so, ja, dann bist du halt so böse halt, und dann ist das halt nicht gut, wenn du das machst und dann müsstest du dich halt ändern. So, merkst du nicht, dass das eigentlich genau das Spiegelbild ist von dem, was ihr versucht da zu bekämpfen? Ja, so. Ich meine, es ist doch unmöglich, Mann. Ich war so frustriert, aber es hatte schon so seine guten Momente gehabt. Einer von den Momenten war, dass ich eine blauhaarige, moppelige Feministin mit Problem Glasses und Piercings gesehen habe. Live, das war so cool. Das war so toll. Ich habe endlich meine live blauhaarige Feministin gesehen. Das ist so cool. Oh mein Gott, Alter. War das so deine erste Demo in dem Bereich, die du besucht hast? Es war meine erste Demo überhaupt. Ich habe okay, deswegen. Also es hat mich schon ein bisschen gewundert, dass du über die Umstände so. Aber das ist bei Demos halt so der harte Kern. Das sind immer, egal worum die Demo geht, der harte Kern sind immer Spinner. Ja, also ich sehe ja hier, ich habe jetzt gerade auf das Fenster da geklickt, ich sehe ja, du hast diesen Thread aufgemacht da, den ich habe und ja, die haben diesen Wagen gehabt und sind damit so rumgefahren und Women Power und da unten ist halt so ein kleines Herzchen mit einem A und da ist so Ing Antifa, also Loving Antifa. Women Power, Intersectional Feminism, so, scroll mal ein bisschen runter bitte. Da ist dann so ja, ich habe das halt alles auf Englisch beschrieben, weil ein Großteil von den Leuten, die da mir folgen, auf Englisch auch halt verstehen. Deshalb wollte ich denen das auch mal so sagen. Ja, also das. Das hier ist aber schon Hate Speech mit dem Multiple Bridges in Heidelberg to Trump off. Na, das war am Montag. Das war eine Antwort Hate Speech, okay? Das war, ich habe es ja nicht beabsichtigt, ja. Oh mein Gott. Es war wirklich sehr skurril. Vor allem, weil die Leute einfach nicht gemerkt haben, dass es überhaupt keinen Widerstand gibt. Ja? Es war ja nicht so, dass da Leute dagegen demonstriert haben. Da war überhaupt kein Widerstand gegen Feminismus. Und der Feminismus meint trotzdem in irgendeinem Wahnvorstellungszustand, dass sie ja doch eben, weil sich niemand widersetzt, das jetzt noch weiter drücken müssen. So. So. My little titties, my fat belly. Die haben feministische Rap-Musik gehört. Das ist wahrscheinlich Shinzuki oder wie die heißt. Ja, glaube auch. Da sieht man auch so die Standarte von dem Antifa-Typen da. Ach, Mann. Es war schon gruselig, aber ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Also, so. 10 out of 10 would recommend again. Aber zur Beschreibung. Feminist geworden bin ich jetzt zwar nicht, aber so, ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen, Feminist zu sein. Also, anstatt dass die mal über wichtige Themen reden, die Frauen betreffen, war das einfach nur buchstäblich so eine Gruppe an Leuten, die ihr Safe Space organisiert haben, auf Rädern und dann rumgelaufen sind und über sich selbst geheult haben. Okay? Das war ein wirkliches Ding von schaut uns an, schaut mich an. Ja. Ja. Die haben über nichts gesprochen, was irgendwie nachhaltig ist. Weißt du? Und ich kann und will nicht glauben, dass diese Frauen, diese Leute da, die mitgemacht haben, wirklich glauben, dass das Ding, dass diese Demo, dass der Nachhall von der Demo irgendwie länger als 2 Tage halten wird. Also das ist einfach so alltäglich und Leute haben sich damit schon abgefunden, dass Feminismus mitten in der Gesellschaft ist, dass so eine Demo eigentlich genauso wirklich wäre, wenn sich Mathematiker begehen würden und sagen würden, 2 plus 2 ist 4 und so, ja, ist halt so, okay, ne, whatever. Aber es war echt frustrierend. Jo, das war so meine kurze Rant-Erklärung zu dem, was ich da so gesehen habe. Und uiui. Und wird Heidelberg wieder zu seinem Status zurückfinden als Touristenmagnet oder ist das jetzt vorbei nach der Nummer? Ach du, ich glaube, das haben so wenig Leute mitbekommen, dass das so irgendwie was war. Da wird sich halt echt, das wird sich wieder alles legen. Wie viele Leute waren da, was schätzt du? Naja, da waren so schon 100 oh, Leute waren da. 100? Ja, da... Das war schon eine schwer zu überschaubare Masse, aber ich hab halt schon einfach so schätzen können, dass über eine Strecke von 4 Fahrbahnen, wir sind da so über eine Straße gelaufen, ne? Über eine Strecke von 4 Fahrbahnen, also in die eine Richtung 2, in die andere Richtung 2 und dann noch so ein Zwischen, so über Querinsel, ne? Hat sich die Schlange schon erstreckt und die war halt echt so ziemlich dicht, also es waren schon viele Leute. Also man kann sagen, die Weltraumaffen erreichen ungefähr genauso viele Leute wie der Feminismus in Heidelberg. Ja, aber der ist halt nachhaltiger hier, diese Weltraumaffen. Ja. Von denen hat man noch was in der Gesellschaft, ey. Aber auch wir sind nicht vor Kritik gefeit und manche Leute lassen sogar Gutachten über ihre Kritiker anfertigen, ne? Weil sie, also es gibt ja Leute, die sowieso gern Gutachten über sich anfertigen lassen. Da haben wir die Anetta ja schon bei erwischt, wie sie sich einen Stasi-Persil-Schein hat schreiben lassen, aber jetzt hat die Amadeo-Antonio-Stiftung richtig durchgegriffen und bei Dr. Daniel Salzborn ist das Gutachten als Meinungsfreiheit getarnter Hass in Auftrag. Ja, Gutachten müsst ihr euch mit Anführungsstrichen vorstellen. Ja, also wissenschaftliches Gutachten würde ich sagen, beides. Oder vielleicht auch wissenschaftliches und Gutachten in einzelner Anführungsstrichen. Und rechte Kampagne und ja. Eigentlich alles, was da steht. Also Leute, dieser Gender-Wahnsinn, noch ganz kurz zu dieser Demo, dieser Gender-Wahnsinn geht so tief, dass die Leute hier in dem Flyer schon von Rassist-Sternchen innen sprechen, okay? Also, man muss ja wirklich alle Gender von Rassisten integrieren, ja? Also wenn, dann konsequent, ne? Wir schauen mal, ob Dr. Salzborn das hier auch geschafft hat. Ja, also auf jeden Fall, der Titel ist ja eigentlich schon mal Weltding alleine, ne? Als Meinungsfreiheit getarnter Hass. Ja, und die wir werden da auch noch in den historischen Kontext gestellt später, das kommt alles noch. Also ein Gutachten für meine Verhältnisse sollte nicht mit so einem Ding aufmachen. Also ich weiß nicht, das klingt ja schon eher wie eine Anklage. Das ist ja nicht, und mir sieht hier, 3. Oktober, ist also praktisch noch druckfrisch. Ja, Pluralismus, Meinungsfreiheit und Internet. Auch gut. Die Spinnennetzmetapher und der Antisemitismus. Da freue ich mich auch schon drauf. Komplett. Meine Nase wächst einfach jedes Mal, wenn ich Antisemitismus lese, Alter. So unmöglich. So, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur. Super, in der ersten Zeile schon Zivilgesellschaft untergebracht. In der bundesdeutschen Demokratie, der sich seit fast... Vor allen Dingen die Amadeo-Antonio-Stiftung, in Klammern A-Stiftung, ist ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur. Da muss schon direkt noch eine kleine 1 dran für eine Fußnote und unten dann Quelle bei uns Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung. Allerdings... Und die engagieren sich also schrecklich für alles, ja, konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Und dann gleich, es ist ein wichtiges Anliegen, gleichermaßen gegen Antisemitismus und Rassismus zu NSU, wir sind ganz wichtig, Also es ist, dass ein Gutachten schon wie eine Heiligsprechung anfängt, das lässt mich schon stark dran zweifeln, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben. Hier haben sie das ja gemacht, hier haben sie die Vorstellung hingeschrieben. Das, was ich gerade im Scherz gemeint habe, haben die direkt durchgezogen. Sehr gut. Das sind so ein Zettel so, wir sind die Guten, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, aber die Orientundestiftung ist gut, habe ich festgestellt. Ich war auf ihrer Über-uns-Seite und da steht gegen Nazis und deswegen kann ich ihnen hiermit assistieren, dass sie gut sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Stiftung mit dieser Arbeit nicht nur Freunde macht, sondern auch viele Feinde. Vor allem in rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Spektrum. Ja, alles Nazis, so. Außer ihrem Wiki. Ich hasse das wirklich so, also jetzt mal wirklich Hate Speech Time, okay? Ich hasse es wirklich so, wenn Leute sehen, dass da ein Widerstand ist zu dem, was sie sagen. Und es ist wie so eindeutig, dass weil Widerstand da ist, wir ja das richtige Ding machen, ja? So, das ist genauso, wie wenn du in der Schule bist und du hast so eine Matheaufgabe und du sagst so 2 plus 2 ist 5 und dann sagt dir der Lehrer, nein, das ist falsch. Und dann sagst du, haha, weil du mir widersprochen hast, heißt es, dass ich recht habe. Die ständigen Bombenangriffe der Alliierten zeigen nur, dass ich vollkommen recht habe. Ja. Oh mein Gott. Das ist echt lächerlich. Ja, aber gut. Ja, weiter geht's. Ach. Ja, die, also, Nazi. Aber, also, jetzt wird noch über Nazis gesprochen, aber es wird natürlich gleich übergeleitet dazu, dass das leider halt auch die Zivilgesellschaft teilweise Nazi ist. Aber doch ein bisschen Nazi. Ich bin 20% Nazi. Ich bin nicht 100% Nazi. Ach, wussten Sie doch auch Nazis. Hallo. Wegen Stalin und so. Denen, die weit rechts stehen, ist natürlich die Rechtsextremismusforschung ein Dorn im Auge. Angesichts des vorhandenen Bildungsgrades wissen sie aber auch, dass es öffentlich wenig opportun wäre, Rechtsextremismusforschung abzulehnen. Also wählt man einen Umweg, auf dem nach scheinbar formalen Kriterien die Wissenschaftlichkeit in Frage gestellt wird oder die Reputation der forschenden Personen diskreditiert wird. Das verschafft dem der rechten WissenschaftlerInnen den Vorteil, selbst nicht mit einer inhaltlichen Positionierung in Erscheinung treten zu müssen, zugleich aber in der öffentlichen Debatte die missliebigen Positionen über den kommunikativen Umweg der suggerierten Unseriösität diskreditieren und diffamieren zu können. Das heißt nichts weiter, als die Leute reden ständig drüber, dass Anetta bei der Stasi war. Und das ist. Ja, oder dass man sowas wie die AA-Stiftung nicht braucht. Das reicht ja schon. Ich meine, in gewisser Form würde ich dem schon zustimmen, sagen, ja, es ist halt, es geht halt dann nicht um das Argument, das eine Person dann bringt, sondern um die Person selbst. Also in dem Sinne ist es halt ein Ad hominem, ja. Wenn man, sobald die Kahane irgendwas sagt, dann sie auf sie mit dem Finger zeigt und sagt, ja, du warst mit der Stasi. Aber sie beschäftigt sich in dem Bereich, der andere Leute betrifft. Von daher ist es gerechtfertigt. Ja, in dem Fall greifen die ja halt eben die Forschung in Anführungsstrichen an, die da passiert. Ja. Es ist halt einfach nicht wirklich legal, was die gemacht hat. Also, für mich ist das auch gar keine Frage von legal. Das Problem ist doch, dass die Linken auch nicht zimperlich waren, die Nazi-Vergangenheit, in der Vergangenheit der Bundesrepublik, die Nazi-Vergangenheit von jedem Einzelnen auszugraben und sie als Waffe zu benutzen. Und wenn das jetzt andersrum geschieht, mal, dann wird gleich geheult. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Also es gab ja genug Leute, denen sie versucht haben, wo dann auch Gutachten geschrieben wurden und was weiß ich. Also ich erinnere mich zum Beispiel damals an den Waldheim, der Präsident von Österreich, glaube ich, geworden ist, obwohl er mal angeblich bei der SS war. Und das war ein Riesending. Hm? Und ein Riesenaufriss. Und da wurden 1000 Artikel verfasst und Gutachten geschrieben. Aber jetzt, wenn in dem Fall halt jemand kritisiert, dass jemand bei der Stasi war, und ich möchte die Stasi und die SS nicht vergleichen, aber es ist halt dann diskreditiert sich jemand einfach für so ein Feld, in dem sie arbeiten will. Ich würde halt auch irgendwie jemanden, es gibt ja so Verrückte, die Pferde töten mit Messern irgendwie, und dem würde ich auch nicht bei mir auf dem Reiterhof anstellen wollen. Es ist halt wie jemand, der eine Ausbildung zum Arzt gemacht hat und dann seine Patienten mutwillig getötet hat und dann auf einmal wieder Doktor sein will. Ja. Dann wird dich das einfach immer jagen, weil das halt der Punkt davon ist. Du hattest deinen Job, du hast ihn gemacht, jetzt hast du den Job verkackt und fertig. So, du darfst dich nicht nochmal drum bewerben. Das ist einfach. Rechtsextremismus steht in. Also hier wird alles hier wird die Weimarer Republik so in letzter Konsequenz oft gewalttätiger Intoleranz. Das ist dann wieder so ein Ding, wenn die Leute sagen, wieso, ist doch dann im Prinzip auch egal, wenn irgendwer zu blöd ist, das zu mögen, was andere Leute irgendwie machen. Ich meine, solange wie der Staat da nicht gegen vorgeht, kann es uns ja auch egal sein, wenn dann irgendwo einer sitzt und sagt, Schwulen sollen nicht heiraten, das finde ich doof. Ich meine, ne? Aber das wird dann hier wieder so, in letzter Konsequenz ist das dann aber oft gewalttätig. Aber auch das hier, keine bedingungslose Freiheit für die Feinde der Freiheit, denn die Nationalsozialisten waren es, die Freiheit der Weimarer Verfassung genutzt haben und so weiter. Da könnte man halt auch sagen, denn die Amadeo-Antonio-Stiftung war es, die Freiheiten der Berliner Verfassung genutzt hat, um diese auf legalen Wege abzuschaffen, um ein totalitäres Regime zu errichten. Also das ist jetzt böse überspitzt, aber wer weiß, was in der Zukunft in unseren Geschichtsbüchern stehen wird. Gamergate, Memes, Pepes. Kick. Wie Trump Amerika zerstört hat. Im Jahr 1 nach Trump. Die armen Medien. Die Russen haben die Wahlen manipuliert. Oh Mann. Ja, genau. Fake News überall. Und ich dachte, wir hätten diese neue Verfassung extra, damit das mit der Sache wie in Weimar nicht mehr passiert. Und aber naja. Verwirkung von Grundrechten oder die Bedingung der Lehrfreiheit an die Normen der Verfassung, aber auch einfach gesetzliche Regelungen, wie etwa die Volksverhetzung, einschließlich NS-Verherrlichung und Holocaustleugnung, ja, Paragraph 130 Strafgesetzbuch, die Fortführung einer für verfassungswidrig erklärten Partei, den Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot, die Verbreitung von Propaganda. Das sind alles Beispiele, wie das Grundgesetz halt Freiheiten einschränkt. Ja, aber das ist halt jetzt eine Sache zu sagen, ja, es steht da drin, und eine andere zu sagen, dass man das jetzt nicht so dogmatisch nimmt und erstmal schaut, ob es denn in der heutigen Zeit noch irgendwie so wie sich das verändert hat. Ich meine, man muss auf jeden Fall eingehend prüfen, ob jemand wirklich verfassungswidrig ist, und man kann das nicht einfach behaupten, wie es dieses Gutachten ist. Deswegen muss man das auch in Deutschland dann irgendwie machen und nicht herleiten, weil du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, ja, hier die, keine Ahnung, von den Gülen da in der Türkei ist das wahrscheinlich auch verboten worden. Und die PKK ist auch nicht erlaubt. Ist auch hier nicht erlaubt. Ja. Ist auch hier eine verfassungswidrige Organisation. Es wird ja, also dafür haben wir diesen Apparat, ja. Mhm. Militant Democracy. Mhm. Ja, aber das interessiert die ja wieder alle nicht. Da regen sie sich dann endlos drüber auf, über so einen kleinen Club mit ein paar hundert Leuten, weil er irgendwie national im Namen stehen hat. Und der jeden Tag seiner Existenz kurz vor der Schließung steht. Hm. Oh Mann. Ja, das ist jetzt alles eigentlich doch theoretische Einleitungen, Grenzen von Meinungsfreiheit. Das ist auch ein Spruch hier. Im bundesdeutschen Verfassungsverständnis gibt es keine Meinungsfreiheit für Feinde der Freiheit. Also ich glaube, da würden einige Leute widersprechen. Da gibt es eindeutige Urteile einfach auch zu, dass gewisse eben auch gerade an solchen Grenzpunkten halt die Meinungsfreiheit stärker wiegt. Das ist was wir aus Weimar und aus Nazi-Deutschland gelernt haben. Und Fakt nochmal, das wollen die ja eigentlich aushöhlen. Das ist Teil der wehrhaften Demokratie, dass du auch sagen kannst, ihr da oben erzählt uns nicht die Wahrheit, ohne dass das als Hate Speech eingestuft wird. Man müsste es halt schon transparent gestalten und es passiert halt nicht. Und anstatt, dass man jetzt sagt, okay, wir haben unsere Gesetze, wie wir sie haben, lass uns das nicht weiter irgendwie so darauf irgendwas aufbauen, weil das halt nicht wirklich meiner Meinung nach eine stabile Grundlage ist, um eine Meinungsfreiheit auszuhebeln, weil jemand den Holocaust leugnet. Also ich meine, das ist so, das wäre genauso, wie wenn in Strafgesetzbuch stehen würde, dass 2+2=4 ist und jeder, der was anderes sagt, der wird bestraft. Ja, es ist nachzuweisend, dass der Holocaust passiert ist. Okay, den zu leugnen ist ein Hirngespinst. Okay, da können wir doch gleich sagen, dass wir es verbieten, dass Leute sagen, dass es Gott gibt, dass Leute sagen dies und das und jenes. Man kann alles dann im Endeffekt als Hate Speech ansehen. Das sollte man halt nicht machen. Von daher wäre ich schon dafür, dass man ein Strafgesetzbuch Paragraph 130 einfach mal rausnimmt. Aber Gott gibt es ja wirklich nicht. Also ja, anders. Die Idee ist halt schon dahinter, dass solange solche Meinungsfreiheit eingrenzenden Paragraphen stehen, im Grundgesetz stehen, wird es Leute geben, die versuchen werden, diese noch weiter auszubreiten. Und von daher. Ja, im Strafgesetzbuch. Also. Entschuldigung. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Erstmal zitiert er sich hier schön selber, ja, Salzborn. Und während zum Beispiel viele Jahre lang die Redakteurinnen von Tageszeitungen rassistische, antisemitische oder völkisch-nationalistische LeserInnenbriefe, statt sie im Blatt abzudrucken, in den Mülleimer befördert haben und damit die politische Kultur und das Klima der Meinungsfreiheit davor geschützt haben, Feinden der Freiheit und damit Feinden der Demokratie Raum für ihre Parolen zu geben, haben die Entstehung und Verbreitung des Internet und die in der Bundesrepublik intensiv genutzten sozialen Medien die Möglichkeit geschaffen, einen virtuellen Raum entstehen zu lassen, in dem jeder jenseits von sachlicher oder fachlicher Kompetenz und auch nur jenseits einer Prüfung, ob die verbreiteten Meinungen faktenbasiert sind oder frei erfunden bzw. auf vorsätzlichen Lügen basieren, veröffentlichen und für Dritte zugänglich machen kann. Ja, und das mit dem in Deutschland weit verbreiteten sozialen Medien ist auch Quatsch. Also jedes Mal, wenn ich da irgendeine Auflistung zu sehe, steht da eigentlich drin, dass sowas wie Twitter in Deutschland unterdurchschnittlich viel benutzt wird. Also aber auch verbreitete Meinung faktenbasiert. Willst du also Religiösen verbieten, auf sozialen Netzwerken zu predigen? Ja, finde ich gut. Ja, aber da geht's, das ist doch. Ach, das gehört Christmon und ja. Diese ganzen Magazine alle heißen, die mich da mal bei Facebook mit ihren bezahlten Reklamen beglücken. Morgen wird ich lache zwar immer gern über euch, aber ich glaube, ihr müsst leider gehen. Ihr seid leider verfassungsfeindlich. Ich habe neulich eine Seite gefunden, Christians Against Dinosaurs, okay? Christen glauben nicht an Dinos, okay? Also. Ja, die Flat Earth Society gibt es auch immer noch. Ja, aber das mit den Dinos, das war neu für mich. Die bezeichnen legitimieren ihre Dino-Hoax-Theorie als Big Paleo. Also, so. Aber dabei weiß doch jeder, dass die Dinos auch in der Arche waren. Das haben die doch da, wo auch immer diese Arche im Originalformat nachgebaut haben, das sind doch Dinos. Also okay, aber wo sind die Überreste von der Arche? Ich habe gehört, dass man die Dinos, die hat Gott nur vergraben, um die Leute zu prüfen. Nee, das war bei Terry Pratchett. Strata, sehr guter Roman. Aber da sind die Leute dann so link, die vergraben dann Dinosaurier-Skelette mit Armbanduhren, nur um die Leute zu ärgern. Ja, und natürlich die Blogger, die müssen ja gar nichts hier machen, die sind ja keine Journalisten und dann, zack, können die einfach ihren Scheiß da rausposaunen, obwohl wir das nicht wollen und nicht mögen, ja. Das hat der Autor bei Tichys Einblick geschrieben, heutzutage viele Journalisten auch gleichzeitig bloggen, also ob man das quasi dann auch darauf ausweiten müsste. Im Endeffekt müssen wir schon realistisch rangehen und sagen, dass wenn wir das System so, wie das hier skizziert wird, umsetzen wollen, wir halt, sobald irgendjemand Internetzugang hat, sofort die Person überwachen mit so einer hohen Priorität, alle Leute überwachen im Internet, dass es im Endeffekt schon 1984 sein wird. Ja, das sowieso, ne? Also Wichsist. Ja, aber ich will nicht, dass das ist, okay? Ich will nicht, dass das ist, ja? Da stell dich mal nicht so an. Ich habe halt kein Problem. Ich habe wirklich, muss ehrlich sagen, ich habe wenig Probleme mit Überwachung und überwacht werden, weil im Endeffekt ich ja meine Daten selbst ins Internet stelle. Das Ding ist einfach nur, dass wenn da irgendein Algorithmus trainiert wird, der dann meine Worte analysiert und dann irgendwie Feministen da sitzen oder Aktivisten und dann Hate Speech markieren und den Algorithmus trainieren und dann mein Account auf eine Liste gepackt wird von Leuten, die da irgendwie irgendwelchen Scheiß schreiben, ja, und ich dann gesperrt werde, dann ist das halt etwas, was halt einfach zeigt, dass so man keine Algorithmen verwenden sollte. Also nicht irgendwie noch extra noch mehr Algorithmen verwenden. Ich finde es auch toll, wie hier von Amadeo Antonio Stiftung hier auch im oberen Absatz gleich auf die Feinde der Demokratie. Also Amadeo Antonio gleich Demokratie im Endeffekt. Also da wird überhaupt nichts in Zweifel gezogen. Halt. Eine Zivilgesellschaft unter Kahane in Ewigkeit, Amen. Man kann eine Zivilgesellschaft nicht auch eine mit Hate Speech erfüllte Zivilgesellschaft sein? Das ist nicht erlaubt? Tja. Einfach nicht mehr zivil, das ist dann nicht unzivil. Einfach ein keine bisschen Ahnung, hier, ein bisschen da, so. Und dann geht es natürlich um die Unternehmen, dass die natürlich auch eingebunden werden müssen. Das ist schon wieder selber hier verlinkt. Du kannst da mal später, wenn wir damit da ein Stück weit weiter durch sind, mal schauen, wie oft da das Wort Salzborn drin vorkommt. Die Demokratie ist natürlich eine Herrschaftsform und dazu als Beleg, was er selber geschrieben hat. Er ist derjenige quasi, der das festgelegt hat. Ich habe das gesagt, das sind meine Worte, please. Wie ich schon gesagt habe, die Demokratie ist eine Herrschaftsform. Ja, okay, das haben Leute in Griechenland schon vor dir gewusst, okay. Ja, steckt da nicht das Wort Herrschaft schon drin in dem Namen Demokratie? Oh shit, da müssten Sternchen sein. Herr Sternchen schafft. Ja, ich glaube auch. Was du erlebt hast, war auch eine Demo, aber ohne Kratie. Ah, Trolle, bla bla bla. Letztlich ist ja keine Foren und keine Kommentare mehr zu haben, nur den Standard, den es bei Medien in den Zeiten vor dem Internet auch gab. Also zurück in die Vergangenheit hier, aber progressiv in die Zukunft da. Mhm. Wie schön, damit die Hater nicht stören in der progressiven Zukunft. Dazu gehört, dass in sozialen Netzwerken strafrechtlich relevante Beiträge nicht nur gelöscht, sondern auch juristisch verfolgt werden. Verstehen die Leute nicht, dass das genau dasselbe ist wie Stasi 2.0, aber im Internet? Nee, es geht doch gegen Hasskommentare. Also meinst du, dass der Unterschied ist, in welcher Form das gesagt wurde und nicht was gesagt wurde? Amen. Oh, Kahane. Die Datenbasis des Gutachtens. Und hier bin ich dann echt langsam richtig stinkig geworden. Hier Punkt 3 und wir sind immer noch nicht namentlich erwähnt worden. Ich habe das ja in einem Rausch durchgelesen, als ich dieses Dokument entdeckt habe. Natürlich mit der Hoffnung, uns irgendwie präsent als die Kahane-Hasser Nummer 1 zu finden. Aber ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, wir sind nicht namentlich erwähnt worden. Tja. Das, obwohl wir eine der ersten waren, die den Namen Amadeo Antonio Stiftung hier im Internet erwähnt haben. Oh, ja. Ach, Leute, noch so als Sidetrack. Ich habe ja so ein Seminar, bei dem es um die Gefahren von Natural Language Processing geht. Und ein Thema, was halt auf dem Plan halt stand, so als Sonderthema, war Hate Speech Erkennung und Dogmatismus. Und dazu wurden ein paar Paper geschrieben, so mit Experimenten. Und im Endeffekt ging es dann darum, dass man Diskussionsrunden leitet und macht und eine Diskussion aufmacht. Und da hatte ich einfach eine Diskussion zum Thema Hate Speech gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon angesprochen habe, aber da meinte dann einer aus dem Publikum, die Antonio Amadeo Stiftung anzusprechen, ja, und ich habe da auch mich dann ganz, ganz gut, so ganz wohl gefühlt, weil ich ja durch euch schon mehr darüber weiß, weißt du, und das war halt schon merkwürdig, wie viele Leute auch bereit sind, den Staat dann die Rolle übernehmen zu lassen, Kommentare zu löschen, okay, so, da kamen Beispiele wie, was ist, wenn jemand online ist und Depressionen hat und dann sieht er einen Kommentar, der die Person so hart zurückstößt und so triggert und so. So, dann müsste doch der Staat sich doch um das Wohl der Bürger kümmern und so die Leute halt rausweisen aus dem Internet. Ich so, ach Gott, ach Gott. Die Datenbasis des Gutachtens schließt Bildmaterial einschließlich Bildcollagen bzw. manipulierten Fotografien ein. Und die Zuschriften sind unverlangt an die Amadeo Antonio Stiftung gesandt worden. Natürlich. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Fleisch auf den Knochen dieses Gutachtens. Die möchten uns nämlich jetzt erklären, wie das passiert ist, dass die Amadeo Antonio Stiftung von den bösen Rechten. Ja, in der Kampagne wohl. Genau. Ja. Und da wird dann aufgelistet, wer als erster praktisch was geschrieben hat. Und ja. Mit dieser Retrospektiv lassen sich politische Kampagnen relativ problemlos rekonstruieren. Vergleiche Salzborn 2003. Ja, vergleiche GEMAGE 2014. Bis heute immer noch nicht. Sag mal, wie skurril wäre das, wenn Leute in Berlin so Mein Kampf-Bücher verbrennen würden? So, wie skurril wäre das? Insofern wäre es gänzlich verfehlt, bei der Kampagne gegen die AAS davon auszugehen, dass sich diese als solche inszeniert und geplant gewesen wäre. Vielmehr ist es zielführend zu begreifen, dass sich zahlreiche rechte Akteure bisschen höher. Und das Etikett rechts ist mit Bedacht gewählt. Hast du mich recht rausgebracht. Ja, tut mir leid. Und das Etikett rechts ist mit Bedacht gewählt, weil nicht nur Rechtsextreme, sondern auch Rechtskonservative, also hier auch lustige Rechtschreibung, Rechtskonservative zu Akteuren in der Kampagne geworden sind, aufgrund punktueller und gemeinsamer Interessen in eine ähnliche Richtung engagiert haben. Also hier wird der Brunnen gezielt vergiftet. Also alle Leute, die sich gegen die Amadeo, die sind, wenn sie nicht rechts sind, sind sie Rechtskonservative in Klammern. Ja, genau. Also da ist niemand. Wenn ich punktuelle gemeinsame Interessen mit jemand anders habe, bedeutet das natürlich, dass ich unbedingt bei seiner Scheiße mitmachen will. Ja, aber sie drehen das ja so, weil die alle, also selbst nur der rechts in Klammern Konservative hasst ja die Juden und in Wirklichkeit, weißt du, ich glaube, so sehen die das. Also der ist nur konservativ, weil er sich nicht traut, das braune Hemd anzuziehen. Ja. Und dass das halt für die Diskussion Gift ist, wenn ich von vornherein alle abstempel. Oder auch für ein Gutachten Gift ist, wenn ich sowas als Feststellung schreibe, bevor ich auch nur einen Satz über den Ablauf gesagt habe. Das gehört ans Ende, wenn schon. Ich meine, ich verstehe schon, dass Journalismus hart ist, aber man... Ja, das ist kein Journalismus, das ist Wissenschaft, was der hier macht. Gutachten, ja, eben. Wissenschaft per se. Eben, von daher habe ich halt auch eben deshalb gemeint, ja, Journalismus ist halt schon schwer, aber so erst recht bei einem wissenschaftlichen Gutachten müsste er doch Quellen anbringen und nicht sich selbst zitieren, Alter. Der zitiert sich da schon weiter, vielleicht ja. Seit von 2015. Also, und alle seine Argumente basieren, hier nimmt er halt die Union ran, dass die halt nach links gerutscht ist und da insofern wurden Kräfte am rechten Rand marginalisiert. Nicht zuletzt durch das Engagement von Bundeskanzlerin Merkel selbst. Also alles ja, wird da... Was Heiko Maas macht, ist ja nur dafür da, um tatsächlich ein effektiveres Vorgehen gegen Rechtsextremismus zu ermöglichen. Das ist auch geil. Den Web 2.0 und damit des sozialen Interaktionsraums Internet auf eine solide, wenn auch freilich noch ausbaufähige Grundlage gestellt haben. Ja. Bäh. Eine Zensur findet nicht statt. Ja. Ende. Rechtsextremismus und die Bedingungen der Stasi 2.0, das Web 2.0. Ah ja, hier auch sehr lustig. Die Frau Kahane und die Taskforce. Also wir haben schon ein Jahr vor der Taskforce über die AA-Stiftung geredet. Aber das sehen Sie jetzt sozusagen als Explosionspunkt für diese orchestrierte Kampagne. Vielleicht stehen wir deswegen da nicht drin. Weil wir zu waren früh halt schon, waren. Wie wir immer waren halt schon die Kampagne, bevor es die Kampagne gab. Das Signal hat so lange gebraucht bis zur Erde. Ja. Genau, aus dem Gamergate-Nebel. Ja, damals waren wir ja noch im Gamergate-Nebel, stimmt. Das war ja noch weiter weg. Ist dann der Anführer der Taskforce der Taskmanager? Ja, vielleicht. Aber es ist nicht Multitasking-fähig. End Process. Sick Term. Das Programm der Antonio Amadeus Stiftung funktioniert nicht. Wollen Sie abbrechen oder wollen Sie warten? Wollen Sie ein Gutachten erstellen? Sofort abbrechen, löschen, deinstallieren. Da hätte Norton mich auch vorwarnen können, verdammt. Hat er, aber du wolltest nicht hören. Wollen Sie AAS Virus Trojan.kahane wirklich installieren? Wenn Sie Nein sagen, sind Sie Nazi. Wenn du, genau. Hörst, du bist Hitler. Ein Mann gewählt. Installation beginnt in 5 Sekunden. Ihre Zivilgesellschaft wird geupdatet. Ihre Ablehnung wurde bereits übers Internet an ihr Justizministerium in ihrem jeweiligen Bundesland überwiesen. Also postfaktisch betrachtet ist alles okay. Da brauchen wir noch die Dinger aus hier Demolition Man, die dann automatisch dir den Zettel ausdrucken, bei welchem Toleranzlager du dich Montag zu melden hast. Das gibt es dann bald im Ordnungsamt mit dem elektronischen Personalausweis. Gibt's dann auch. Oder einfach auf der Bankkarte. Entschuldigung, die Karte ist gesperrt, Sie müssen sich beim Umerziehungslager melden. Stellt euch vor, wie einfach bürokratisch das wäre, wie das ein Albtraum wäre, wenn man die Nummern 14, 88 und andere so Codezahlen für Heil Hitler und so Nazis und rechts irgendwie rausmachen müsste. Dann so, ja, Nummer 13 bitte, Nummer 13 ist nicht da, okay, oh nein, 14 darf ich nicht sagen. Ja, vor allen Dingen solche Spiele. 13. Stockwerke in Hotels teilweise. Das wird dann einfach umbenannt alles. Die müssen sich echt diese keinen Platz haben Metapher abgewöhnen, wenn sie über das Internet reden, weil da ist jede Menge Platz im Internet. Ja, vor allem ist es auch überhaupt nicht wissenschaftlich, da präskriptiv vorzugehen. Also die müssten eher sagen, warum es keinen Platz gibt, beziehungsweise darauf erst schließen, dass es keinen Platz gibt. Das ist jetzt aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz einfach so vorgelesen, was hier steht. Dann machen die einen schlechten Job. Ich meine, das ist los. Kommt da echt keiner auf die Idee, so während die das geschrieben haben, dieses Gutachten, so vielleicht sind wir doch nicht die Guten. Ja. Nee, nun keiner. Goddammit. Und dann sind da so, wer sitzt denn bitte bei der Taskforce denn schon drin? Ist das transparent oder ist es auch alles von der Antonio Amadeus Stiftung geleitet und niemand darf reinschauen? Naja, da haben wir uns auch schon mit beschäftigt. Die Taskforce ist ja nicht von der AA Stiftung. Die AA Stiftung ist ja nur Teil der Taskforce. Ah ja, stimmt, genau, das meine ich. Okay. Facebook und das Justizministerium hat ja da den Hut auf und hat der Danisch da ja damals angefragt. Okay. Und okay. Ob das jetzt irgendwie nur so ein Auslagern quasi wäre, so nach dem Motto, ja, nee, wir als Staat dürfen ja natürlich nicht, aber hier die Unternehmen, die machen das jetzt für uns quasi, sich damit zu beschäftigen, ob das okay ist oder nicht. Ich meine halt, ich frage das einfach so, wann werden wir denn da zur Taskforce mit eingeladen? Ich meine, wir beschäftigen uns. Das ist eine Frage. Ich meine, wir beschäftigen uns schon ganz von welcher Zeitung sind Sie? Ich bin kein feministisches die Bilder, die Sie machen, könnten ja online auftauchen, das wäre nicht gut. Genau, das wäre nicht aber gut. Aber grundsätzlich hat er recht, warum wird da an den runden Tisch eigentlich kein Betroffener gesetzt? Ja. Also jemand, der sich für Freiheit im Internet aussenden. Ja, weißt du warum? Weißt du, warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil diese Leute, genauso wie Social Justice Warrior, sich ja schon den Anspruch darauf nehmen, zu sagen, dass sie die Einzigen sind, die für Freiheit stehen. Das heißt, wenn du da hinkommst und sagst, ich bin auch für die Freiheit, aber ich bin nicht mit euch, dann brennen bei ihnen alle Sicherungen durch und dann heißt es so, nein. Das ist nein, heißt nein. Nein, nein, nein, nein, heißt nein. Nein. Wackeln Sie in Ihrem Studien und halt wiederholen es immer wieder. Nein, heißt nein. Ich hatte jetzt gerade so das Bild im Kopf von einem, der im Thor Steiner-Pulli da rumsitzt und dann irgendwie so sagt, so, ja, hier, die Juden und so weiter und so fort. Und Michael Maas dann hinterher sagen kann, ja, jetzt haben wir auch einen eingeladen, der eure Meinung vertritt. Ah. Ja. Ich will sehr zwei Seiten zählen, oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir müssen das auch nicht ganz durchgehen. Nee, nee. Auf jeden Fall das Ding. Ah, jetzt geht's hier geht's nämlich jetzt los. Hier ist es interessant. Unmittelbar am Tag der Pressemitteilung verlinkte die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld. Und da haben wir nämlich schon einen von den Nazis. Die ist ja, und netterweise ist ihr Blog ja auch danach auf Netz gegen Nazis gelandet, weil sie es gewagt hat, sich. Die ist da jetzt unter rechte Blogs und Verschwörungstheoretiker geführt. Das ist köstlich. Ja, das ist eigentlich mal die Frage, warum wir da nicht landen. Ja, das ist auch traurig, weil aber der YouTube-Teil ist noch in Arbeit. Also vielleicht haben wir Glück. Yay. Lena im Chat meint, dass der Stream bis jetzt irgendwie sehr deprimierend sei. Ja. Da kann ich auch nichts für Lena. Wir sind hier kein, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, Netta hat uns das geschickt und jetzt müssen wir darüber sprechen. Genau, wir sind auch nur so cheerful wie unsere. Aber wir haben noch ein paar, Sachen im Petto, die auch zum Lachen sind. Ich verspreche es. Ja, also hier wird dann halt, da ist sozusagen der Urknall. Die Stasi-Spitzel denunziert jetzt für Heiko Maas, Gesinnungspolizei von Maas, sagt die AfD Bayern, die natürlich gerne auf das Ding eingestiegen ist, weil die AfD ja nun auch ständig von allen Leuten wegen Rechtsextremen und Kram angefeindet wird. Natürlich sind die gerne darauf aufgesprungen. Ne? Klar, würde ich, der Feind meines Feindes ist mein Freund in dem Fall. Ja, also Höcke etc., da werden jetzt diverse Quellen genannt. Am interessantesten finde ich eigentlich, dass sie einen unserer erklärten Lieblinge auch gleich dick mit auffahren, nämlich den guten Don Alfonso von der FAZ. Also ich will noch mal kurz, die meinen hier, dass dieser Beitrag von der Lengsfeld abgeschrieben wäre und so stellen die dann in Verbindung, aber ich meine, das ist ein Blogbeitrag. Da kann auch jeder hingehen und den abschreiben. Aber das ist natürlich, das deutet natürlich nur darauf hin, dass es sich um einen Teil dieser Kampagne handelt. Hm. So ein Bullshit. Ja, es ist halt sehr viel über die AfD. Das sind ja im Endeffekt auch die Profiteure. Die politischen Profiteure in meinem Fall auch, also ein leider. Auf jeden Fall von unseren tollen Ministerien an die AfD. Ich wünschte, die würden nicht so großzügig sein, weil ich die AfD auch nicht für eine Alternative halte, aber. Ja. Ich auch nicht. Jetzt, wo die FDP wieder Studiengebühren fordert, weiß ich ja auch nicht, wohin mit meiner Stimme. Ja, da eh nur auf Länderebene gemacht. Außerdem, mir ist das durchaus recht, sondern auf die scheiß Gender Studies, Leute. Also ich bin der Meinung, dass für Naturwissenschaften sollte nichts kosten. Für den ganzen Geisteskram. Und da können sie dann ihre reichen Eltern ruhig für melken. Ja, dann sollte man das so machen, dass es halt irgendwie vielleicht subventionierte Sachen gibt, wo Leute mit Merit hinkommen, die wirklich sich als entsprechend versiert schon zeigen in jungem Alter. Und die anderen zahlen. Das würde ich vielleicht gerade noch so. Ja. Leute sollten, halt einfach so Trigger, Leute sollten halt so Triggertests unterzogen werden. So, da wird dir einfach mal, während du so im Internet bist, ab und an Hate Speech gezeigt. Und wenn du drauf ansprichst und dann so das immer ausblockst, dann bekommst du halt eben den Job, der dazu passt, wie so eine Schneeflocke, die du da ja bist. Ja, nee, dann musst du Gebühren zahlen für dein Studium. Wenn du nicht in der Lage bist, du kriegst Ovids Metamorphosen vorgelesen zum Teil. Und wenn du bei der Vergewaltigung aussteigst, dann musst du leider dein Studium selber bezahlen, weil genau, für die so ein Sonderstudium mit Safe Space und Eierkarton außenrum, das ist zu teuer. Ja, vor allem hast du dann halt einfach den Platz, den jemand eigentlich anderes benutzen könnte, der dann halt nicht in einem Safe Space landet und halbwegs halt benutzt werden kann in der Gesellschaft außerhalb von so einem Safe Space. So. Aber auch hier, das mehr oder weniger verpuffte Thema hat Vera Lengsfeld wieder. Was ist das für eine Formulierung in einem wissenschaftlichen Gutachten? Ich habe mal eine Hausarbeit für meine Freundin damals geschrieben. Darunter hat der Professor geschrieben, zu feuilletonistisch. Weil ich halt einfach zu sehr so aus der Schreibenecke komme. aber das hier ist doch auch lächerlich. Zunächst mehr oder weniger verpuffte Thema. Wo sind die Belege? Woran kann ich sehen, ob das Thema verpufft ist? Hast du Klickzahlen? Außerdem, was Sie damit ja wahrscheinlich meinen, ist, würde ich jetzt mal tippen, so nach dem Motto, ja, und dann kamen diese ganzen Rechten und haben sich da angeschlossen. Und Vera Lengsfeld hat sich nicht distanziert, beziehungsweise sie hat sogar, als es eigentlich schon verpufft war, wieder damit angefangen und dann wieder diese Rechten befeuert. Und das ist der Grund, warum sie jetzt definitiv hier irgendwie Teil von irgendeiner Kampagne ist. Und so ein Scheiß. Also das lese ich da rein. Die treiben die Lengsfeld noch zur AfD, war da? Ah ja, hier kommt die Sache, ich weiß gar nicht, ob wir das einblenden sollten. Ne? Nämlich Don Alfonso hat relativ viel Wert bisher drauf gelegt, dass sein Name nicht, also sein Klarname nicht in die Medien gerät. Und hier diese Gedankenstriche davor und danach und dieses suffisante Ausplaudern von einem für das Ganze überhaupt nicht wichtigen Detail. Ne? Ja. Don Alfonso, jeder hätte gewusst, wer gemeint ist. Und mit dem Zusammenhang zur FAZ. Und da jetzt jemanden zu doxen, sozusagen, nur weil man es kann, das finde ich eine absolut unterirdische menschliche Handlung. Das erinnert mich an diese ACS in Plus-Zeiten, wo es dann hieß, von wegen Thunderfoot, bürgerlich Phil Mason, diese Scheiße, ne? Ja. Oder hier irgendwie Sargon of Akkad, bürgerlich Kai Benjamin. Ist ja auch so Standardkram, ne? Ja, im Endeffekt kennt man halt den Namen, aber das trägt nichts zum Argument bei. Also. Ja, also ich meine, bei wie vielen Leuten, die irgendwie einen Künstlernamen haben, schreibt man überall dahinter, wie die in Wirklichkeit heißen. Der Atze Schröder hat doch sogar Prozesse dagegen geführt, dass ja, Leute das seinen Namen. Ja, steht. Bei Wikipedia wohlgemerkt. Aber es ist hier, mich stört hier der Zusammenhang. Das soll ein wissenschaftliches Gutachten sein. Und der Typ ergötzt sich daran. Er macht später nochmal die gleiche Nummer umgedreht. Also Rainer Mayer, Sie erinnern sich, Don Alfonso. Ja. Ich bin auch wirklich streng dafür, dass so das Label einer wissenschaftlichen, so meines wissenschaftlichen Gutachtens oder irgendwas wissenschaftliches seiende, ja, hergeleitet werden muss und nicht einfach nur so schon vorausgesetzt. Das kann man draufschreiben und dann lässt man drei Freunde drauf gucken und dann ist gut. Dafür gibt es doch, es gibt doch diese feministischen Peer-Review-Zirkel in den USA. Ja, aber die outen sich doch schon selbst als Leute, die schon durch so eine bestimmte Linse die Dinge beobachten und nicht wertfrei dann da sitzen und wirklich Sachen anschauen und dann. Ja, deswegen haben die ja auch ihre eigenen Abläufe sich gebaut. Das ist auch so geil. Die verschwörungsorientierten Gerüchte kommen nur von mehr oder weniger abseitigen Blogs. Ist das nicht schon ein verschwörungstheoretisches Gerücht? Diese Vergleiche sind auch gut. Kommt online die freie Welt Science Files. Also Bravo. Die freie Welt habe ich noch nie gehört. Kommt online würde ich nicht lesen. Also, weil ich da halt auch nicht erwarte, dass höchstens so nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Aber da moderiert doch die Eva Braun. Keine Ahnung. Science Files ist aber eigentlich ein ganz vernünftiger Blog, den wir ja auch schon häufiger gehabt haben, die eigentlich sehr sinnvolle Sachen schreiben. Siehst du mal, dann sind wir hier alle schon Nazi by Association. Mhm. Ja, so eine von drei, ne, wahrscheinlich. Mhm. Ja, und dann kommt die Geschichte mit den Identitären, die der Frau Kahane halt damals irgendwie vor Ort einen Orden der Stasi überreichen wollten, in Stasi-Uniformen. Dann gab es eine DDoS-Attacke. Ja. Das rechtsextreme Anonymous-Kollektiv. Okay. Ich sag nur, das rechtsextreme Anonymous-Kollektiv. Ja, aber angeblich ist das ja nicht das echte Anonymous, sondern ein anderes Anonymous, das von einer Einzelperson, also du verstehst, der mit der Maske. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es um GEMA geht, ne? Da gab es ja auch diesen DDoS-Angriff da auf die Fine Young Capitalists damals. Aber das hat natürlich überhaupt nichts zu bedeuten, dass Zoe Quinn scheiße ist. Naja, ja, und dann werden halt da werden die übelsten Tweets oder Facebook-Posts, die sie finden konnten. Es wird nicht ein sachlicher Facebook-Post zitiert oder was auch immer. Facebook-Post sehen, der als Hate Speech gilt. Meine Fresse. Ja, vor allem leider ist das gar nicht so weit hergeholt mit den über 100 Blockwarten, weil, also diesen Vergleich mit den Blockwarten habe ich damals auch gezogen. Nur das war ja nicht Frau Kahane, sondern dass es immer hieß, Facebook müsste jetzt... Ja, die haben das ja, die haben das ja an eine Bertelsmann-Stiftung Tochter weitergegeben, diese Überwachung. Ja. Außerdem haben die einen Brief erhalten, in dem sich ein weißes Pulver und ein Zettel befanden, auf dem stand: Milzbrand, du bist tot. Hört sich auch überhaupt nicht an wie von so einem Bekloppten oder so. Klingt wie irgendein Lied oder so. Milzbrand, du bist tot, Punkt MP3. Ja, das war eine Musikempfehlung. Gibt es von Amtrak einen Song, der You Are Dead heißt? Keine Ahnung. Heute beim Frühstück hat mein 8-jähriger Sohn mich angeschaut und gesagt, dass er Angst um sein linkes Leben hat und wegen den Nazis und so. To my 8-year-old son. Ja, und dann hier bla bla bla, hat sich das weiter entwickelt, die Identitären haben weitergemacht, die Stiftung als wichtiges Zielobjekt ausgemacht wurde, deren Denunziation und Diffamierung der rechtsextremen Szene in ihrer gesamten Breite nützlich sein könnte. Also die Amadeo Antonio ist eigentlich auch nicht wegzudenken. Ja? Die ist so nicht wegzudenken, dass die Nazis alle versuchen, sie platt zu machen. Ja, dieses kulturelle Hegemonie, das ist übrigens auch so ein tolles Wort, das man scheinbar irgendwo im Politikstudium heutzutage lernt, als das wollen die Leute unbedingt haben. Jedenfalls jeder kleine Antifa-Heini, der sich bisher zu uns hier verirrt hat, hat uns das auch irgendwie vorgeworfen. Ja, aber kulturelle Hegemonie ist doch genau das, was die doch auch wollen. Wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt die Rechtsextremen wollen rechte kulturelle Hegemonie, die Linksextremen wollen linke kulturelle Hegemonie und in der Mitte die Leute stehen dazwischen und sagen, könnt ihr mit der Scheiße endlich aufhören? Ja. Naja, die würden ja meinen, dass sie für Diversität sind. Das ist mir scheißegal, das ist auch eine kulturelle Hegemonie, wenn jeder für Diversität sein muss. Das ist einfach dasselbe im grünen Zwang. Den Begriff kulturell streiten, was der jetzt also, hat. So viel dazu, was mir der Typ da auf der Demo auch gesagt hat. Ja, nee, wir sind ja die Leute, die ja aus dem System ausbrechen wollen. Und ja, das haben wir später auch noch mal in einem anderen Thema, wie die Antifa sich da selber sieht und wie die mit Gegendarstellungen umgehen. Oi wei. Ja, hier Fatz-Blogger, bla bla bla. Der böse Fatz-Blogger hat sich einspannen lassen von den rechtsextremen Elementen im Internet, bla bla bla bla bla. Der war noch gar nicht bei uns. Ja, stimmt. Schreibt ihm mal wieder, dass er jetzt ja auch mal vorbeikommen kann, nur sein Name. Eigentlich drauf. Kann er jetzt auch mal reinkommen, ne? Ja, finde ich schon. Freiwillige Selbstverpflichtung seitens der Dienstanbieter. Das ist auch sowas. Das ist, wir möchten die Stasi gerne ein bisschen bunt verpacken, damit die Leute das nicht so sehen. Könnt ihr Google draufschreiben? Ja, und vor allem, ich sage nur Volker Kauder. Ja, wenn Facebook nicht mehr löscht, dann müssen sie Strafen bezahlen. So viel zum Thema freiwillige Selbstverpflichtung. Ach ja, aber was ist, wenn ich da nicht mitmachen will? Boah. Das ist doch eine freiwillige Selbstverpflichtung, da musst du mitmachen. Was? Naja, erst bist du gefragt, ob du dich freiwillig selbst verpflichtest und dann bist du nicht mehr gefragt. Dazu gehören vor allem drei Punkte. Für ihr alle Nutzer werden einfache, leicht erkennbare Stasi-Außenstellen geschaffen, wo Volksschädlinge ohne Probleme angezeigt werden können. Alle Beschwerden werden umgehend durch spezialisierte MFS-Fachkräfte geprüft und strafbare Inhalte und solche, die als sozialismusgefährdend eingestuft sind, werden unverzüglich, das heißt in der Mehrzahl innerhalb von 24 Ostmark entfernt. So einfach ist das nämlich. Ja, stimmt, das passt aber auf jeden Fall wie Faust aufs Auge eigentlich. Also ich glaube, die Heinis sind auch echt froh, so dass das Einzige, was wahrscheinlich früher schlecht war, war, dass diese beschissenen Briefe immer irgendwie aufgedampft werden mussten. Ja. Das kriegt man mittlerweile alles leichter hin. Meine Güte, ey. Bei der Frage der Löschung von Inhalten geht es nur um solche Formen von Hate Speech, die gegen Strafgesetze verstoßen. Die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Hasskriminalität sind im deutschen Recht klar definiert. Das schmettert man mir auch mal so entgegen, ohne mir zu sagen, wie die denn jetzt sich gestalten. Weil wenn das so klar definiert ist, dann kann man das ja auch mal eben schnell sagen, ne, wie die sich genau gestalten. Nein, es ist klar und wir müssen da nicht weiter drauf gehen, weil es klar ist. Ja, genau. Und meistens kriege ich dann immer nur so zurück, sagt man, ja, hier und da konkreter Fall, ja, das muss dann ein Gericht entscheiden. Ja, geil. Ist ja super klar definiert. Bei der Frage der, Löschung von Inhalten geht es nur um solche Formen von Hate Speech, die gegen Strafgesetze verstoßen. Ein Beispiel ist Paragraph 130 im Strafgesetzbuch, in Klammern Volksverhetzung. Diese Vorschrift verbietet es unter anderem zum Hass gegen eine nationale, rassistische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe aufzustacheln oder zu Gewalt gegen sie aufzufordern. Außerdem ist danach unter bestimmten Umständen die Leugnung des Holocaustes strafbar. Ja, das ist halt meine Frage, okay? Jetzt meine Frage. Wenn so die Sache mit Volksverhetzung und Beleidigung, sagen wir schon zusammengeworfen, ja, sich dagegen richtet, dass Leute da gegen eine Gruppe hetzen, ja, dann sind ja Rechte auch eine Gruppe. Und wenn die Antonio Amadeo Stiftung dann sagt, dass da alle Leute, die nicht mit uns sind, rechts, dann sind sie ja doch selbst volksverhetzend. Ja, aber ich meine, man könnte sich ja genauso gut fragen, wofür brauchen wir dann eigentlich noch diese Amadeo Antonio Stiftung Definition der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder wie wir sie hier mal genannt haben, die menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit. Weil dann würde das ja schon abdecken. Aber die haben halt eben, wie man ja in sämtlichen von ihren Pamphleten liest, dann noch andere Vorstellungen. So nach dem Motto, ja, das ist ja sonst nicht strukturell, weil ja niemand irgendwie jemanden nicht bei sich wohnen lassen würde, weil er weiß ist oder irgend so ein Kram. Ja, das ist doch vollkommen egal. Es geht doch darum, dass hier drin steht, die Vorschrift verbietet es, zum Hass gegen eine nationale, rassistisch, religiöse oder blablabla Herkunft bestimmte Gruppe da, gegen Leute aus einer Gruppe. Jetzt halt's Maul, du Kartoffelopfer. Ja, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Nazi halt, hat ein Nazi nicht das Recht darauf, auf einen fairen Prozess zu bekommen, nur weil er Nazi ist? Was ist das für eine Frage? Ja, eine ganz direkte Frage. Nein, normalerweise schon, aber wenn es nach denen gehen würde, wahrscheinlich nicht. Ja, aber dann ist es doch lächerlich zu glauben, dass sie nicht irgendwann selbst eben ihre eigene Medizin zu spüren bekommen. Ich meine, die so unanfassbar ist, ich meine, ja? Die sieht nicht wirklich gut aus, ich würde sie auch nicht anfassen, aber ich meine, so denkt sie wirklich, dass sie dann niemals in ihre eigenen Rahmen halt den Kopf anstößt? Ja, das denken die. Die denken, dass ihr einziges Problem ist, dass irgendwelche Rechten, keine Ahnung, sie doof finden. Oder ja, aber stellen Sie sich nicht die Frage, was denn der Unterschied ist zwischen rechts und links? Oder ja, warum? Sie sind auch der Meinung, dass sie mit ihrem Kram das halt verhindern, dass die Rechten wieder an die Macht kommen. Ja, aber Faschismus ist nicht auf eine einzige Seite möglich. Das ist überall möglich. Das ist so ein generelles Ding. Also, ich meine, das ist doch, oh Mann. Der entsteht immer dann, wenn man einer kleinen Gruppe Arschlöchern zu viel Macht gibt. Leute, ich glaube, ich drücke meine Frustration nicht so ganz genau aus. Ich bin ja schon, habe ja schon eine Immigration überlebt, okay? Mein Volk wurde schon verfolgt, okay? Jetzt bin ich hier in Deutschland und ich kann halt nicht wieder umziehen. Wohin soll ich? Wohin soll ich? Wo die Leute nett sind. Palau. Wie wär's mit Afrika? Ich will doch einfach nur meine Freiheit haben. Ich will doch nur meine Freiheit haben, zu sagen, was ich will und die Meinung zu vertreten, die ich haben will. Was ist eine komische Vorstellung? Ich ja, glaub, ne? Deutschland auf dem falschen Ort. Oh Mann, ey. Aus den diffusen Angriffen gegen die Stiftung online wie offline wurde aber erst eine tatsächlich rechte Kampagne als zentrale rechte Medien im Printbereich einer Veröffentlichung der Stiftung aufgegriffen, die von ihrer inhaltlichen Komposition zwar wenig neue Informationen enthielt, dafür aber gebündelt und kompakt zusammenstellte, mit welchen rechtlichen und politischen Maßnahmen gegen Hetze gegen Flüchtlinge in sozialen Medien vorgegangen werden kann. Ja. Da haben wir euch allen mal gesagt, dass ihr Nazis seid und ihr habt euch gleich aufgeregt. Ja, ich weiß auch genau, welche Handreichung damit gemeint ist, nämlich die Handreichung Geh sterben, die berühmte Geh sterben-Broschüre mit Gehimmer geht. Das ist eine rechte Hassgruppe, die Organisation, die Führung ist bei rechten Gruppen wie Gehimmer geht ganz besonders. Da soll ja sogar das FBI eingeschaltet worden sein. Die haben es untersucht und kamen. Müssen wir wegnehmen, das kommt noch. Achso, Entschuldigung, ja, ich habe halt keine Ahnung. Ich wollte nur eine dumme Andeutung machen. Du wolltest jetzt nicht diskutieren. Kein Scheiß. Ja, also, ja. Es geht halt in einerdings weiter. Kompaktmagazin wird dann hier, dann wird ein Goebbels-Slogan. Also, junge Freiheit. Ich hab da mal eine Frage an den Herrschaftentypen, der das geschrieben hat. Wenn diese Leute jetzt alle so unglaublich rechts wären, warum schreiben sie dann, wollt ihr den totalen Mars? Also ich meine, wenn das ein Goebbels-Slogan ist, sollten die Leute dann nicht sagen, so ja, finde ich gut, finde ich richtig. Und die würden doch dann eigentlich was von Stalin nehmen oder Mao Zedong oder so. Ja. Würde sich sicher auch finden lassen, wenn man ein bisschen suchen würde. Junge Freiheit, Antifa-Blockwart. Also dazu sage ich nur die ganzen Heinis, die sich jetzt zu uns verirren und das Erste, was die meisten sagen, ist, ich habe euch gemeldet, aber leider werden die Leute, die gemeldet werden, ja eh alle nicht gelöscht. Und ich meine, er hat unterstellt, dass ich die Aktion gegen alles richte, was sich nur ansatzweise kritisch gegenüber der aktuellen Flüchtlingspolitik äußert. Muss ich sagen, auch wenn ich die junge Freiheit nicht mag und den Dieter Stein wahrscheinlich auch nicht mögen würde, wenn ich ihn kennen würde, so Unrecht hat er da nicht. Ja, weil das ist halt eben, fragt auch schon keiner mehr nach. Die sehen das irgendwo, dass es um das Thema geht, so wie bei uns hier auf dem Kanal eben auch. Und da wird ja sofort angenommen, welche Position wir dazu haben. Und dass man es löschen muss, wird auch direkt dazu gesagt. Beziehungsweise irgendwie, man kann euch wirklich nur den Tod wünschen oder so ein Scheiß. Oh mein Gott. Ah. Ich meine, das ist, ich meine, so Zeug passiert halt, wenn ältere Leute mit dem Internet konfrontiert werden, wie es heutzutage ist. Oder? So, da schreibt dir jemand, bring dich um und die Leute nehmen es persönlich. Das machen das auch noch. Ja, diese dänische Volleyballspielerin. Ach so. Oh. Sverre Olengard. Warte mal, war das nicht South Park? Kann auch sein. Und hier kommt dann hier das Wiki-Projekt Neue Rechte der Amadeo-Antonio-Stück, über das sich Rainer Mayer in der virtuellen Welt Don Alfonso. Es war so lustig, dass ich es nochmal machen musste. Ja, wahrscheinlich wollen sie damit unterstellen, guck mal, der hat einen total normalen Namen eigentlich. Und dann will er sich interessant machen und nennt sich so. Ist ja auch gar nicht normal. In solchen Kreisen. Aber okay. Auch dann, das ist diese Geschichte mit, als es darum ging, das hatten wir auch in dem Stream, als es darum ging, dass auf der Netz gegen Nazis-Seite auf einmal CDU-Politiker aufgetaucht sind. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Projekt Neue Rechte, aber ansonsten ist es richtig. Und das war ja auch dieses Ding, wo sogar hier der Tommy Robertson aufgeführt wurde. Neue Rechte, okay. Diese ganzen Portale der Amadeus-Stiftung, das ist so schwierig. Exkurs, neue Rechte. Sollte die Vernetzungen zeigen, die nicht verdammt nochmal existieren. Sag mal, was ist eigentlich das Ziel von der Antonio-Amadeus-Stiftung? Ich meine, wann hören die auf mit ihrem Plan? Wann ist das Ziel erreicht? Was ist ihr Ziel? Der Sozialismus ist niemals zu Ende. Die haben kein Endziel, die haben höchstens Quartalsziele. Fünf Jahrespläne. Ich meine jetzt eher so Einnahmen. Aber diese neue Rechte, das hat mich gestern jemand auf Twitter gefragt, so nach dem Motto, warum man eigentlich nicht von der neuen Linken spricht. Und da habe ich dann spontan gesagt, wahrscheinlich wird man das in 20 Jahren, und zwar über diese gescheiterte Strömung der identitären Linken oder wie auch immer man sie dann nennen wird, oder neuen Linken Anfang des 21. Jahrhunderts. Und die wird man klar auseinanderhalten können von der vor der Jahrtausendwende. Einfach weil sie den Klassenbegriff gestrichen haben irgendwann. Und das wird auch der Downfall der neuen Linken sein, weil der Klassenbegriff immer das war, was die Linke zusammengehalten hat. Ja, Kampf um die Köpfe, bla bla bla bla. Es gibt innerhalb der CDU Menschen, die an einer Rechtsverschiebung dieser Partei arbeiten. Früher hat man gesagt, es gibt einen rechten Flügel und einen linken Flügel der CDU und alles war gut und jeder wusste, das eine ist Blüm, das andere ist Dregger. Aber heute scheint das irgendwie, ihr seid alle so doof. Ich krieg Kopfweh von dem Ding. Lass uns mal schneller durchkommen. Ja. Varianten. Was war das eigentlich? Haben Sie den Nei hier auch erwähnt? Nee, ich glaube nicht. Der stand auf jeden Fall auf der bei Tichys Einblick. Haben Sie über den auch geredet? Deswegen dachte ich schon. Oder schreibt er sich mit A? Was jetzt eigentlich noch an interessanteren Sachen kommt, ist ein längerer Exkurs über die Metapher der Spinne, weil jemand halt Kahane irgendwie als Nazi, als Stasi-Spinne im Netz irgendwie bezeichnet hat. Und das wird natürlich dann mit. Gibt es mit Vierradantrieb und. Eingebauten. Digga, Benzin- und Dieselhass, Alter. Also erneuerbare Hassenergie. Im Endeffekt, hier in dem Absatz steht es ja, es ist so, angeblich verstecken die Leute ihren Rechtsradikalismus unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und so. Und irgendwo, ich glaube, in dem Abschnitt steht auch der Satz, schon in den 50er Jahren haben sich die Holocaust-Leugner hinter der Meinungsfreiheit versteckt. Und da ist mir dann wirklich irgendwie der Toast im Hals stecken geblieben, weil jetzt mich, der ich hier 2016 dafür kämpfe, dass es weiterhin Meinungsfreiheit gibt, wie ich sie all die Jahre erlebt habe, die ich hier in diesem Land lebe, wer mich jetzt mit Holocaust-Leugnern in eine Reihe stellen will, dann ist der Ofen aus, wenn ich das jetzt mal so respektlos sagen darf. Die Dusche wurde abgedreht. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir auch. Sie werden verglichen mit der Politik totalitärer Systeme, vor allem der DDR und dem damaligen Ministerium für Staatssicherheit, was ja auch 2009 während dieser ganzen Zensursula-Debatte, ne? Überhaupt auch nicht passiert ist mit den Leuten. Stasi 2.0, Schäuble, ich erinnere mich noch an die Aufkleber überall. Also, die haben das genauso abgekriegt bei dem Thema. Das ist ein guter Punkt, Chris. Das hat nichts nur mit der Anetta, aber es kommt nämlich auch jetzt, vieles ist Kahane, vieles ist Stasi und da steht Das ist alles nur ein Deckmantel dafür, dass wir das alles machen, weil wir ja Frauenhasser sind und Kahane ist eine Frau. Rechte Frauenhasser. Ja. Rechte antisemitische Frauenhasser. Genau. In Rollstühlen. Und hier halt auch, also sie zitieren in dem Absatz über ihren Stasi-Scheiß, zitieren sie aus dem Engberg-Gutachten, das hatten wir auch schon mal, das ist dieses, sie hat niemandem geschadet, Gutachten, und sie zitieren aus ihrer Autobiografie. Okay. Ja, interessant, tolle Quellen. Sieht nach einer sehr wissenschaftlichen Beurteilung aus, Herr Sandborn oder Salzborn. Weil normalerweise müsste man jetzt auch mal die Kritiker zu Wort kommen lassen. Weil jeder weiß, dass sie das Gutachten selber bestellt hat bei jemandem, der ihr gewogen ist und jemandem, der nur einen bestimmten Satz der Unterlagen zur Verfügung hatte und so weiter und so fort. Also hier wird ja die offizielle Amadeo-Stellungnahme zu der Stasi-Geschichte, die sagt halt, das ist so eine tolle Frau, die Anetta, dass wir ihr das verzeihen. Das darf die Amadeo-Antonio-Stiftung ja auch. Die Frage ist, ob der Bund ihr dann Geld geben muss, wenn sie einer Stasi-Tante verzeihen. Ja, hier wird halt die Geschichte mit der Stasi ein bisschen aufgedröselt und so fort. Und dann halt, was sie alles Tolles gemacht hat. Was die Stasi Tolles gemacht hat? Nee, keine Ahnung. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass der von rechtsextremer Seite formulierte Vergleich der bundesdeutschen Demokratie mit der ostdeutschen Diktatur nicht nur systematisch, substanziell und historisch falsch ist, sondern auch eine offenkundige Polemik, so eine Frechheit aber auch, um die in weiten Teilen der bundesdeutschen Öffentlichkeit existente, völlig berechtigte Ablehnung der DDR für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Das ist schon krass, dass die Rechten das linke, gescheiterte Projekt nehmen, um sich dann über ihr seid so doof. Vielleicht sollten die Linken mal keine gescheiterten Projekte versuchen und sagen, diesmal klappt's. Ja, diesmal wird's nicht so laufen wie in der DDR, aber wir machen alles ähnlich. Das ist halt echt schade. Weil und erinnert uns bitte, während wir das machen, nicht an die DDR, sonst lassen wir es fallen und es wird alles ganz schrecklich. Ja, ich meine wirklich, es ist echt schade, ne? Der Sozialismus hat halt schon Pech damit, dass jedes Mal, wenn er versucht wird, einfach zufällig mehrere Millionen Leute hungern sterben und so. Das ist echt schade. Und vor allen Dingen, da schreiben die gleichen Leute hier, die sonst irgendwie sagen, so, ja, hier diese ganzen Meinungsäußerungen und das Zeug hier, denk mal an die Weimarer Republik, so wie es da angefangen hat. Ach, ja, oh mein Gott. Jemand sagt im Chat hier, der Jörn sagt, wir haben Merkel und Gauck auch verziehen. Also es gibt zwar Gerüchte über IM Erika und so, aber da möchte ich halt auch dann erst schwarz auf weiß was sehen, bevor ich mein Urteil fälle. Bis dahin habe ich jetzt, genauso wie der Gysi bisher nicht bewiesen werden konnte, es wird oft mit Dreck nach Leuten geschmissen. Auch wenn manche Leute den Dreck verdienen, möchte ich trotzdem erst irgendwie darüber sprechen, wenn auch wirklich was klar ist. Und bei der Frau Kahane ist es ja nun mal klar. Ja, dann wird halt hier auch nochmal die Amadeo-Antonio-Bank-Geschichte und dann den Beitrag über die Kredite, die Amadeo-Antonio angeblich vergeben hat, ist besonders erschreckend, dass er auf dem Blog Die Achse des Guten erschienen ist, der ja bis vor einigen Jahren noch ein wichtiger Ort des Antisemitismus war. Ja. Weißt du, was Leute machen sich eigene Gedanken, ist schon traurig. Weißt du, das, was die jetzt machen sollten, das Einzige wirklich Die hätten ja auch mal schreiben können, wer das Darlehen da, wofür das war. Mhm. Das hätten sie auch machen können, aber nein. Stattdessen heißt es von wegen, so ja, die haben Banken gesagt und sie ist eine Jüdin. Ja, zieh mal zwei und zwei zusammen. Das Einzige. Ja, dann hier, das wie ein Spinnennetz, das sich über das ganze Land gelegt hat und mitten mang die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das sagt der Typ in dem Achse des guten Artikel. Und dann unten drunter, es gibt eine lange Nutzung von Ungeziefer-Metaphern. Ja, Moment mal, das ist eine Spinne, ist kein Ungeziefer, Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich einfach deswegen, also so könnte ich mir das vorstellen, weil das Internet ja so das Web ist und sie halt eine Spinne ist, das heißt, sie wartet, bis da jemand drin ist und dann ja. Ja, aber hier wird das halt sofort angemalt, kriegt ein Hakenkreuz oben drauf und dann wird es dem Publikum präsentiert, weil es nämlich total antisemitisch Menschen irgendwie als Ungeziefer-Metaphern, auch mal abgesehen davon, dass die Spinne jetzt hier noch weiter dämonisiert wird mit Kontrollverlust, Ohnmacht, ausweglosem Gefangensein, ja, ist die Spinne ein Nutztier, sie ist kein Ungeziefer und ja, es gibt wieder Leute, die Frechheit als Haustier haben. Wie viele Leute kennt ihr, die irgendwie, keine Ahnung, eine Fliege als Haustier haben? Oder? Ich kenne Leute, die Spinnen als Haustier haben. Ja, eben, meine ich doch. Ist doch dann kein Ungeziefer. Also ja, Leute, die frisst Ungeziefer. Die hilft dir im Endeffekt, wenn du sie irgendwo in deinen Schuppen leben lässt, dann hast du weniger Ungeziefer. Also soll ich Kahane in meinen Schuppen stellen? Ja, wenn du die Kahane in den Schuppen hast, kommen da keine Nazis rein. Und wahrscheinlich auch sonst keiner, weil sich das niemand geben will. Aber Leute, wirklich das Einzige, was jetzt die Antonio Amadeo Stiftung machen sollte, das Einzige, was wirklich ein Schritt ist, mit dem sie irgendwie mal Souveränität bekommen, ja, ist nicht nur das Schließen, okay? Wenn man nicht vom Schließen ausgeht, dann haben die nur eine Möglichkeit, okay? Anstatt irgendwelche Gutachten zu machen und zu sagen, wie Kahane so toll ist und so, wie toll die Stiftung ist und alles und wie rechts die Nazis sind. Schreiben dann, ja noch nicht mal, wie toll die sind. Die schreiben, wie böse die anderen sind. Ja, aber eben das sollte man halt, man sollte halt Folgendes machen. Man sollte das Gutachten über Kahane, auf das sie sich selbst bezieht, öffentlich machen. Man sollte die Berichte, die Kahane angehen, öffentlich machen. Man sollte Transparenz reinbringen, anstatt zu sagen, die anderen sind böse. Das Gutachten über Kahane ist öffentlich. Dieses Gutachten. Ja, dieses ist öffentlich, und das andere war auch öffentlich, das war dieses, was der Philipp Lengsfeld als Gefälligkeitsgutachten bezeichnet hat. Also die Unterlagen sind sämtlich offen dargelegt, was Kahane da gemacht hat. Nee, was sie gemacht hat als IM ist nicht dargelegt. Ja, eben, das sollte man darlegen. Das hat ja gerade, das haben wir ja letztens besprochen, das hat ja jemand getan, ein Stasi-Experte. Und da hieß es dann sofort von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ist der eigentlich auch praktisch Adolf Hitler ist. Also rechts, Nazi, rechtsextrem, nationalkonservativ, irgendwas. Ja, aber was hat es damit zu tun, dass er die Sachen veröffentlicht hat? Ich meine, die können da genauso gut sagen, dass er da... Ist eine Koryphäe, was die Stasi angeht. Der ist trotzdem einfach nur rechts. Hier, Antisemitismus, Antifeminismus und gesexualisierte Gewaltfantasien. Jetzt haben wir das, wo wir eben Witze drüber gemacht haben. Ja, von wegen. Und jetzt gleich kommt auch eine unserer Lieblings-Ex-Mitarbeiterinnen in dem Text vor, der Amadeo-Antonio-Stiftung, die jetzt will gratulieren der Linken in Berlin zum Selbstmord. Die hat nämlich Julia Schramm in ihren Landesverband gewählt. Gratulation nochmal nach Berlin. Tschüss, macht's gut. Ja, Landesvorstand. Landesvorstand, ne? Ja, im Verband war sie schon vorher, aber jetzt ist sie auch im Vorstand. Super. Top gemacht, linke Berlin. Ja, und die hat natürlich zusammen mit der Kahane ganz schreckliche frauenfeindliche Anfeindungen erleben müssen. Ist ja klar, weil Rechte immer gleich Feminismuskritik immer gleich rechts. Und wer dann noch die Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwie im Visier hat, der muss ja Dreck am Stecken haben. Sexualisierte Gewaltfantasien. Hure, Schlampe. Stasi und Schramm bilden eine Einheit. Ja, naja. Kahane sei notgeil und man soll ihr einen schwarzen Mann geben. Ja, gut, wenn ihr meint, anonym 2016b. Ich würd gern mehr von dem Anonym-Typen lesen. Auch hier billige Motten und dumm wie Lesbenkotze soll er auch geschrieben haben. Anonymous et al. Alter. Also das wundert mich gar nicht, dass die Leute solche Post kriegen. Kein bisschen. Also ich meine... Stasi und Zionisten, Fotz unterstrich innen. Hier wird ein antifeministisch-sexistisches Wechselspiel scheint hier auf, das zwischen den antifeministischen Bildern der Hexe und der Hure hin und her... Sigmund Freud möchte seine Ideen zurück, bitte. Echt, geh doch... Verwunderung von Schramm. Also spätestens nachdem du dieses Wort hier geschrieben hast, mein lieber Autor, hätte dir eigentlich klar werden können, was du da tust. Ja, vor allem ist der Artikelausschnitt darunter böse. Ja. Jung, unbekümmert, gut aussehend, aus einem ovalen Gesicht strahlen einem große blaue Kulleraugen entgegen, gepaart mit runden Bäckchen und schulterlangen brünetten Haaren ein niedlicher Anblick. Hinzu kommt dieses charmante und gleichzeitig kecke Lächeln, fast wie der Anblick eines Kindes. Ah, bla bla. Das ist doch Verarsche. Und das nimmt er hier 1:1 unironisch. Nein, das ist keine Verarsche, das ist ein wissenschaftliches Gutachten. Nein, nicht das ist Verarsche, das wissenschaftliche Gutachten, aber der Artikelausschnitt hier oben, den er ernst nimmt, das ist Verarsche. Allerdings läuft es einem eiskalt den Rücken runter, wenn man als friedliebender Mensch eine solche Person bla bla bla. Ja. Ach, das ist so... Das er erkennt nicht mal, dass er hier eine uralte Technik anwendet, jemanden erst in ein Licht zu stellen und das Licht dann auszumachen im letzten Satz. Er erkennt es nicht, aber er ist eigentlich auch kein guter Wissenschaftler, glaube ich. Darf man das sagen, ohne dass es Hate Speech ist? Oder ist es schon ableistisch wahrscheinlich? Das ist zu feuilletonistisch. Okay. Auch mal ein Shoutout an Abel, der hoffentlich durchgehendes Wi-Fi hat, um uns zu hören. Der ist gerade im Außendienst für den Verfassungsschutz. Ja. Schlussfolgerung. Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung daraus, dass wir gerade alle unsere Feinde in ein möglichst schlechtes Licht gesetzt haben, ist nun folgendes. Ja, auch die nochmal, wo war es, dass die rudimentärer Wissensstand und mangelhafte Kompetenz mit Blick auf die Grundfertigkeiten der Nutzung des Mediums Internet und ja insbesondere die Fähigkeit der adäquaten Rezeption von politischen Inhalten. Also wir sind zu doof, wissen nichts und kennen uns mit dem Internet nicht aus und deswegen finden wir die gar nicht scheiße. Ja, es klingt nach dem verwirrten Kram, wenn Julia Schramm da an dem kalten Morgen irgendwo in Ostdeutschland. Ja, muss man nämlich erstmal Medienkompetenz, ne? Genau. Dabei fällt besonders auf, dass die jeweils als Ausgangspunkt genutzte Primärquelle selten eine seriöse ist und insofern die Grundlage für die Schneeballartige. Hat der Typ schneeballartig falsch geschrieben? Weiterverbreitung in den sozialen Netzwerken. Wo steht das? Da steht schnellballartig. Schnellballartig. Schnellballartig. Schnellballartig. Ja, das ist die neue Sportart. Kennt ihr die nicht? Schnellball. Schnellball. Mit Schneebällen, die sind aber ganz schnell. Ist das die aktive Sportart zu Langsamkugel? In den sozialen Netzwerken hinsichtlich der Kampagne gegen die Antonia Amadeus Stiftung nicht Fakten, sondern stark verkürzte Gerüchte oder Lügen sind. Lügenpresse! Insofern scheinen bereits vorhandene Ressentiments verbunden mit mangelndem politischen und historischen Grundlagenwissen eine wichtige Quelle für die Verbreitung von aggressiven und hasserfüllten Botschaften in sozialen Online-Medien darzustellen. Genau andersrum wird ein Schuh draus. Genau andersrum. Wir haben nämlich kein Ressentiment, nicht wie ihr linken Deppen und nicht wie ihr rechten Deppen. Und wir haben genug politische und historische Grundlagen, um das zu diskutieren und um zu sehen, was ihr da macht. Und das macht euch Angst. Und das finden wir schön. Wie hat Donald von so getwittert, muss ja gesessen haben bei der Stasi-Lette, als er das Gutachten gesehen hat. Ja, das hat schnell beiartig gesessen, würde ich sagen. Ich meine wirklich, das ist schon merkwürdig, wenn jemand über jemand anderen, sagen wir, so eine Aussage trifft, so hier, der pinkelt sich in die Hose oder so, irgendwas total Kleinliches als Beispiel genommen, ne? Und dann die andere Person, dass man ein wissenschaftliches Gutachten macht, warum eigentlich die anderen Leute alle doof sind. Eine völkisch dominierte kulturelle Hegemonie. Oh. Nee, selber doof, ein wissenschaftliches Gutachten. Mhm. Da steht wissenschaftlich drauf. Das ist genauso wie demokratische Wiedereinführung der Todesstrafe oder die Demokratische Republik Koreas. Die Wissenschaftliche Republik Antonio Amadeus. Schließlich fällt an der Kampagne auch auf, dass es der rechten Szene gelungen ist, einzelne Personen oder Medien für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, wie die FAZ oder einen CDU-MDB. Mhm. Also sobald jemand was gegen uns schreibt, sind die instrumentalisiert. Aber Gleichschaltung ist ein ganz schreckliches Wort, das man laut Sascha Lobo nicht benutzen darf. Das ist alles das so kommt cool. Aus einer Zeit, also. Das kommt ja. Also, echt, das ist so. Warum sehen die eigentlich nicht, dass sie echt gut zueinander passen würden, die Rechten und die Linken? Da hätten wir wirklich Scheiße am Arsch. Das wäre dann so nationaler Sozialismus vielleicht. Ach nee, Moment. Ja, das ist es doch im Endeffekt. Ja, die ganzen Verrückten tun sich zusammen und übernehmen Land mit völlig widersprüchlichen Botschaften. Das würden die heute vielleicht auch wieder schaffen. Da habe ich Angst vor. Quelle, ja, da ist sie. Die Quellen. Amadeu. Wie funktionieren rechtspopulistische und rechtsextreme Rufmordkampagnen? Amadeo. Amadeo. Handlungsempfehlung. Block me, Amadeo. Ey, ich möchte mal gerne, dass du mal kurz so eine computerlinguistische Analyse des Gutachtens machst. Also jetzt mal so ausgedrückt. Such mal nach dem Namen des Professor Doktors da, der es zusammengetragen hat. Ich will mal schauen, wie oft er sich selbst zitiert. Bestimmt so fünfmal vielleicht. Dann haben sie hier ihre Twitter-Accounts und ihre anonymen. Auch geil, Tweet vom 8.3. Ein Link war nicht drin, oder? Oh mein Gott, das ist halt wirklich genauso das Ding, wie was die UN da hatte, als es um so Frauen im Internet ging. Ne? Da haben die ja auch so zusammengestellt, ihre Quellen so, und dann hat jemand das analysiert und dann kam halt raus, dass da ein Link zum Beispiel auf einen Harddisk-Drive verlinkt, PDF-Datei. Ja, das war doch bei der UN so. Genau, das meine ich ja. Hetze unterm Anonymous-Deckmantel. In Zeit Online. Nazis, ihr seid alle Nazis. Oh mein Gott. Ich will doch einfach nur meine Texte lesen, ohne dabei gestört zu werden, ohne mir überlegen zu müssen, so wer kommt jetzt denn da und schlägt mich, von links oder von rechts? Ich will doch einfach nur meine Sachen machen, die ich machen möchte und meine Meinung haben und sie teilen und sie ändern, wenn nötig, aber doch nicht erzwungen werden, sie zu ändern. Das ist doch... Wir zwingen dich jetzt für die Freiheit einzustehen, du Hasser, du... Philipps Längsfeld, Vera Längsfeld, Sippenhaft. Diese Längsfelds, Feinde des Sozialismus. Aber das waren die ja auch damals schon. Und bestimmt alles Juden, alles Juden. Ja, darauf sind wir gar nicht so eingegangen, dass natürlich auch alles mit Antisemitismus zu tun hat, weil die Frau Kahane zufällig jüdischen Glaubens ist. Ja, natürlich. Man könnte da aber auch sagen, dass es eigentlich deswegen so ist, weil die Leute rothaarige Frauen nicht mögen oder wegen ihrem Alter es so ist. Oder da waren wir gerade beim Salzborn. Ne? Da kannst du gucken, wie oft er zitiert, also wie viele. Ach, das ist hier, ach so, ich dachte, das wäre nach Reihenfolge, okay. Aber natürlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal sehe ich jetzt hier. Also 6 Quellen und wie oft er die zitiert hat, findest du raus, wenn du das eingibst. Aber wir wissen ja inzwischen, dass er sich da des Öfteren selber findet er sich selbst verlaziert oder? Hat. Ich gehe davon aus. Oh Mann. Und, kommt 19 Mal vor und wenn man noch die 6 abzieht, ja. Und wenn man hier die einmal seinen Namen vorne. Naja. Für ein wissenschaftliches Gutachten schafft das Ding aber kein wirkliches Wissen. Also, ich würde das gerne mal jemandem vorlegen, der sowas, also so Studentenarbeiten in Soziologie oder so korrigiert. Ich sag's mal so, das hätte ich auch hingekriegt. Ja, also, natürlich, das hätte jeder von uns hingekriegt. Das ist lächerlich. Vor allem, sogar besser hingekriegt. Ein Gutachten kann doch nicht sein, dass ich ständig nur Argumente für eine Seite bringe. Also wirklich so, ich bin nicht studiert, ich habe das nicht geschrieben, aber nie sowas geschrieben, aber ich war bei studentischen Arbeiten, wie ich sie erlebt habe, bin ich immer bisher davon ausgegangen, dass sehr Wert drauf gelegt wird, dass erörtert wird. Nee, hör mal, das Ding ist halt, ich kann dir das erklären, okay, das Ding ist, der Typ hat einfach das Gutachten wörtlich, buchstäblich genommen, so in dem Sinne, dass er nur die guten Sachen aufschreibt. Er achtet das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin. Ja, ich habe hier halt leider nur einen Psychologen an der Hand, der könnte mir was über psychologische Gutachten erzählen, Kumpel von mir, aber jemanden, der sowas zerfetzen könnte, habe ich leider nicht. Ich meine, es ist auf jeden Fall nicht wissenschaftlich. Es ist auf jeden Fall schlecht fundiert. Es ist auf jeden Fall schlecht argumentiert. Es ist auf jeden Fall nicht kritisch dargestellt. Es hören uns 103 Leute zu, wenn jemand da draußen ist, der jemanden kennt, der sowas machen könnte. Ich würde echt Spaß an der korrigierten Fassung haben. So alles rot angestrichen. Ja, der Chris ist gerade ein bisschen unterwegs. Weiß nicht, womit wir die Lücke füllen. Also ich kann schon mal anmoderieren, es kommen gleich nochmal zwei Reaktionen praktisch da drauf. Einmal eine sehr private Reaktion von Don Alfonso. Der hat da relativ schnell reagiert und hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, hat also erzählt, dass es in seiner Vergangenheit Kollegen gab, die dann nach Berlin gegangen sind und mit denen es auch irgendwie Zerwürfnisse gab, die jetzt wohl das eine ist die Gründerin von dieser, wie hieß das, 10 nach 10, 8 nach 8, 5 nach 5, diese feministische Kampagne bei der FAZ, die dann zur Zeit abgewandert ist. Und bei der anderen Person weiß ich nicht, um wen es sich handelt. Und er sagt halt, er bereitet praktisch die Leute darauf vor, dass im Zuge dieser Amadeo-Antonio-Schlammschlacht halt noch persönliche Details über ihn an die Öffentlichkeit kommen könnten, sozusagen. Er warnt die Leute schon mal vor, dass das sein könnte, dass die mit privatem Dreck nach ihm werfen. Also so für ein Kollektiv, das eigentlich sehr kritisch dem gegenübersteht, dass ja Leute hier so einfach so pauschalisiert über den Kamm gezogen, geschert werden und so und schlecht dargestellt werden, auf persönlicher Ebene angegriffen und so, haben die selbst überhaupt kein Problem damit, das mit anderen zu machen. Es ist einfach so krank. Es ist einfach wirklich krank. Ach. Oh, es gibt ein neues Buchinger-Video, schreibt jemand im Chat. Da muss ich doch gleich mal nach dem Stream schauen, ob das für Mädchen oder für Jungs ist. Nein! Und dann hole ich mir ein Bonbon im Laden. Bonbon. Dieser Buchinger, oh mein Gott, dieser Mach doch mal gerade den Alfonso-Artikel vorne weg. Ich habe gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Okay. Und den anderen hinterher. Also, wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht viel, viel größer drauf eingehen. Aber, ja. Die Kahane-Stiftung hat da ein sehr unfreundliches Gutachten erstellen lassen, dem es auch um mich geht. Und jemand verbreitet es bei Twitter. Wir sind also bei der gezielten öffentlichen Rufschädigung angekommen. Das wird vielen seltsam vorkommen, denn eigentlich war ich mal mit H und K eng befreundet, was auch öffentlich bekannt gewesen ist, also was ich eben skizziert habe. Chris, das eine war die Tante von diesem 10 nach 10 Projekt. Weißt du, wer das andere ist? 10 nach 10? Ach so, jetzt hier von den Feministen oder wie? Ja, also das entnehme ich diesem... 10 nach 8 heißt es. Oder 10 so. Nach 8, so hieß es, genau. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, 10 nach 10 oder 8 nach 8, aber die Kombination habe ich nicht probiert. Ja, also als das noch bei der FAZ war, hieß es 10 vor 8 und bei der Zeit dann 10 nach 8. Und es geht, eine von den Personen sitzt auch mit der Kahane im Gremium einer Stiftung und so. Also es könnte halt gut sein, dass er in nächster Zeit von da aus mit Dreck beworfen wird. Und darum geht es eigentlich in dem Artikel nur, dass er die Leute darauf vorbereitet. Und er hat ja auch einen ziemlich bösen Tweet gemacht, so von wegen, als es direkt rauskam, so von wegen, naja, vielleicht sollte man erst mal mit der Justizabteilung sprechen, bevor man so ein Gutachten veröffentlicht. Ja, also mit ihrem, ich glaube, dieses neue Rechte Wiki ist, glaube ich, auch nicht online im Moment. Nee, das wird überarbeitet. Also es sind Sachen drin, aber das wird überarbeitet im Moment. Deswegen gibt es ja noch keine YouTube-Abteilung. Da. Ja, damals die CDU auch gesagt hat, wir wehren uns dagegen, darauf zu erscheinen. Naja, gut. Also das ist so viel zu Don Alfonso. Ich wünsche ihm alles Gute in dem Schlamassel und wenn was zu Hate Speech geführt hat, dann das Gutachten, weil kurz drauf hatte sich dann nämlich auch jemand ermutigt gefühlt, ihn als den Quoten-Nazi von der FAZ zu bezeichnen. Also ich finde, wer verroht denn hier Sprache? Ja. Wir leben nun mal in einer Welt, in der eine Stiftung 2500 Euro für so ein Gutachten rauswirft und da ist es mir nur recht, wenn niemand jemand fragen kann, wie denn nun dieses oder jenes bei mir gerade läuft oder aussieht. Er scheint sich echt abzuschotten, weil er gemerkt hat, wie gefährlich das werden kann, wenn man sich solchen Leuten halt öffnet, dass die jede private Geschichte nehmen und sie gegen einen verwenden. Das haben wir ja auch gesehen, nachdem Ian Miles Chong die Seiten gewechselt hat bei Gamergate oder so. Da werden auf einmal aus Freunden erbitterte Feinde. So lächerlich. Traurig. Ja, und dann war noch der Danisch zu demselben Komplex, ne? Ah ne, das war Digitalkater. Ja. Und das ist das, was wir ja auch letzte Woche schon gesagt haben. Auch in unserem Sonderstream haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, dass der Herr Lobo da der Freiheit im Netz einen Bärendienst erweist, zusammen mit seinen Freunden, indem er diese Digitalkarte erstmal nur zur Diskussion gestellt hat und zwei Tage später ist sie in den Ausschüssen des EU-Parlaments gelandet. Und hier in dem Artikel geht es halt auch um die Überschneidungen zwischen, ja, zwischen Kahane, Lobo, wie das alles zusammenpasst, ja, und wer da finanziert. Ja, also ich hatte jetzt die Woche über diverse Beiträge gelesen, wo auch jetzt Leute, die sich nicht so viel mit dem Thema bisher beschäftigt haben, aber die halt richtig Ahnung haben von Verfassungsrecht und so, sich damit beschäftigt haben und halt eben auch ganz vernichtendes Urteil, weil diese Idee da gefällt haben. Also das geht halt eigentlich nicht schon alleine, halt auch wieder diese Verknüpfung mit, dass das auch für Unternehmen gelten soll, dass sie das irgendwie sicherstellen sollen, dass da erst gar nichts passieren kann auf deren Netzwerken und so, und wie das überhaupt funktionieren soll, dass das halt eben verfassungsrechtlich gar nicht geht. Also die Grundrechte gelten halt erstmal nur vom Staat gegenüber dem Bürger und nicht für irgendwelche Unternehmen. Und ja, also auch da, wenn man da mal jemanden, und die hatten sich da auch darüber gewundert, dass da wohl auch Juristen mit bei gewesen sein sollen bei den Unterzeichnern und dass die dann halt eben das nicht reihen, dass das nicht funktioniert, sowas. Aber wahrscheinlich denken die sich dann einfach so, naja, wir geben das jetzt hier an die Idioten in Brüssel, die haben auch keinen Plan und die unterschreiben das dann und dann ist das dann halt so. Genauso wie wahrscheinlich auch mit dem Juristinnenbund und mit so Sachen wie der Istanbul-Konvention, die ja auch in Teilen weitergeht als das, was im Moment irgendwie verboten ist. Sich gegen Worte gewehrt wird, die, oder wo der Staat das dann unter Strafe stellen soll, wenn man irgendjemandem was sagt, was den irgendwie dann herabsetzt, in sexualisierter Weise und so ein Kram. Das heißt, die Catcalling-Geschichte, was sie da irgendwie versuchen, da einzuführen. Ja. Ich habe doch gesagt, es wird noch lustig heute. Soweit sind wir, dass die Antifa oder sonst irgendein Depp ausrastet und wir eine nationale News bekommen, weil auf einem Karussell in Hamburg, haha, Autokennzeichen, Hamburg, Hansestadt, Hamburg. Aber die 88, das in der Kombination, das ist ja perfide Drecksau, die sowas macht. Die armen Kinder. Also Karussell fahren verdorben, aber dann entblöden sich diese Arschlöcher auch noch, rauszufinden, wo der Karussellbetreiber wohnt. Der wohnt irgendwie in so einem 300-Seelendorf. Und googeln dann irgendeinen NPD-Typen, der in dem gleichen Ort wohnt, und machen dann eine Karte, auf denen beide Adressen lesbar stehen und mit praktisch Google Maps Dingsbums. Und der wohnt direkt neben dem NPD-Typ. Und auf der Karte kann man sehen, dass es fast 1,5 Kilometer sind. Okay, also es ist so. Jetzt halt das Ding, okay, pass auf. Wenn jetzt so ein Antifa-Typ rausgeht, sich auf so, es ist Sommer, weißt du, stell dir vor, alles so schönes Wetter und so, der legt sich auf eine Wiese mit seinen Antifa-Freunden und so, und dieser Tumor bei ihm im Kopf, der ist halt nicht behandelt worden, und dann sieht er im Himmel so eine Wolke, die aussieht wie Hitler, okay? Und wird der Typ dann ernsthaft den Himmel verklagen? Klar, der schreibt sofort die Adresse von Gott auf. Ja, so, der Nazi-Himmel, da. Und dass sie das hier mit dieser Edeka-Werbung auch einfach so reinschreiben, als wäre das eine legitime Sache irgendwie gewesen, oh, und nicht das Riesen-LOL-Fest irgendwie. Das ist doch genauso wie so ein Beitrag von Christen, die meinen, dass wenn man Rockmusik rückwärts abspielt, da so satanistische Texte. Es gibt Platten, bei denen funktioniert das wirklich. Also, aber das ist dann Absicht. Das ist alles Selbsteinflüssung. Da ist nichts. Das ist halt genauso wie wenn man Wolken anschaut und dann sieht man da einen Teddybär drin. Es gab mal so eine Geschichte, da hat jemand anhand von den Maßen von einem Fahrradrahmen praktisch alles bewiesen, was er wollte. Also wenn man hier vom Lenker und dann die Quersumme, man misst hier runter und dann mal den Raddurchmesser und so, dann kommt man auf alle Zahlen, die man will. Natürlich, man kann alles mit allem vergleichen und von allem auf alles kommen. Das kommt, und man kann überall Codes finden. Also du findest in jedem Buch auch, wenn das lang genug ist, kannst du aus dem Buch Mein Kampf zusammensetzen. Ja, so. Solange sogar auf dem Feld von den Bauern kann man Code finden. Also es ist überall. Alles ist scheiße. Überall Nazis. Dass die sich nicht drüber auf, dass die sich über ein HH88 aufregen, aber nicht, dass im Kinderkarussell 2S vorkommen. Tja. Karussell. Ja, und hier, aber wenn jetzt die Welt außen so schlimm wird, müssen die ja wenigstens dafür sorgen, dass die neuen Welten, die wir uns nach und nach erschließen, Brave New World, unbedingt sauber bleiben, damit da keiner ein PTSD von seinem Virtual Reality Headset bekommt. Und so wie 2014 die Spiele erwachsen werden mussten, müssen jetzt vor allem die VR-Spiele erwachsen werden. Das ist meiner Meinung nach ein strategischer Move. Das ist ein viel kleinerer Markt, der wächst noch. Du hast nicht so viel etablierte Fanbase wie bei den normalen Games. Da kommst du eher noch rein. Und das ist sowas, wo man auch viel mit Experimenten und wenig Substanz machen kann. Das ist super für unsere Protagonisten aus Gamergate. Die machen ja auch nichts wirklich. Ich erinnere da an diesen einen Typen, der irgendwie Lichter und Töne so kombiniert hat, dass man sich wie auf Acid gefühlt hat und solche Sachen. Also, das war doch Robin Arnold, oder? Genau, der war das. Ja, und jetzt müssen Regeln geschaffen werden. Ja? VR-Culture is already getting worse. Ja? Also VR-Culture, die VR-Headset-Käufer müssen nicht mehr eure Kundschaft sein. Das kommt ja von den Linken, oder? Das kommt ja aus der linken Ecke, ne? Das kommt von den gleichen Leuten, die Scheiße auch schon über Gamergate geschrieben haben. Okay, im Endeffekt, ich habe den Autor gar nicht vor Augen, aber das ist derselbe Dreck in einem neuen Gewand, weil es da jetzt eine Nische gibt, die man vielleicht kapern kann. Und da sagen dann viele Leute, ich kann mir ja schon vorstellen, dass Leute sagen, oh, das ist jetzt aber bei Call of Duty echt ganz schön intensiv. Ja? Und das ist ja fast wie echte Menschen töten. Und daraus machen die dann wieder, wir müssen die Gewalt irgendwie davon fernhalten. Und wir müssen jetzt erwachsene Spieler haben, in denen es nur noch abstrakte Formen gibt, so beige Würfel, die wir irgendwie manipulieren oder so. Ja, damit niemand getriggert werden kann, weil das ist ja so lebensecht. Oh. Das ist, weißt du, so die Sache halt, dass Leute, die so sehr gegen Strukturen sind, die ersten Leute sind, die bei neuer Technologie, bei neuem, bei einer neuen Form von Unterhaltung sofort Regeln einführen wollen. Was wäre passiert, wenn die Leute zu Picasso hingegangen wären, gesagt hätten, ey, ist cool, wie du das alles machst, aber hör mal auf, Pussys zu zeichnen und mach mal das und das hier weniger und überhaupt. Der hätte irgendwann einfach aufgehört zu malen. Und so werden es heute Leute auch tun. Die werden auch sagen, okay, ich werde überall angeschissen, weil ich hier meine Idee verwirklichen will. Die sagen, das ist rassistisch, dass in meinem Spiel über, keine Ahnung, Dänemark im 14. Jahrhundert keine Schwarzen vorkommen. Und so, das wird Kunst töten, dieser Scheißdreck. Regeln für Kunst töten immer Kunst. Naja, aber entartete Kunst. Wir bewegen uns halt einfach im Kreis, okay? Ja, das ist wieder das Hufeisen am Ende. Ja. Es gibt dann auf einmal Kunst, die nicht Kunst sein darf. Woran erinnert mich das? Es gibt keine Möglichkeit für Leute, dass sie sich nicht mit links und nicht mit rechts identifizieren. Warum? Doch, gibt's doch. Wir sitzen doch hier. Ja, okay, klar. Und von uns gibt es noch einen ganzen Arsch voll mehr. Wir müssten, wie habe ich schon so oft gesagt, die Mitte ist einfach nur zu faul. Wenn die aufstellen würde und die aufsässigen Kinder rechts und links einfach mal zurechtweisen, dann würde das ganz anders aussehen. Deswegen, wir haben sogar einen Begriff dafür. Es ist Extremismus der Mitte, nennen das dann die Linken. Wenn die Mehrheit sagt, wo es lang geht, also zumindest grundsätzlich. Ja. Das ist so lächerlich alles. Ja, auf jeden Fall. Unchecked Tech Capitalism. Natürlich, ja. Das ist so Sexismus im Programmiercode. Ja. Ja. Also, aber das ist überhaupt gar keine Verschwörungstheorie hier. Auch da oben, das TLDR. Ich habe Freunde in der AAA- und VR-Industrie, Leute, die gute Arbeit machen. Aber als Industrie hängen sie von den Gamern ab und fürchten sie. Deswegen kann man diesen Companies nicht zutrauen, dass sie das Benehmen der toxischen Spieler unter Kontrolle bringen. History, also die Geschichte zeigt, dass ihre Komplizenschaft. So, und deshalb müssen wir für sicherstellen, dass die VR-Culture abgetrennt von der Gamer-Culture existiert. Irgendwie müssen wir das tun oder wir werden mit ihnen in den Abgrund gerissen. Was für Arschlöcher, was für bigotte, abgefuckte, geschichtslose Arschlöcher schreiben. Sowas. Moment, Moment, beruhig dich, alles ist okay, alles ist okay. So, gamers are over, they are not your target. Nein, es geht nur um Kultur allgemein, das könnte doch auch, wenn das jeder Idiot, ein Filmschüler heute sagen würde, ich muss mir von Kurosawa nichts mehr sagen lassen oder ich kann auf Schwarz-Weiß-Filme verzichten, weil die sind eh zu alt oder so. Das funktioniert so nicht. Das ist Mao Zedong-Kulturpolitik. So, wir machen jetzt Clean Slate und nur noch meine Ideen sind irgendwie wichtig. Aber lasst uns doch endlich über sexuelle Gewalt in Videospielen reden. Virtuelle Begrapschung, Alter. Feminismus im Virtual Reality. Aber diese Spiele will keiner spielen. Lisa Ludwig hatten wir, glaube ich, auch schon öfter. Wir müssen endlich über sexuelle Gewalt in Videospielen reden. Das sind dann die Computerspiele, die man startet. Dann steht da, du darfst nicht, bitte nicht spielen. Und wenn die Leute dann auf weiterklicken, dann wird ihre Festplatte gelöscht. Oder es so. Geht dann einfach darum, dass sie das CD-Laufwerk D halten sollen. So, she wants to be. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Lisa Ludwig, das ist die Frau mit der blauen Bombe, falls ihr euch noch erinnert an unseren kleinen Stream. Ja. Stimmt, das war die. Also, ich erkenne sie nicht, weil sie versucht, ein vorteilhaftes Foto zu machen. Für mich auf jeden Fall immer die blaue Bombe, Lisa Ludwig. Während actionfilmmäßige Schießereien für die meisten Spieler weit genug von der Realität entfernt sind, um sie im Gaming-Kontext amüsant zu finden, ist sexuelle Gewalt für viele Teil der Lebensrealität. Okay, what? Das macht den Umgang mit ihr so schwierig und gleichzeitig immer wichtiger. Was zum Teufel? Willkommen bei kulturellem Marxismus 101. Wir kritisieren alles. Überleg mal, wenn sexuelle Gewalt ist Teil der Lebensrealität, das macht den Umgang mit ihr so schwierig. Das ist Gewalt, verdammte Scheiße nochmal. Das soll schwierig sein. Wenn ich den ganzen Tag geprügelt werde, ist das Teil meiner Lebensrealität. Das macht den Umgang damit so schwierig. Dann so freeze frame, record screeching. Hi, this is me. You may be wondering how I got into this situation. Und dann zieht sie über The Last of Us her. Meine fucking Fresse. Warum? Warum nehmen die sich Perlen von Errungenschaften raus? Und Nee. Also ich glaube, das findet sie ziemlich cool. The Last of Us, ein Spiel, das den Weg eines Mannes und eines jungen Mädchens in einer zombie-apokalyptischen Welt nachvollzieht, hatte viele emotionale Momente, die einem die Tränen in die Augen trieben. Die für mich psychologisch schlimmste Szene kam gegen Ende des zweiten Drittels. Während ich mich als Ellie durch ein halbfallendes Restaurant schlich, um nicht von einem kannibalistischen Gruppenführer massakriert zu werden, überkam mich echte Panik. Weil die hat das bestimmt echt so richtig erinnert daran, wie sie mal in einem Restaurant war und da war so ein Typ, der gesagt hat, dass er nicht an die Wage Gap glaubt, dann war die so getriggert. Da war irgendwas in seiner Stimme, in der Art, wie er zuvor mit meinem Spielcharakter interagierte, die mir die Luft abschnürte. Ja, natürlich, es ist definitiv das Spiel und nicht die Projektion dieser Frau auf das Spiel. Nein, es ist definitiv das Spiel. Die Cutscene, die Sequenz beendet, zeigt uns als Ellie auf dem Boden liegend und verzweifelt nach einem Messer hinter uns greifend. Was? Da fehlt ein Teil. Die Cutscene, die Sequenz beendet, zeigt uns als Ellie auf dem Boden liegend. Nee, da ist ein Als zu viel. Ja, das. Der Mann ist auf uns, wirkt uns, drückt uns zu Boden, wispert heiser, du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Die Protagonistin... Ich spiele nochmal hierhin, kurz. Ja. Für viele Teile Lebensrealität. Du weißt schon, dass deine Annahme ist, dass das ein Spiel ist, okay? Du hast dich entschieden, das Spiel zu spielen. Das Ding heißt The Last of Us. Und wenn du nicht verstehst und wenn das wirklich. Ich meine, die sagt ja nicht, dass das Prolog ist, was sie so richtig zerstört hat, ne? Weil da geht schon echt krass ab am Anfang, ne? Die sagt ja, warte, geh mal kurz hoch. Die sagt ja, dass es erst bei dem, wo noch ein bisschen. Da, warte. Die für mich mich psychologisch schlimmste Szene kam gegen Ende des zweiten Drittels. Wenn du so lange brauchst und so viele schon Gegner da getroffen hast und so viele Entscheidungen treffen musstest und jetzt nur darauf anspringst, dann zeigt es doch eher, dass dein Gehirn einfach schon darauf geprimed ist, diese Sachen härter zu bewerten und von daher du dich auch nicht zu beschweren hast. Ich glaube, vorher in dem Spiel hat sie halt die blaue Bombe genommen und ist direkt dahin geflutscht. Das Ding ist halt, das Spiel ist halt dafür da, Leute zu konfrontieren mit solchen Situationen von Hilflosigkeit. Von daher ist es keine Kritik, sondern eher etwas, was man eigentlich so sagen müsste, ja, Spiele sind in der Lage, das zu tun. Das haben die sehr gut umgesetzt mit dem Sounddesign, mit der Regieführung, mit den Stimmen und so allem. Gameplay, es hat die Person schon reingezogen. Die meckert hier über Immersion, okay? Das, was halt echt schwierig zu erreichen ist bei Videospielen. Meine Fresse, wollte David Ellie vergewaltigen? Wie viel von ihnen schien von Frau zu stammen? Viele von ihnen hatten offensichtlich nicht mit dieser Art von psychischem Terror gerechnet. Das ist jetzt 3 Jahre her und ich denke immer noch an diese Szene. Dann bist du Therapie, doch Alter. Zurückgeblieben ist, meine Fresse. Was will die Frau, bitteschön? Wenn sie doch das Spiel nicht mag, dann soll sie es zur Seite legen. Ich meine, die soll sich doch freuen, dass die Kapazitäten hat, nachzudenken. Fuck, Alter. Ich krieg so einen Hals davon. Das ist so unmöglich. Die Gaming-Branche an sich ist zwar immer noch männerdominiert. Gerade auf Konsumentenseite ist das Geschlechterverhältnis mittlerweile aber ziemlich ausgeglichen. Wollen wir wetten, dass sie wieder mal diesen Schwachsinn verlinken? Ja, natürlich, klar. Wie ist das hier vom... Ja, vom Bundesverband. Das ist dieses... dieser Quatsch, der da alle möglichen Sachen ja, der halt so. Candy Crush genauso bewertet wie jemanden, der irgendwie 800 Spiele bei Steam hat. Natürlich. Angry Birds gespielt, schon bist du ein Gamer, also. Ja, genauso geht die diese Studie. Ja, aber das ist halt von dem Bundesverband, der natürlich daran liegt, den Leuten zu suggerieren, mit denen sie dann da reden und Lobbyarbeit und sowas machen. Ja, das ist total, das macht quasi jeder in der Gesellschaft. Das sind alle möglichen Leute und deswegen müsst ihr ja auch irgendwie uns Fördergelder geben und sowas. Ja, und halt Gewalt als emotionalisierende Backstory, das ist ja auch aus einem Anita-Drehbuch geklaut im Endeffekt. Das ist die Woman in the Fridge-Episode. Also auch nichts Neues, was die Frau Ludwig da ausposaunt. Schnarz. Dass Vergewaltigung oder sexistische Handlung aufgrund der Geschlechtsspezifität gerade auf Frauen besonders bedrohlich wirken, ist unstrittig. Ist das nicht diese, das die ist auch in diesem Cyberpsychologie, ich kotze gleich. Ist das nicht diese alte gewesen, die da auch in dem Video drin war, mit dem Wer braucht Feminismus-Kram, das wir uns hier vor ein paar Wochen angeguckt haben? Kann sein. Das ist sie. Ach du Scheiße. Cyberpsychologie. Cyberbullyinggermany.de. Kann ich das da veranlassen oder was? Das ist schon wieder die Tante, diese von wegen, sie berät den Bundestag und die Europäische Union. Kreiswix ist, glaube ich, ein schöner alter Begriff. Das Zeigen von sexueller Gewalt im Gaming-Kontext hält sie nicht zwingend falsch. Wichtig sei aber, dass die Übergriffe letztendlich abgewehrt werden. Also es darf keine echten Übergriffe mehr werden, sondern nur noch versuchte gegeben. Die Szenen sollen zeigen, wie Opfer nicht zu Opfern werden. Und danach gehe ich los und schieße 1000 russische Soldaten in den Kopf. Entschuldigung. Oder ja. Nein, ich verzeihe dir das nicht. Das ist Hate Speech. Ich werde dich jetzt melden. Deine IP-Adresse ist schon unterwegs. Scheiße. Ja, auf Wiedersehen. Wenn du das nächste Mal die Tür aufmachst, pass auf. Ach, das schaffst du nicht. Ich habe meine jüdischen Connections. Ja, also fuck, jetzt habe ich die Juden haben Kontrolle über alles, Theorie bestätigt. Fuck, nein, the Goyim, no. Ja, und hier wird auch Dingenskirchen irgendwas zitiert vom Herrn Schott über die Auseinandersetzung mit posttraumatischen Sachen in Games. Der Mann, der, wir erinnern uns, arbeitsunfähig, beinahe arbeitsunfähig geworden ist, als er eine Folge, ich vergesse mal den Namen, von der Cartoon-Serie. Jack Horseman. Genau. BoJack Horseman geguckt hat. Oh Gott, ja, wenn man so instabil ist, dass irgendwelche Form von Schnipsel an Informationen einem komplett aus der Bahn haut, ist es erstens nicht irgendwas Positives oder Negatives, ja, aber es kann zu etwas Negativem werden, wenn man sein ganzes zukünftiges Leben davon bestimmen lässt. Ja, so. Übrigens, mein Schauder-Chip für die Woche ist das Video, dem er ein Zitat aus seinem Podcast mit Dom Schott vorangestellt hat. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das hat er gestern Abend noch spät hochgeladen. Das ist eine schöne Collage. Schaut es euch an, schöne Musik. Auf jeden Fall den Negativ Sachen quasi in der Gaming-Kultur. Genau, der Dom sagt, wie schrecklich alles ist und der Rainer beweist, dass das Bullshit ist. Und zwar innerhalb von einem wunderschönen Song mit wunderschönen Bildern. Schönes Video. Für manche ist es nicht hinnehmbar. Das war dieser Spruch von Dom Schott. Für manche ist es nicht hinnehmbar. Die momentane Situation in der Games-Kultur ist für viele nicht hinnehmbar. Ja. Merkt euch das. Die schon selbst aktiv waren bei Spielentwicklung und schon sehr gute, coole Spiele halt gemacht haben und in Spielen vorkommen und repräsentiert werden, das wird hier zum Fenster rausgeworfen. Und das schon machen, bevor Dominic Schott überhaupt mit der Trommel um den Weihnachtsbaum. Also, das ist einfach lächerlich. Man kann immer nur wieder Roberta Williams und so Leute anführen. Die aus dem Stand, die Frau hat mit ihrem Mann zusammen aus dem Stand eine der größten Softwarehäuser ihrer Zeit zusammengebastelt. Sierra Online oder Sierra oder wie auch immer sie am Ende hießen, bevor sie pleite gegangen sind, leider. Aber da waren sie schon lange nicht mehr wirklich Eigentümer. Aber es gibt diese Beispiele noch und nöcher. Das ist einfach Lüge. Was ist eigentlich mit den Leuten, die Interesse daran haben, sowas zu erfahren, aber nicht am eigenen Leib? Also zu schauen, wie sie reagieren würden in einer solchen Situation. Deswegen sind doch solche Spiele wie The Last of Us oder von Telltale das Walking Dead Spiel halt so beliebt. Weil ja, nur deswegen, klar. Ja, weil du halt Entscheidungen triffst. Wenn du nicht mal Entscheidungen treffen musst, die dich dann auch vom Gehirn her stimulieren auf die eine oder andere Art und Weise. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal die Szene mit der Bärenfalle gespielt habe. Ja. Wo der Typ in die Bärenfalle gerät, die Zombies kommen und du hast die Axt in der Hand. Was machst du? Ja, was soll man da machen? Eben das, solche Dinge, weißt du? Das ist doch geil. Also das, klar, wenn jemand vorher mal in eine Bärenfalle geraten ist und ihn jemand mit der Axt befreien muss, würde ich ihn auch warnen von dem Spiel. Aber das ist so spezifisch, weil da müsst, also um das umzusetzen, was die da wieder wollen, müsste vor jedem Film, vor jedem Spiel so ein halbstündiger verpflichtender Scroll laufen, sehr schnell gescrollt mit den ganzen Triggerwarnungen. Nicht nur das, sondern weißt du, die Triggerwarnungen selbst, das ist ja das Bizarre daran, die Triggerwarnungen selbst erinnern die Leute daran, dass sie auf... Ja, ja, so, Achtung, jetzt folgen Triggerwarnungen. Ja, nicht lesen, wenn ihr nicht wissen, das ist so... Wenn ich zum Beispiel einen Freund hätte, der halt, keine Ahnung, so wirklich was Traumatisches durchgemacht hat, wie so Bärenfalle halt, so einfach nur als skurriles Beispiel, okay? Dann würde ich dem Typen schon sagen, dass es drin vorkommt, aber es ihm schon selbst entscheiden lassen. Und vor allem müsste ich ihm das überhaupt nicht sagen, denn es ist immer noch seine persönliche Entscheidung, wie er damit umgeht. Und ich glaube, wenn ich ihm das sagen würde, würde es einen Teil von dieser therapeutischen Wirkung, dass es plötzlich kommt, ja, eigentlich komplett rauswerfen. Denn dann würde er schon wissen, dass es kommt, weiß nur nicht wann, und dann ist er entweder noch aufgeregter, dass es passiert und kann das Spiel halt nicht spielen, weil er Angst davor hat, ja? Oder ich nehme ihm sozusagen den Wind aus den Segeln. Daher. Dann brauchen wir halt vor das Imperium schlägt zurück, Spoiler, Inzest, wir brauchen vor irgendwie vor Return of the Jedi, brauchen wir Tod eines Elternteils, Triggerwarnung. Also, wer soll Filme dann noch gucken? Das zerstört Kunst, also da sind wir wieder bei dem beigen Würfel am Ende. Also da bleibt nichts über von Kunst. Wenn du das, also da in jedem Museum musst du vorher unterzeichnen, dass du irgendwie ein 800-seitiges Dokument mit Triggerwarnungen gelesen hast oder was. Oder werden die Statuen dann, also die anstößigen Statuen aus der Antike werden dann in so Räume gestellt, wo du nur ab 18 reinkommst, oder was? Es ist halt wirklich so, dass man jetzt mittlerweile auf die Ebene zusteuert von Metatriggern, okay? Es gibt ja schon Microaggressions, okay? Und jetzt gibt es dann wahrscheinlich in Zukunft auch Metatrigger. Ja, das ist auch hier schon die Forderung danach, dass ein sexueller Übergriff in Spielen immer gut auszugehen hat. ist doch schon so ein Ding. Also da wird doch schon über die Triggerwarnung hinaus gesagt, so, da reicht eine Triggerwarnung nicht. Das ist so sensibel, das müssen wir jetzt irgendwie regeln. Das ist nur noch, das erinnert mich an den American Comics Code, der halt auch eingeführt wurde von so ein paar verrückten Puritanern und der die amerikanischen Comics bis in die 90er zurückgehalten hat davon, zum Beispiel über Rassenprobleme, über Geschlechterprobleme oder irgendwas zu sprechen. Jetzt kriegen wir den Backlash, ja? Jetzt kriegen wir irgendwie nur noch diese Themen von Marvel und DC. Aber also es gab eine ganz lange Zeit einen ganz strikten Code, was du in Comics tun durftest und was nicht. Und da waren genau solche Arschlöcher dran schuld, wie die hier zum Beispiel für die VR die Bremse fordern. Ich möchte halt einfach, dass sämtliche Puritaner einfach sterben gehen, einfach. Es ist doch unmöglich. Die sollen von mir aus gerne Puritaner sein, aber sie sind schon Puritaner. Per Definition sind sie nicht die Leute, auf die der Markt ausgerichtet ist. Das ist wie, wenn man Leuten jetzt auf einmal verbietet, Bungee-Sport zu machen, ja, weil sie ja selbst davon getriggert werden, weil sie, keine Ahnung, Angst davor haben, so von der Brücke zu springen. Ja, nur weil ich etwas nicht mag, darf es keiner mögen. Das ist das Mantra hier. Ja. So, natürlich, das ist halt der fucking Punkt davon, dass man es nicht mag. Deswegen muss man damit konfrontiert werden. Und es ist schon ein Safe Space, weil es in einem Videospiel passiert und du nicht sterben würdest. Ja, aber diese Ja, Leute haben einfach keinen Unterschied zwischen ihrem und es ist Leben. auch ein verschissener Safe Space, weil du dir aussuchen kannst, ob du weitermachen willst oder nicht. Ja, du Es kannst ist in ja jedem Moment nicht, pausieren. wenn dich jetzt so eine Übergriffsszene so sehr triggert, dann gibt es die Escape-Taste meistens oder Select auf dem Controller Ja, und dann bist du im richtig. Menü und dann ist die Situation vorbei. Diese Leute Ein tun das so, als Erlebnis wären gibt dir sie. doch eher Macht darüber. Ja, aber diese Leute, die stellen sich einfach aus irgendeinem Grund so blöd und stellen sich vor, sie seien Alex aus A Clockwork Orange, wo der da zwanghaft umerzogen wird, indem ihm Gewaltfilme gezeigt werden, so Hyper-Violence und so. So. Ultra, Nein, das war also damals war das noch Ultra-Violence. Ultra. Ja, Ultra-Violence, genau. Ja, also diese Scheiße hier schon alleine wieder, wenn sich Entwickler entscheiden, sexualisierte Gewalt als hysterisches Mittel oder Thema darzustellen, dann belastet es nicht nur einer Form, wirklich auch noch voyeuristischen Szene, die Mail jemals befriedigt. Als Also wenn nach mich dem. das befriedigen würde in Ja. irgendeiner Art und Weise, wenn ich eine Frau sehe, die bedrängt wird. Was soll das denn? Der Shot hat doch einen Hirnschaden, echt? Das ist doch. Es weiß doch, das ist doch ein Beschützerinstinkt, der da angesprochen wird. Nicht, also, das ist so, da muss ich wieder an Jay und Silent Bob denken, wie sie vor der Abtreibungsklinik stehen, um da Loose Women aufzureißen. Das ist auf dem Niveau argumentiert, Domshot. Wirklich. Das ist dämlich. Oder hier, wenn es gut erzählt ist und ich mitfühlen kann, ist es ja eigentlich eine gute Sache, weil ich wachgerüttelt Ja, werde und Feige. verstehe, wie furchtbar. Ich verstehe, wie furchtbar so eine Situation sein muss, erklärt sie und greift dabei den Tipp von Indie-Entwickler Hannes Flohr auf. Kinder haben nicht nur die Aufgabe, schön zu sein, sie sollen uns auch belehren. Und Entwickler sollten sich dieses Thema auch auf gar keinen Fall nehmen lassen, weil es ein wichtiges Thema ist. Ja. Na Sie komm. glaubt, dass es außerdem wichtig wäre, in Videospielen nicht nur Frauen als Opfer sexueller Gewalt zu zeigen. Richtig so. Gut so. Weiter. Weißt du, Kunst ist halt das Drücken von Grenzen, von dem, was vorher als Grenze galt. Es ist, sämtliche Grenzen wegradieren und weiter ausbreiten, so sich selbst im Endeffekt in der Kunst verlieren. Ja? Was würden denn Leute wie David Lynch zum Beispiel machen, deren Filme eigentlich nur aus solchen Sachen bestehen, die Leute ständig da, also SJW nach Lost Highway oder wie heißt der andere, Mulholland Drive, möchte ich eigentlich nicht, der ist schon danach tot. Ja, wie soll Wie man kann er denn Psychopathen Kultur erkennen, erleben? wenn man sie nicht gezeigt bekommt? Wie Wie? soll man Verbrecher erkennen, wenn man sie nicht gezeigt bekommt? Also dann läufst du halt rum und denkst dir so, alles ist relativ. Und dann siehst du, wie jemand eine Frau vergewaltigt und denkst so, alles ist relativ. Vielleicht hat sie sich ja doch schon irgendwie das halt verdient. Ja, dann, ich muss ja die kulturellen Hintergründe wissen. Vielleicht ist das ja so ein Ding halt. Und oh nein, es hat mich getriggert, dass ich gesehen habe, wie jemand vergewaltigt wird. So mitten auf der Was Straße. ist ein großer? Ich Na habe schlechte Laune. Ich muss mal nach ihm gucken hier. gut. Auch Nastassja Strobel, Nastassja. Warte nochmal nach der, die schon kennen. Glaubt, dass sexuelle Gewalt als Thema durchaus ihre Daseinsberechtigung in Videospielen hat. Es muss eben nur richtig gemacht werden. Ein Positivbeispiel ist für sie neben The Last of Us die Neuauflage von Tomb Raider, die die Backstory von Lara Croft erzählt und dabei auch zeigt, wie sie von einem Mann angegriffen wird. Wenn es gut erzählt ist und ich mitfühlen kann, ist es ja eigentlich eine gute Sache, weil ich wachgerüttelt... Ja, okay, ich habe das schon vorgelesen, verdammt, sorry. Ja, du hast nur den Namen markiert, ich dachte so, da würde ich jetzt weiterlesen. Ich finde es wirklich lächerlich, dass es Leute gibt, die jetzt wieder zu den, einfach weil sie nicht die Geschichte wohl kennen von Videospielen, ja, meinen, sich wieder in die Vergangenheit begeben zu wollen, weil sie sich da auf die Seite von ja, aber das könnte meine Gefühle ja verletzen stellen. Deswegen ist es halt so, Gefühle sind eigentlich nur ein Indikator für etwas, das ist keine Richtlinie. Man sollte sich nicht nach seinen Gefühlen richten und dann entscheiden, so was einen beleidigt oder nicht, weil Gefühle halt eben subjektiv sind. Man sollte eigentlich immer nach der größtmöglichen Wahrheit streben, selbst wenn man sie mag oder nicht. Also, weil man dann einfach die Welt, in der man lebt, das Modell von der Welt, in der man lebt, besser darstellt. Und dann muss man sich halt daran anpassen. Es ist einfach, Mann, das ist wirklich schade. Ja, also die hat irgendwie bei Game One mitgearbeitet, die Frau, und das ist wahrscheinlich auch so eine Berliner Hipsterin. Ja. Wie man dann halt so zur Verfügung hat, ne, für einen Ohrton. Mal ein paar Kumpels anrufen. Sind genau. Ja noch auf der Durchwahlliste vom Teilzeit und der jetzt kommt die Katharina Katz da wieder. Allerdings ist dies nicht mit einem normalen Spiel zu vergleichen, in dem das Opfer Triumph über den Angreifer erlebt und damit die eigene Angst überwindet. Ein normales Computerspiel ist kein Psychotherapeut. Deswegen lässt sich The Day the Lothar Stopped auch nur ein einziges Mal durchstehen. Ja, das ist ein Kunstprojekt. Das ist kein Spiel. Ein Spiel, das ich nur einmal spielen kann, ist schwerlich ein Spiel. Also, weil eigentlich Spiele sich ja dadurch auszeichnen, dass je mehr man übt, umso besser. Aber. Nee, die können das Element drin haben, aber Spiele sind eigentlich hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, dass sie eine Spielmechanik haben. Ja, aber ich finde, also so ein Spiel künstlich nur einmal spielbar zu machen, ist halt Kunst. Aber es ist kein... Ja, also man kann schon Experiences machen. Ja, eben. Aber das fände ich also, das hat der Rainer Schauder, haben wir schon wieder ja auch gesagt, dass in seinem einen Video, dass er sich erhofft, dass es vielleicht da eine Trennung gibt, ja, zwischen virtueller Kunst sozusagen und solchen Experimenten und halt Games für Gamer. Dann wäre vielleicht endlich mal Ruhe. Ja? Da müssten wir uns den Scheiß nicht mehr anhören und die könnten da in ihrer Hütte dasselbe machen, was wir in unserem Baumhaus irgendwie machen, komm, nämlich was sie wollen. Glaubst du wirklich, dass das eine adäquate Lösung sein wird? Ich meine, es hört sich adäquat an, aber das sind Leute, die jetzt schon nicht adäquat sind, die werden nicht, wenn man ihnen das gibt, was sie wollen, adäquater werden. Ja? Es gibt doch schon das... Ja, dann muss man ihnen halt sagen, halt's Maul. Ja, dann nutzt nichts anderes mehr im Endeffekt. Sollte man das jetzt schon machen? Das tut man auch. Also das von daher, die haben halt Unrecht, die Leute. Ja, also zu diesem hier, was ich jetzt hier einblende, das sagt eigentlich schon alles. Das ist mir halt wieder irgendwo über den Weg gegangen, dieser Tweet hier von ZDF Neo. Und da haben wir eine grinsende Dunja Hayali, wie auch immer die Frau heißt. Dunja Hayali. Mit ihrem Hund hier irgendwie, tralala, mir geht's gut, ich krieg Knete und Preise von überall her und steht hier drüber. In Teilen war mir gar nicht klar, wo Sexismus anfängt. Ja, natürlich. Ja, ich habe die Welt nicht durch die kritische Theorie von Feminismus und Kulturmarxismus betrachtet. Jetzt macht alles weniger Sinn. Ja, und es geht jetzt hier jedenfalls diese Adresse hier. Diese Adresse gibt es wirklich. Sexismus.zdfneo.de ist eine Adresse, die tatsächlich existiert. Und wo man dann landet, ist hier. Weil, ja, irgendwie so ein neues Format, für das wir wieder bezahlt haben, wo uns jetzt hier beigebracht wird, hier von diesem wahrscheinlich auch noch so, damit du so, ja, hier ist jetzt der Gegensatz und da lernt dann wahrscheinlich dann der böse Cis-Mann, wie kacke er ist und so. Der böse Cis-Mann. Apokalypsis-Sterne. Ja, wir können uns ja mal den Trailer, können wir uns eigentlich mal angucken. Ich mache auf der Trailer. Dann muss ich noch kurz was. Social machen. Factual. Ah ja, ein Factual. Das ist doch Fake News, uns alles gleich als Fakten verkaufen zu wollen. Ein Factual. Ihr wollt immer nur das eine. Das war ganz schön leise. Du auch. Meine Herren, bist du schwanzgesteuert? Dumm, fickt gut. Wie bitte? Kannst du eigentlich denken und reden? Geht das? Multitasking oder was geht da? Kannst du überhaupt parken? Wie gut kannst du kochen? Zumindest siehst du gut aus. Kleine Nase, kleiner Schwanz? Was? Was? Kleine Nase, kleiner Schwanz, was? An der Nase des Mannes erkennst du den Johannes. Das weiß ja wohl jeder. Ah, deshalb müssen Juden ihren Johannes auch beschneiden lassen. Aber dein Avatar sieht mir da. Kleiner Schwanz? Große Nase, kleiner Schwanz. Passt auch. Ach. Unter der Gürtellinie. Kannst du mal woanders hingucken? Hier. Nicht da. Alter, hallo. Die Dokumentation und das Experiment. Wie sexistisch ist Deutschland heute? Mittwoch. 40. Wie sexistisch ist Deutschland heute? Deine Mama ist so fett. Ja, super, ne? Wofür da wieder Gebührengeld ausgegeben wird. Kannst du mal nach hier oben gucken, hallo? Wie gut kannst du eigentlich kochen? Das ist eigentlich eine fucking legitime Frage, okay? Wenn man jemanden hat, so einen Partner, und dann fragt man ihn, wie gut kannst du kochen? Es ist keine sexistische Frage. Jetzt hier direkt sexualisierte Gewalt hier. Er wirkt ja, sie jetzt wahrscheinlich direkt gerade da. Das wird jetzt nur hier. Das liegt am Migrationshintergrund. Ja, nee, das, ach so, dann war es wahrscheinlich doch kein Würgen. Dann ist sind das eigentlich neue Deutsche, die das da experimentieren? Also Frau Hayali ist ja Mitglied bei den neuen deutschen Medienmachern, ja. Die hat mir auch nicht geantwortet. Aber ich sag mal so, die Dokumentation und das Experiment, wie das hier gerade bezeichnet wurde, das ist ja auch schon eine schöne Verknüpfung. So ein bisschen wie die Studie und die Pressemitteilung, die da drin stehen oder so. Das Social Factual halt. Ja, das war hier das Ding mit der, wo leider kein Datum beisteht. Ich kann nochmal hier in den Quertext reingucken, ob hier irgendwas ist. Aber es gehört halt auch zu dieser zu der ganz gleichen Neo-Sex-Kampagne. Und unser aller Liebling darf natürlich gleich wieder seinen Senf zu allen geben, die Anne. Nein, nein, nein, nicht die, nein, nein, nein, nee, nein. Nee, ich glaube auch die Videos sparen wir uns, oder? Bitte nicht schauen, nein. Ich meine, ich bin nicht so jemand, der auf Ignoranz plädiert, aber warum spielst du das ab? Dass ich kurz zuvor einen Gemeinschaftsblog gegründet hatte. Kleine ja, und alle haben dich gehasst. Jetzt bist du wieder so laut, wie im Vortest. Okay. Das liegt wahrscheinlich wieder am Unterschied, dass es dann irgendwie automatisch gepinkt. Oh mein Gott, wer hat die Seite bitte schön gestaltet? Einfach von der visuellen Ding her, so dieses Pink, Blau auf Blau im Hintergrund. Das, oh mein Gott, das. Ja, Pink und Blau, Pink und Blau, müssen ja die. Ja, aber blaue Schrift auf Blau im Hintergrund, och. Der ist klar negativ. Hier geht es darum, dass Männer Angst haben, Kontrolle zu verlieren und dass sie denken, Frauen wollen mehr Macht haben. Immer die gleiche, dass du mir sagst, was ich denke, weil ich ein Mann bin. Sehr gutes Beispiel von Sexismus. Sehr gutes Beispiel von Sexismus. Sehr gut. Du als Frau sagst mir als Mann, dass das, was ich denke und weißt, wie Männer denken. Ja, sehr, ja, ja. Es gibt halt einfach wissenschaftlich nicht zwangsläufig so ein eindeutiges Männerdenken. Ja? Es gibt vielleicht eine Tendenz zu bestimmten Eigenschaften im Gedankengut, aber das ist nicht etwas, was rein männlich ist. Die den Stereotypen nicht entsprechen, also sogenannte Karrierefrauen oder Feministinnen, die werden stark... Feministinnen entsprechen nicht dem Bild. Rassismus ist es so, dass es hat eine subjektiv positive Komponente. Hier gibt es zum einen den Paternalismus, also diese Ansicht, dass Frauen von Männern beschützt und umsorgt werden müssen. Dann haben wir die benevolente Geschlechterdifferenzierung. Hier geht es darum, dass Frauen besonders positive Eigenschaften zugeschrieben werden, dass sie netter sind, die bessere Hälfte, dass sie Männern moralisch überlegen sind und so weiter. Das Wichtige hieran ist, dass ihnen positive Eigenschaften zugeschrieben werden, die mit Wärme und Sympathie zu tun haben, aber nicht mit Kompetenz. Ja. Moment. Nur weil man ihnen Sympathie zuschreibt, heißt es nicht, dass man ihnen Kompetenz abstreitet. Alter. Oh. Da haben wir hier schon. Ja, aber die liegt halt falsch. Ja, ich finde das auch schon lustig, dass sie diesen Benevolent Sexism da auch noch quasi mit aufnehmen jetzt in ihren Katalog. Haben die Leute wirklich keinen Filter, bei dem sie ihre Gedanken zuerst im Kopf hören und dann aussprechen? Nö. Apropos. Ja, dann sollte ich doch machen. Jürgen Todenhöfer, Herausgeber bei Jakob Augstein, Wochenzeitung Der Freitag. Genau, Jürgen Todenhöfer, unser Lieblings-Islam-Apologet, also der Lieblings-Islam-Apologet des Internets quasi. Ich war bei ISIS und die sind alle ganz nett. Genau, und die haben vor allen Dingen auch überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Das ist alles nur der böse Westen. Und ich habe halt im Hintergrund ein paar Schreie gehört von Leuten, aber die waren einfach so glücklich, da zu sein. Das waren Glücksschreie. Ja. Genau wie dieser super tolle Spruch mit, wie war es nochmal, wo sie ihn da aus seinem Buch mit konfrontiert haben, dass er irgendwie gemeint hat, die Beleidigung des Propheten wäre genauso schlimm, wie wenn man einen umbringt oder so. Nein, und, ist es nicht. Das dann irgendwie hieß von wegen, nö, das habe ich nie gesagt. Und da haben sie in der Sendung noch gezeigt, was genauso in seinem bescheuerten Buch steht. Ja, und dieser Mann ist jetzt auf jeden Fall Mitherausgeber des Freitag oder demnächst dann irgendwie. Der wird ja als streitbarer, wie war das hier, Thurnhöfer ist ein streitbarer Geist und ein unabhängiger Kopf. Ja, sagt der Herr Augstein, auch so ein unabhängiger Kopf. Seit Jahren kämpft er unermüdlich gegen Militarismus und Krieg und gegen die Diskriminierung anderer Kulturen. Er scheut aber keine Auseinandersetzungen mit Leuten, die er gleich wegblockt und kein persönliches Risiko. Beziehungsweise diese eine Dame, die da beim Spiegel über ihn geschrieben hat und die sich dann eine Abmahnung von ihm hat einfangen lassen, beziehungsweise der Spiegel hat den weiter entfernt, nachdem er sich beschwert hat. Der ist aber schon ein Krieger. Ja, er ist streitbar halt. Und ein Kopf und so weiter. Er kämpft halt nichts, aber er ist schon ein Krieger. Aber er besucht Kämpfer und stellt denen dann Gutachten aus. Genau. ISIS didn't do nothing. ISIS is a good boy. Ja, dieser Bericht hier, beziehungsweise dieser Meinungsartikel von der Neuen Züricher Zeitung, ist hier quasi so ein übersetzter Beitrag. Also dieser Mark Lila steht hier unten drin. Der ist von der Columbia-Universität, war das, glaube ich, genau. Und der schreibt hier halt über das Phänomen der Identitätspolitik und wie das halt eben das Linksliberale kaputt gemacht hat. Mit Hillary Clinton und Black Lives Matter und so. Und das ist eigentlich sehr ausgewogen. Also er nimmt das halt schon auch ernst, die Sachen, die so ein Black Lives Matter da irgendwie mal gemeint hat. Also es ist nicht von wegen so, ja, alles böse, aber halt schon, dass diese Beschränkung auf die Identität halt eben überhaupt nicht zielführend ist. Und das kann man auch nur absolut unterstreichen. Und dann plädiert er hier halt noch für einen neuen Linksliberalismus, der sich halt wieder auf das Individuum und so Sachen wie die Klasse und sowas richtet und nicht mehr auf welche Identität hast du, zu welcher Gruppe gehörst du dazu und so ein Kram. Was ist eigentlich aus der Zeit passiert, in der Leute noch gefragt haben, woran der Gegenüber glaubt und nicht, was er denn ist? Ja. Wo ist das hin? Vergangenheit. Wir sind jetzt, okay, ich vergesse immer, dass wir in der Metamoderne sind, das hat da keinen Platz. The future is in the future. Ja, und dieser letzte Absatz, den fand ich halt auch noch ganz interessant, weil das zeigt halt mal wieder den Unterschied halt, also die Linken in Deutschland wollen ja teilweise so weltgewandt sein und reden dann die ganze Zeit mit Anglizismen und so ein Kram und über halt eben die Schwarzen und dieses ganze Zeug, also dieses Ganze, was die halt für amerikanische Themen irgendwie halten. Und ich bin halt auch schon lange der Meinung, dass sie das alles nicht so richtig kapiert haben, die amerikanische Gesellschaft und was daran eigentlich wirklich das Gute ist. Und er schreibt ihr halt von der Begebenheit, wo er bei einer Diskussionsrunde war, über diese Four Freedoms-Rede von Franklin Roosevelt. Und dass da halt eben alle ganz, also erstmal wurde die Nationalhymne gesungen, was in Deutschland auch undenkbar wäre. Stellt euch mal vor, wir hören uns hier irgendwie eine Diskussion an und vorher wird irgendwie Nationalhymne gesungen. Da würden ja Leute auch irgendwie sagen, von wegen, ja, hier geht es um Politik und die Nationalhymne wird gesungen. Oh mein Gott, das Dritte Reich bricht aus oder so. Und dann halt eben saßen die da alle friedlich und haben halt dieser Sache gelauscht, die sie halt irgendwie verbindet, auch wenn, egal welchen Hintergrund die Leute jetzt haben, also ob deren Familie schon in Amerika war zu der Zeit, als der gelebt hat oder so. Und das ist halt eigentlich so die Stärke von Amerika und nicht ja diese ganze neumodische postmoderne Krempel, der ja auch teilweise aus dem deutschen Raum gekommen ist, mit der Frankfurter Schule und diesem Zeug. Vor allem ist da auch unten Mark Lilla ist, das ist zugemacht. Der Typ war ja auf der Columbia University, die ja auch von der Frankfurter Schule so heimgesucht wurde und so. Ja. Ja, auf jeden Fall diese Journalistenschule, die war auch ziemlich. Also. Ja. Freiburg, was ist denn? Mord in Freiburg, Tat und Wahrheit. Ein Verbrechen ist geschehen. Ist die Herkunft des Täters ein Thema? Soll die Tagesschau berichten oder verfestigen schon solche Fragen die Vorurteile? Deutschland steckt in der Rassismusspirale. Daraus gibt es kein Entkommen. Doch gibt es. Transparenz nennt sich sowas. Die andere Person nicht in irgendeine Ecke stellen. Diskussionsbereitschaft und Offenheit. Aber halt nicht mit Worten wie Rassismusspirale. Ja, ich meine, das widerspricht sich halt. Weißt du, der Typ erstellt erst eine Rassismusspirale, indem er den Begriff halt verwendet. Es gibt keine Rassismusspirale. Was soll das sein? Was ist das für ein seltsames Konstrukt? So, ihr seid rassistisch, wir sind gegen rassistisch, dann wird es noch rassistischer? Ja, im Endeffekt schon. Also es gibt das, glaube ich, schon. Ich glaube, dass also es kann sowas geben, so wie es das im Dritten Reich, ja, genau, im Dritten Reich gegeben hat gegen die Juden. Also so eine Spirale kann schon entstehen, aber da gehören, wie du sagst, da gehören halt beide Seiten auch, also im Dritten Reich nicht, aber da gehören beide Seiten dazu, dass es passiert. Also jetzt in unserer Situation sind es ja nicht die Juden, die wurden ja verfolgt, ohne dass sie irgendwas getan hätten, aber hier kämpfen zwei Extreme miteinander und die machen ständig irgendeine Scheiße. Mhm. Also, und nur das treibt die Spirale ja an. Die einen demonstrieren dafür, die nächste demonstriert dafür. Okay. Und dann demonstriert jemand dagegen, dass der andere dafür demonstriert. Wir leben in einem Land, in dem Gewalt gegen Frauen eine wahre Epidemie ist. Und es würde. Nein, Moment, du musst den ganzen Satz lesen. Das, so fair müssen wir schon sein. Nee. Dabei wurde im vergangenen Jahr nach einer Nee. Nur würde man die Meldungen darüber jedes Mal in die Abendnachrichten einbauen, würden wir denken, wir leben in einem Land, in dem Gewalt gegen Frauen eine wahre Epidemie ist. Und dann, und es würde stimmen, das ist eigentlich erst der richtige Spaß. Ja. Ja. Also wir haben eine Epidemie, aber darüber wird nicht berichtet, sagt Margarete Stokowski. Also wieder, dass es so eine Dunkelziffer gibt, über die ja keiner redet. Ja, aber das... Dass die nicht in den Nachrichten kommt, das stimmt ja auch. Weil das andere ist ja quasi keine Ahnung, Alibi-Nummer dann dafür. Weil im Prinzip ist das ja hier die Aussage. Das ist die Aussage eigentlich, dass es eine wahre Epidemie ist. Weil, ne, das würde ja stimmen und wenn man das berichten würde, würden Leute das denken. Mit anderen Worten, das ist ja auch so. Tja, Stokowski halt. Wahre Epidemie. Testosteronbomben. Wer biologisiert denn das überhaupt? Ich biologisiere das nicht. Ich kulturalisiere das. Wer starke Nerven hat, sollte sich im Netz umhören. Es ist wie ein Streifzug durch die Spelunkenclubs und Kontore der 30er Jahre. Was man damals über die Juden zu wissen glaubte, weiß man heute über die Muslime. Der Muslim ist alles, was der Europäer nicht ist. Fanatisch, lüstern, brutal und intolerant. Der andere, Das war früher der Jude. Okay, mein Problem, was ich damit habe, ist, okay, das ist ein Non Sequitur. Das ist Bullshit. Ja, ist es. Ja, eben. Juden haben weder irgendwie radikale Veränderung des täglichen Lebens gefordert, noch haben jüdische Jugendliche getötet, übermäßig viele Straftaten verübt, noch haben die irgendwie Regeln gefordert, nach denen ihr Gott irgendwie nicht, also es ist alles völlig lächerlich, der Vergleich. Juden haben sich nicht in die Luft gesprengt, wenn jemand irgendwie ihren Propheten da erwähnt hat, okay? Oder gemalt, oder Juden, Leute niedergestochen, oder... Ich meine, das ist wirklich so, das ist einfach so krank, weil das Einzige, was hier ja eigentlich die Parallele ist, ja, ist ja, dass sowohl die Juden früher als die anderen bezeichnet wurden, als auch jetzt die Muslime. Und da denkt er wirklich, dass in die anderen so immer irgendwie so, weil die Juden so bezeichnet wurden, darf man nie wieder was, den Begriff andere verwenden oder... Ja, nach Möglichkeit solltest du das bitte streichen, ja, bitte streichen. Ja, aber das lässt doch, ich meine, das nimmt doch nur das Wort weg und nicht die Beobachtung von etwas. Ich finde, besonders delikat wird es halt für den Augstein, wenn man dann noch dazu nimmt, wie die Muslime gegenüber den Juden stehen. Ja. Also, dass man, wenn man denen hier genug Ausbreitung gibt, und das sehen wir ja auch schon in der Gesellschaft, dass dann auch der Antisemitismus aus einer ganz anderen Ecke wieder hoffähig wird. Ja. Ich habe halt echt einfach langsam wirklich kein Bock mehr drauf, die ganze Zeit diese identitären Sachen damit zu beobachten. So, die Juden, die Muslime, die Weißen, die Männer, die Frauen. Schluss, ja. Langsam kotzen. Das. Ich kann da immer nur wieder hier den Grimaccio zitieren, der gesagt hat, wir müssen, we have to stomp intersectionality to the curb for the sake of unity. Ja, ja, weil man wirklich... Das Einzige, was helfen wird, ist diese Bewegung wirklich so weit zu diskreditieren, dass sie von niemandem mehr ernst genommen wird. Ja, und das ist halt eben das Ding, weil diese Intersektionalität und die identitären Bewegungen und so, egal von links oder rechts, egal ob faschistisch oder nicht, treiben Leute auseinander, anstatt sie zusammenzubringen. Ich meine, von was für einer Form von Gleichheit kann man reden, wenn die Bewegung, in der man dabei ist, immer nur die Unterschiede betont? Was ist das? So Gleichheit durch Unterschiede? So. Ist einfach. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis solche Nachrichten wie die Tagesschau von Facebook verschwunden sind. Ja. Hier geht es mal wieder um die wunderbare Fake News-Geschichte. Das wird uns jetzt hier. Ich guck mal, wie laut das hier ist. Mit einem Quiz: Wahr oder falsch? Papst Franziskus unterstützt Trump. Ist falsch. Grüner will so viele Afrikaner und Syrer wie möglich nach Deutschland holen. Ist auch falsch. Trotzdem werden diese Geschichten auf Facebook geteilt. Millionenfach. Ja, dazu kann ich gleich was sagen, weil ich hatte mir das vorher noch gar nicht angeguckt, aber es fällt mir direkt auf. Dieses Facebook-Profil hier, das wurde uns auch zugeschickt. Und das hatte genau einen öffentlichen Beitrag und das war halt eben dieser hier mit von wegen, wir müssen so viele Afrikaner und Syrer und so weiter. Und ich habe das damals gemeldet, dieses Facebook-Profil, weil das halt eben ganz eindeutig nicht richtig war. Also ein Fake halt. Und also mit News hat das aber überhaupt nichts zu tun, weil das war halt ein Facebook-Profil, was einer gefaked hat. Was hat das hier in einem Fake-News? Ja, es gibt ja schon die ersten Aluhutträger, die sagen, dass die Medien jetzt richtig Schiss haben und dass sie jetzt alles versuchen werden, diese Untergrund-Netzwerk-Graswurzeln-News platt zu machen und halt möglichst unglaubwürdig hinzustellen. Ja, das ist auch so, ne? Ja, aber indem man sie betont, indem man sie... also Breitbart. Aber indem man eben diese News halt betont, indem man diese Agenturen halt hervorhebt und sagt, hier, wir diskreditieren die jetzt mal, ja, hat man sie halt schon erwähnt und deswegen werden Leute da auch erst recht hingehen. Ich kann mir halt immer noch echt dran erinnern, wie Evalian, also so ein Mädel, so ein nationalsozialistisches, in Amerika lebendes Mädel halt, mal einen YouTube-Kanal gesperrt bekommen hat, weil sie halt da den Geburtstag von Hitler gefeiert hat und Videos gemacht hat, wie man Juden nach ihrem Aussehen erkennt und so. Und ich meine, die ist halt bedeppert, okay, aber es hat schon Unterhaltungswert. Und dann wurde ich habe auch immer gern Axel Stoll geguckt. Und dann wurde ihr Kanal einfach gesperrt von YouTube, so einfach gelöscht, ja. Und im Endeffekt hat das so Furore gemacht bei so halt einfach bei anderen Leuten, die halt keine Nazis sind, dass sie im Endeffekt dann ganz viel Publicity bekommen hat deswegen. Ja, aber der Punkt in diesem Fall, ich möchte da nur noch mal darauf hinweisen, das war noch nicht mal eine Nachricht. Ja. Das war dieser Facebook-Beitrag, wo einer seine Meinung reingeschrieben hat, also gefaked halt eben. Und damit die Leute dann sagen konnten, oh, hier, einer von den Grünen, der sagt das irgendwie, dass wir immer mehr Ausländer haben. Ja, die Künast klagt doch auch gerade gegen jemanden, der ihr ein Zitat untergeschoben hat und auf Twitter verbreitet hat. Ja, es hat aber überhaupt nichts verloren in kurz erklärt über Fake News. Syrer wie möglich nach Deutschland holen, ist auch falsch. Trotzdem werden diese Geschichten auf Facebook geteilt, millionenfach. Denn viele Menschen denken, das stimmt. Wie gefährlich sind solche Fake News? Fake News von echten Nachrichten zu unterscheiden. Ja, also ganz und gar nicht gefährlich, wenn das jetzt als Fake News erzählen sollte, dieses Ding, weil ich habe mir das angeguckt und sofort halt eben gesehen, dieser Typ hatte irgendwie 300 Freunde oder so. Aber da war halt von den ganzen, das war halt das einzige öffentliche Posting von dem Typen. Und ich kann mich halt daran erinnern, was Sargon mal gesagt hat. Das mal ganz schnell. Auf jeden Fall, es war das einzige öffentliche Posting und es war ich glaube, es war 2000 Mal geteilt oder so. Und wenn du kannst dir auch angucken, was die Leute schreiben, die das teilen. Das kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand von den Grünen, selbst wenn der aus Dummheit sowas erzählt hätte, dass der das da einfach so stehen lassen würde, wenn das ein paar tausend Leute irgendwie teilen mit, ja, hier, Deutschland geht unter und bla bla bla bla blub, was sie da alles dazu geschrieben haben. Das war so offensichtlich, ja, geht's eigentlich gar nicht mehr. Also, welche Gefahr geht davon aus? Gar keine Gefahr. So, ja, eben auch zu diesen Fake News, da habe ich halt von Sargon auf der Karte mal mitbekommen, wie er mal gesagt hat, dass wir in einem Informationszeitalter leben, wo man halt eigentlich schon so viel Information um einen drumherum hat. Man muss sein eigener Journalist werden. Man muss sich selbst in diese Richtung ausentwickeln, weil man sonst abgehängt wird und dann halt einfach, ja, keine Ahnung hat, woran man denn jetzt glauben soll und was denn jetzt nun stimmt, ja. Und man sollte halt, jeder sollte sich halt selbst als Journalist in so eine Richtung entwickeln. Zumindest so als Investigativer, so einfach so Fragen anstellen und schauen, was denn nun stimmt und nicht gleich sagen, das stimmt und das stimmt nicht. Unterscheiden ist oft gar nicht so leicht. In der analogen Welt konnten wir noch zwischen Klatschblättern, Boulevardzeitungen und seriösen Tageszeitungen unterscheiden. Bei Facebook sehen alle Artikel fast gleich aus und keiner sagt uns, denen kannst du trauen und denen nicht. Vor der US-Wahl haben die 20 erfolgreichsten Fake-News-Artikel die Nutzer mehr bewegt als die 20 erfolgreichsten Artikel von seriösen Seiten, hat ein Medium ausgerechnet. Aber warum verbreiten die Menschen Fake-News? Ja, Moment, wer hat das ausgerechnet? Ein Medium. Ein Medium. Das Feed. Nein, Buzz Sumo. Warte, ich schau mal, was Buzz Sumo ist. Das ist Buzzfeed. Das ist irgendwas von Buzzfeed. Warte, muss nicht sein, warte. Hat die Tabakstiftung wieder... Brands using Buzz Sumo, Expedia, News Corp, Yahoo, IBM, Symantec, Publishers using Buzz Sumo, BuzzFeed, National Geographic, Telegraph, TED und Rolling Stone und so. Wow, okay, also es ist nicht direkt BuzzFeed, aber sie sind mit BuzzFeed in irgendeiner Form verwandt. Okay. Ja, also es gab auch von diesem... von dem einen Nachrichtensprecher aus Amerika, Wilson, hast du da irgendwas mit Wilson? Der hatte ja mal erzählt, dass er irgendwie unter Feuer geraten wäre, als er irgendwo im Kriegsgebiet eine Reportage gemacht hat, was sich hinterher als falsch herausgestellt hat. Und da durfte er dann eine Weile nicht mehr Nachrichtensprecher sein. Und der hatte jetzt auch irgendwelche Behauptungen da gesagt über Fake News und da gab es so eine Grafik, wo ganz dick Breitbart irgendwie drin vorkam, so als Hauptlieferant von Fake News. Und die Quelle, die da drunter stand, war halt auch BuzzFeed. Aber warum verbreiten die Menschen falsche Nachrichten? Zwei Gründe: Geld und Politik. Menschen in Amerika lesen lieber Nachrichten über Trump, sagt einer der Betreiber von Fake News-Seiten. Der sitzt in Mazedonien und verdient mit der Werbung gutes Geld. Weil die Leute klicken. Zweiter Grund, Politik. Russische Medien behaupteten Anfang 2016, eine 13-Jährige sei von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden. Diese Falschmeldung verbreitete sich rasant im Netz und dann... Das ist ja auch gut, dass Sie jetzt nicht den Namen dieser Seite genannt haben, sodass man jetzt in Zukunft, wenn man diesen Namen halt sieht, dann weiß, dass das irgendwie eine mazedonische Fake-News-Seite ist. Ne? Das ist ja total praktisch, wobei ich auch nicht glaube, dass da wirklich irgendwie ein paar Millionen Leute auf die mazedonische Fake-News-Seite geklickt haben. Das ist doch das. Raus mit ihnen, dass die Heide wackelt! Durch Fake News bekommen wir Bürger falsche Infos und treffen dadurch politische Entscheidungen, womöglich anders. Was also dagegen tun? Eine Forderung: Seinen Kopf benutzen. Fake News rausfiltern. Problem dabei: Ein einzelner globaler Konzern würde entscheiden, was wahr ist und was nicht. Eine extrem große Macht, die missbraucht werden kann. Zweite Möglichkeit: Wir Journalisten überprüfen viel mehr Fakten im Netz und stellen die Ergebnisse wieder da rein. Tatsächlich bekommen Fake News Artikel manchmal aber mehr Aufmerksamkeit als echte News. Bis es eine Lösung gibt, müssen Sie sich als Nutzer vielleicht öfter mal fragen, kann diese Geschichte wirklich wahr sein? Und genau hinschauen, aus welcher Quelle ein Artikel kommt. Ja, ich habe genau hingeschaut und gesehen, dass das hier vorne keine News waren. Ja, direkt, das war doch der Trick dabei. Du hast den Test bestanden. Direkt wieder einen überführt hier. Meine Güte, ey. Dann meldest du das Video wegen Fake News. Ja. Ja, und hier haben wir die Science Files, noch gut bekannt aus dem beliebten Gutachten, warum die Amadeo-Antonio-Stiftung so cool ist und nichts gemacht hat. Die haben sich hier auch mal ein bisschen wieder... mit Statistik und Zahlen und trockenen Sachen auseinandergesetzt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gerade seine fundierte Ansicht publiziert, dass es keine Grundlage des Kampfes gegen Hasskommentare im allgemeinen Strafrecht gäbe, sofern sich diese Hasskommentare nicht als Verstoß gegen die diversen üblichen, haushaltsüblichen Paragraphen praktisch, solange es dagegen nicht verstößt. Das ist natürlich interessant, was dann eigentlich die Frage aufwirft, warum bezahlen wir dann diesen ganzen Scheiß, diesen Amadeo-Antonio-Kram und all die anderen Demokratie-Leben-Sachen, wenn es doch da eigentlich gar keinen Handlungsbedarf gibt. Weil es da noch viel zu tun gibt dann natürlich, ne, um das halt zu ändern, dass es dann in Zukunft dann anders ist. Weil das scheint ja sozusagen das Ziel zu sein, also wenn man da dem zuhört, was total ist. Es ist nie vorbei. Behauptet wird, naja, es soll ja diese Ausweitung der Begrifflichkeiten, die soll es ja geben. Also, das hat ja dieser von der Nicht-Egal-Kampagne-Account da damals gemeint, wo dann hier der Dilger oder wie er heißt, der Juraprofessor dann denen gesagt hat, dass sich der Staat nicht gegen zulässige Meinungsäußerung zu richten hat. Das ist ja schon lange klar, aber das reicht denen ja nicht. Du weißt doch, Chris, wenn wir nicht spuren, dann kommt der Gesetzgeber. Das ist unvermeidlich. Das war der Spruch. Oh ja, das ist auch nochmal was zum Lachen eigentlich oder zum Weinen, je nachdem, was man so... Man denkt ja halt, die früher auf MTV zu meiner Zeit liefen da noch Videos, zu eurer Zeit glaube ich schon nicht mehr, also Musik. Heute läuft da ja nur noch Dreck drauf, unter anderem Lacey Green zum Beispiel, also wirklich grauenhafter Dreck. Und hier, die scheinen sich ja auch in Serienproduktionen mal zu versuchen und wir schauen uns jetzt einfach mal einen Trailer für eine von den Serien an. Ja, soll ich mit Ton machen oder ohne? Ja, bei 37 Sekunden, so viel Musik kann doch da gar nicht sein. Eigentlich nicht, ne. Students learn to push through boundaries. How to make an impact. And really leave a mark. Because here at Darlington, if you touch a girl without consent, we will f*** you up. Ja, mehr braucht man dazu eigentlich, würde ich sagen. Nee. Warte, vielleicht kommt da noch was. Warte, kommt nichts mehr eigentlich. Ja, Vollständigkeit halber. Ja, aber die Musik, das ist das ist noch Musik hier. Aber das Wichtigste ist halt eben das hier. Because here at Darlington, if you touch a girl without consent, we will f*** you up. Without consent, we will fuck you up. Und hier diese ganze tolle Gewalt hier von den Leuten. People of color. Sag mal, wieso sind diese Leute, diese Gruppen von Leuten so liberale halt immer so all-inclusive, aber wenn es dann um Gewalt geht, heißt es, Frauen sind die Opfer. Ich meine, okay, jetzt stell dir einfach vor, eine Frau greift eine andere Frau und okay, kommen die dann vorbei und zerschneiden dann die Frau oder ist das nur so eine männerorientierte Dienstleistung? Was ist, wenn ein Mann sich als Frau identifiziert? Verwirrt sie das nicht? Naja, if you touch a woman without consent, dann kommt die... Just assume my gender. Dann kommt die Lynchjustiz. Aber wisst ihr noch, als wir früher, also zu meiner Zeit gab es sogar noch so schwarz-weiße Astrid Lindgren-Filme und Fünf Freunde und das waren so die Leute, die wir nachmittags gesehen haben, wenn wir irgendwie Fernsehen geguckt haben. Wenn ich mir überlege, dass das heute eine Sendung ist, die sich an Teenager richtet, wo Selbstjustiz und Gewalt irgendwie gepredigt werden. Also ich meine, bei Batman redet man schon immer davon, also die Kritiker sagen ja, Batman wäre böse Faschistoid eigentlich und so. Aber das hier ist offen Faschistoid. Stech die Leute ab, die dir irgendwie, wenn dir deine beste Freundin sagt, der eine hat sie angefasst, dann stich ihn ab. Ja, aber auf der Feministen-Demo, auf der ich war, da haben die auch einfach schon ihre Ideologie überhaupt nicht irgendwie maskiert. Ja, die haben da so Sachen gesagt wie, ja, seid laut, seid so aufstoßend so und ja, das dürfen sie ja auch alles sein, aber bei Gewalt ist für mich auch, was macht ein Sender? Also gibt es da keine Leute mehr, die irgendwie das checken und sagen, hier, das könnte nach hinten losgehen? Vielleicht ist es alles nur ein Meme. Was ist, wenn wir den ersten Toten haben nach so einer Aktion? Ja, also ich erinnere nur an die Geschichte, über die wir von noch gar nicht als langer Zeit, ich glaube 3 Wochen oder 2 Wochen oder so geredet haben aus der Welt, da mit in Deutschland, wo die eine da irgendwie gesagt hat, der und der, den ich bei einer Dating-App kennengelernt habe, mit dem ich Sex hatte, der hat mich quasi vergewaltigt und wo die dann da losgerannt sind. Und die gefoltert haben. Irgendwie gefoltert haben, ja. Ja, aber also das ist ja auch, weißt du, bei D&D haben sie früher gesagt, das macht die Leute zu Satanisten oder Rollenspiele allgemein. Ne? Aber bei sowas kommen sie nicht drauf, dass das Nachahmungstäter haben könnte irgendwie. Also, dass der Weg von einem Rollenspiel an einem Tisch mit Würfeln auch noch ein bisschen weiter ist, bis du dir ein Schwert kaufst und irgendwie niederstichst, wovor sie dann anscheinend Angst hatten, ist der Weg deutlich weiter, den ein Kind machen muss von den Assoziationen. Oh, vielleicht kauft sich die nächste blauhaarige Dame einfach nach der ersten Folge ein Messer und denkt, das mache ich jetzt hier auch, so wie in Kick-Ass. Das ist ja noch näher. Das ist ja noch näher. Die Leute hier, die solche Clips machen, schreien auch im nächsten Atemzug davon, wie Werbung Kinder manipuliert und Frauen ein Bild gibt, ja. So, und mehr machen aber selbst solche Werbung. Das ist doch auch genau eben der Punkt, den du halt da meintest, weißt du? Nur halt wiederum so ein Widerspruch intern bei denen. Das ist einfach so diese Scheißbewegung, Alter, diese gesamte Richtung, die ist so nicht organisiert. Die haben einfach verschiedene Strömungen drin und keiner aus der Richtung, aus der Ecke, kritisiert die anderen in derselben Ecke. So, niemand. Es ist einfach... Mann. Aber es scheint echt keine Erwachsenen bei MTV zu geben. Das ist schon hart. Ja, wo sind die Leute, die normalerweise gegen Gewalt sind, ja, kritisieren das hier? Wo sind die Leute? Ich meine, wahrscheinlich gibt es die ja schon, aber so, dass die jetzt nicht im selben Atemzug auch noch gezeigt werden, halt kurz darauf, so, nö. Aber allein das schon, man sollte überhaupt keine Gewalt verherrlichen, in dem Sinne, dass man da hier, wenn du eine Frau ohne Erlaubnis anquatscht, dann stechen wir dich ab. Es wäre eine bessere Message, wie wenn du eine Frau anfasst, dann rufen wir die Polizei, ja. Ja, die 5 Freunde sind auch nie hingegangen und haben irgendwie den Dieb abgestochen, sondern die haben dann den Kommissar gerufen oder den Inspektor oder wen auch immer. Ja. 3 Fragezeichen haben es genauso gemacht. Warum können die Mädels es nicht auch so machen? So sollte man Leute erziehen, ihnen beibringen, wie, also wenn Fernsehen schon weiterbilden soll, dann sollte es über die Strukturen unserer Gesellschaft weiterbilden. Und die laufen nun mal nicht über Springmesser, sondern über Telefone. Ja. Das ist einfach so dämlich. Ja. Ach, der Herr Applebaum. Das ist eher so ein Abschluss, weil wir haben ja schon mal über das Thema das ein oder andere Mal gesprochen. Der Mann, der hat am Tor-Projekt mitgearbeitet und war dann ziemlich zentrale Figur und ist danach in so einen Shitstorm-Strudel geraten. Angebliche Vergewaltigung und angebliche sexuelle Belästigung etc. pp. Und es gab, wie das oft in so Fällen ist, auf einmal ganz zufällig gleichzeitig halt Leute aus dem Dickicht und haben gesagt, und mich hat er auch mal angegrapscht oder irgendwie zu was gezwungen. Aber ich weiß, bis heute ist eigentlich nicht klar, ob da wirklich was dran war. Oder bei vielen ist klar, dass nichts dran war. Das ist im Nachhinein rausgekommen, dass Leute halt Situationen völlig anders dargestellt haben, als sie Zeugen gesehen haben, etc. pp. Und hier, also das ist so ein bisschen, als würde man ein Abgesang auf einen Feind. Also man sagt so, ach ja, so schlimm war es ja alles gar nicht. Ja? Aber jetzt ist er ja verbrannt und eigentlich auch zu Recht, so ungefähr. Ganz merkwürdige Geschichte. Der Chaos Computer Club erklärt ihn zur unerwünschten Person. Jetzt sind wir chaotisch genug. An Applebaums Wohnung prangte plötzlich ein Graffito. Ein Vergewaltiger wohnt hier. An was erinnert mich das? Ah, na. Wir hatten Godwin heute schon ein, zweimal. Ja, und das Tor-Ding haben sie ihn auch rausgedrängt, halt, so wie es aussieht. Ne? Das ist schon krass, wie das Leben von Menschen zerstört werden kann durch das Verbreiten von Fehlinformationen. Und dann dieselben Leute dann auch noch sagen, ja, hier, Fake News sind nicht gut und so. Ja, ja, außer wir sagen das, was die Wahrheit ist. Ne, dann ist ja okay. Kann man doch gleich eine Partei an die Macht haben und alle anderen Parteien verbieten. Ja, super. Mann. In einer Nacht Mitte September 2015 bei einem Abendessen in Berlin diskutieren einige seiner Gegner, wie Applebaum entsorgt werden kann, wenn der Tor nicht freiwillig verlässt. Eine der anwesenden Frauen soll gesagt haben, wie können wir Jake töten? Toll. Sehr friedlich. Progressiv. Ja. Zukunftsschreitend. Ja, keine Ahnung. Ey. Es wird gesagt, er habe manipulative Kräfte. Ja, also ich finde, ich werde aus dem Artikel halt irgendwie auch wirklich, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, nicht so richtig schlau. Aber was sicher ist, ist, dass der Applebaum vernichtet ist. Also egal, was jetzt am Ende an den Vorwürfen gestimmt hat oder nicht. Das Fazit ist wohl richtig. Transformative Justiz. Ja. Gerechtigkeit nicht durch Justizsysteme, sondern durch das gemeinsame Verbessern der Bedingungen in einer Gemeinschaft. Frau Staatsratsvorsitzende. Das ist echt, die werden echt, die haben. Teils feministisch inspirierte Idee. Folgt Erfahrung, dass Frauen, die sexuelle Übergriffe geltend machen wollen, vor Gericht kaum eine Chance haben. Ja, weil die Dunkelziffer nicht leicht in Verurteilung ist. Im Laufe dieser Recherche ändert sich ihre Version der Geschichte. Hups. Ja, toll. Es war einvernehmlich in der Form, dass ich nie Nein gesagt hätte, aber nur, weil er mich klein bekommen hat, indem er mich immer und immer und immer wieder fragte, auch indem er mich demütigte und einen Feigling nannte. Okay, und deswegen habe ich mit ihm geschlafen, weil er mich einen Feigling nannte, oder was? Wer bin ich? Der Präsident Garrison oder was? Eieiei. Ja, ich hätte in diesem Beitrag, hier steht auch wieder nichts drin über die ganzen Anschuldigungen, die falsch gewesen sind in letzter Zeit. Oder über diese tollen Social Justice Tribunale oder das ganze Zeug. Ja, das fehlt halt so ein bisschen, dass die Kamera da mal zurückziehen und gucken, was das große Bild ergibt. Ja, also also es ist, da wird nochmal ein bisschen beleuchtet, dass es wohl auch eine persönliche Intrige war von einem Mädel, dass sich halt im Endeffekt die Leitung vom Tor-Projekt dann unter die Nägel gerissen hat. Ja. Also es wird dann fast schon nur Spionage-Thriller über manche Strecken. Aber am Ende steht er halt da, also die beiden, die ihn geschasst haben, bekleiden heute wichtige Positionen bei Thor. Und die Chefin des Unternehmens hat am 27. Juli mitgeteilt, die Entlassung wäre auf sexuell aggressives, unerwünschtes Verhalten zurückgeführt worden. Von Vergewaltigungsvorwürfen ist in diesem Statement keine Rede. Also sind die wahrscheinlich alle nicht haltbar gewesen, nehme ich an. Sonst hätte man das, wenn man ihn eh noch treten will, schon mal reingeschrieben. Hier auch schön, das ist auch noch ein schönes Detail, dass der Chaos Computer Club ihm beinahe eine Bühne gegeben hätte, um sich zu verteidigen, aber die Idee wird schnell verworfen. Oh, Mann, das ist doch einfach... Ja, traurig. Man können die Leute den Kerl nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ja, das ist mal wieder ein Link von mir. Hier ist ein Meinungsbeitrag von diesem Rudolf Steinberg, der sich hier darüber aufregt, dass sich die CDU über den politischen Islam aufregt. Oder die CSU vielmehr. Wichtiger Unterschied. Die haben ja hier so ein Papier verabschiedet auf ihrem Parteitag, diesen Leitantrag, dass sie sich halt eben damit auseinandersetzen wollen, dass der politische Islam, der so bezeichnete, in Deutschland nicht Fuß fassen kann. Und da geht es dann unter anderem auch über so Sachen wie die DTIP. Und das wird hier kritisiert von diesem Autor, der halt eben meint, die CSU hält den politischen Islam für die größte aktuelle Herausforderung, doch statt Vorurteile gegen Muslime in Deutschland zu schwören, sollten Politiker das Toleranzbetrieb stärken, wie auch immer das gehen soll. Und das ist halt eben der Beitrag. Also ja, so nach dem Motto, ja, es mag ja sein, dass das irgendwie ein Problem ist, politischer Islam, aber man kann ja jetzt nicht gegen die DTIP und sowas und gegen die Türkei was sagen, weil das ist nicht, passt nicht zusammen oder so. Wenn Leute den Islam so sehr lieben, dann sollen sie ihrer Liebe nachgehen und in ein islamisches Land einwandern. Das ist einfach so toll geschrieben, ja, hier der Islam und so, aus einem Land, in dem der Islam nicht weit verbreitet war. Ja, toll, du hast hier halt die Sicherheit, darüber zu schreiben, aber versuch das mal zu verbreiten in einem Land, in dem der Islam eine Vormachtstellung hat und in der Christen getötet werden, weil sie Christen sind, oder in dem Muslime dann sagen, ja, wenn ich einen Atheisten sehe, dann steche ich ihn ab. Ja? So. Komm, Tiger, und stärk mein Toleranzprinzip. Ja, genau. Stärk. Da steht in diesem Leitartikel, dass gelebte Toleranz ist, der da abgelehnt wird durch den politischen Islam, und dagegenüber sollte man dann nicht tolerant sein, was diesem Gastautor hier scheinbar, was der für einen Widerspruch hält. Ich ehrlich gesagt nicht. Also Moment, heißt es, dass wenn man nicht tolerant gegenüber dem Islam ist, man mit keiner Toleranz begegnet wird, obwohl dann auch gesagt wird, dass ja keine Toleranz etwas Schlechtes ist, aber wenn, wie gesagt, man das als Reaktion macht, ist es ja okay, oder? Wenn man den keine Toleranz gibt für Leute, die den Islam nicht tolerieren, dann ist das okay. Aber wenn jemand keine Toleranz für den Islam hat... Er will, dass der Islam toleriert wird. Und die CSU sagt halt eben, es gibt halt auch den politischen Islam, der dem, was wir unter Toleranz verstehen, halt eben nicht anhängt. Und dass man die deswegen nicht tolerieren muss. Und das hält der Herr hier für so nach dem Motto, ja, habt ihr aber nicht nachgedacht, das widerspricht sich doch. Aber finde ich nicht. Ja. Krass. Der Orehov hat es fast schon verraten. Vorhin. Ja. FBI hat die Akten zu Gamergate geschlossen und ein besonders findiger Amerikaner hat daraufhin oder nee, der hat schon während die Ermittlungen liefen, hat er schon einen sogenannten Freedom of Information Act Antrag ausgefüllt. Das heißt, er hätte gerne nach Beendigung der Ermittlungsarbeiten die Papiere, die dazu gehören, die halt freigegeben sind für den Bürger, um sich ein Bild zu machen. Und man glaubt es kaum, das FBI hat ihm auch die anonymisierten kompletten Ermittlungsergebnisse des FBI zu Gamergate zugesendet, offensichtlich. Krass. Und ja, um das kurz zu halten, weil ich denke, darüber können wir auf jeden Fall nochmal ein extra Video oder ein extra Stream machen, aber die gute Nachricht ist, also sie haben nichts gefunden. Also keine Gamergater, die sie verknacken konnten, weil die Anita Sarkeesian Dickpics geschickt haben oder Bombendrohungen. Und einiges von dem Material liest sich echt großartig, unter anderem eine Massakerdrohung für die Uni in Utah, glaube ich, wo die Sarkeesian sprechen wollte, wo jemand von over 9000 Bombs are on the compound. Ja, ja, ja. Und also wirklich so Sachen, wo jeder drauf guckt und sagt, ja, das ist ein Kack-Troll, da sind ungefähr 13 Memes in dem Text drin und es ist so credible, 9000 Bomben, ja, Frau Sarkeesian, ist okay. Es waren auch sehr widersprüchliche Sachen dabei, wie die Polizei schreibt eine Mail zurück, so, sie haben mir hier diese Nummer gegeben, die sie angeblich bedroht hat, lieber Teilnehmer, also das ist ja alles anonymisiert, aber nehmen wir mal an, der Teilnehmer heißt wie oder wo oder Brian Wo, sagen wir mal. Und hier ist es aber so, dass sie mit der Nummer, die sie da angeblich bedroht hat, in den letzten Wochen mehrere lange Konversationen geführt haben. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob die zu doof sind, einen False Flag zu machen bei Anti-Gamergate oder ob sie es einfach nicht besser wussten, aber offensichtlich hat irgendjemand sich von einem Kumpel einen Drohanruf schicken lassen und den dann abgegeben bei der Polizei. Ja, und das kann man sich das nicht erklären. Außerdem haben die sich auch die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass die Leute pausenlos mit der Presse sprechen und nicht mit dem FBI, weil sie wieder angeblich wieder irgendwelche Drohungen gekriegt haben. Mhm. Und teilweise wird halt auch benannt, wo man diese Drohungen vermutet hat, nämlich irgendwo bei Something Awful oder bei diesem Baphomet-Board und so ein Kram, also halt eben nicht bei Gamergate. Ich habe ja mal stellvertretend für all diese New Games-Journalisten in Deutschland unseren Herrn Kogel gefragt, wie er jetzt dazu steht, da vielleicht drüber zu berichten. Und ich habe das wohl in einer zu schnippischen Weise getan. Ich habe nämlich angefügt, ich denke eher nicht. Weil das sind ja nun mal Beweise. Also da haben wir jetzt eisenharte Beweise, dass selbst das FBI konnte nicht feststellen, dass wir irgendwo einen Untergrundbunker haben, indem wir die Patriarchatskarten drucken und Sprengstoff horten und so. Also es ist eine ziemliche Entlastung, was in diesen Papieren drin steht. Aber darüber wird nicht berichtet. Im Gegenteil, ich bin angeforzt worden, ich würde ihn mit Zeug bombardieren und passiv, aggressiv, dumm anmachen etc. pp. Also ich glaube, der New Games Journalism wird das genauso wenig zur Kenntnis nehmen wie die Con-Leaks, weil was nicht ins Narrativ passt, wollen wir hier nicht haben. Ja. Also, ich würde so gerne diesem We Hunted the Mammals die Geschichte unterschieben, dass Herr Kogel angeblich der Anführer der MIA in Deutschland ist. Das wäre Foto schon, und so, ja, das wäre schon eine coole Sache. Ja. Aber das, wie gesagt, nur wenn ihr da mehr zu lesen wollt, es gab einen schönen Hashtag, oder gibt es immer noch, der ist Gamergate FOIA, Freedom of Information Act, Gamergate FOIA, und da gibt es jede Menge schöne Bilder und Ausschnitte zum selber lachen. Und vielleicht, wie gesagt, machen wir dazu nochmal was, wir sind ja eher am gucken, dass wir vielleicht Gamergate News oder Gamergate bezogene Sachen mal noch was. Vor allem, es ist ja eigentlich schon für die Leute, die vorher bei Gamergate waren, großteils auch vorbei. Die haben sich dann, soweit ich mitbekommen habe, dann auch mal aufgespalten gehabt. Und die einen sind jetzt bei 8chan, die anderen haben einfach aufgehört. Weißt du, für viele Leute wurde es halt langweilig, weißt du. Aber dass jetzt auch halt Gamergate wieder reingebracht wird aus der Ecke vom Feminismus, dass der sich jetzt merkt, aha, okay, da können wir, das ist unsere neue Trommel, ja. Das ist halt eben das, die führen halt immer einfach das weiter, was sie selbst nicht mögen, was halt total schizophren ist. You don't understand. Gamergate is still there. It evolved. It's now called the Weltraumaffen. Or a thousand other names. Also es, die Netzwerke bleiben ja bestehen. Die Verbindungen, die Twitter oder wie auch immer. Also, ja, also man muss sich auch mal vor Augen führen, ne, welche Kreis das gezogen hat. Jetzt steht in jeder scheiß Hate Speech Broschüre der Name Gamergate drin. Und ja. Es hat ja sogar der Anton Hofreiter bei Hard Aber Fair damals diese Andeutung gemacht, von wegen, da war eine weibliche Spieleentwicklerin und die Leute haben mir böse Anschuldigungen da irgendwie gegeben. Kotaku in Action hat 73.300 Abonnenten immer noch und die Zahl steigt immer weiter. Also Gamergate ist nur so lange vorbei. Das ist wie, ich habe gestern einen ganz schrecklichen japanischen Science-Fiction-Film namens Terraform Mars gesehen. Ging es kurz gesagt darum, dass Kakerlaken auf dem Mars waren, um den zu terraformen, weil die ja schwarz sind und das Sonnenlicht und so. Und die haben sich dann in andere Viecher entwickelt und die Japaner haben ein Raumschiff hingeschickt mit Strafgefangenen. Die bekamen aber vorher Insekten-DNA. Und konnten dann mit ihren super Insektenkräften die Kakerlaken da bekämpfen irgendwie. Das, ja. Und du meinst, das Gamergate werden die Japaner oder die Kakerlaken? Das musst du jetzt nochmal klarstellen. Gamergate. Ah, das ist alles so irrsinnig. Wie kann man nur so verbrettert sein und selbst nach einem FBI-Leak sozusagen, ist ja kein Leak, aber immer noch so einen Scheißdreck behaupten. Naja, weil das, wie gesagt, eine Trommel ist und nur weil du sagst, dass die Trommel Löcher drin hat, heißt es nicht, dass man sie nicht schlagen kann und dann Geräusche damit erzeugen. Also. Ach, diese russische Poesie. Ja, tolle Sache. Trommel mit Löchern ohne Fehler einfach schlagen, die Trommel Holz von Trommel. Macht Geräusche. Fand ich jetzt in der Übersetzung fast noch stärker. Ja, das ist hier auch, das habe ich zur Auflockerung eingestreut. Das ist kein Artikel, den man lesen muss, aber man muss die Schlagzeile lesen, um sich das einfach mal durch den Kopf gehen lassen, dass irgendwo jemand sitzt, der das geschrieben hat. Ja. Ist traurig. Also ich finde es traurig, wenn Menschen ihren Sexualtrieb verlieren, weil der falsche Präsident gewählt wurde. Ja, aber nicht, wenn solche Menschen das tun. Nein, hör mal, das ist doch eigentlich was Gutes, denn diese Leute sortieren sich schon selbst aus. Nicht fortpflanzen, Stephanie Lan. Außerdem steht hier oben Soho-ish. Ja. Aber auch das Foto ist geil. In Deutschland würdest du sofort einen Shitstorm am Arsch haben bei dem Foto. Das ist eine weiße Frau, die einem südländischen Mann die Hand zeigt. Die ja. Sieht vor allen Dingen so ein bisschen so aus wie Gina Lisa. Spring the hand. Talk to the hand. Talk to the hand, ja. Und das ist die Frau Land, hier ist immer ein deutscher Name, ne? Also. Ich meine, wenn dein Sexualtrieb, dein Desire to look for a partner, ja, da komplett zerstört wird, weil jemand politisch irgendwie eine Position erreicht, ne, dann sagt das mehr darüber aus, wie fragil dein Desire überhaupt ist. Ja, ich sag nur, I can't even. I can't even. Ja, und all ihr Götzendiener da draußen, den ihr den antisemitischen Hassgott Keck anbetet, ne? Denkt dran. Keck. Die Alt-Right hat ihn geschaffen und er ist nur ein Mittel der Alt-Right. Keck lacht wahrscheinlich irgendwo Kecks. Auf seinem Berg, in seinem Tempel und lacht und lacht und lacht. Also nach dem Pepe, also Kurzfassung ist, nachdem Pepe ja schon als rechts und ganz schrecklich geoutet worden ist, ist jetzt auch Keck. Und sie weisen extra darauf hin, dass sie nicht die Leute meinen, die Keck im Sinne von LOL verwenden, sondern nur diesen schrecklichen, bitterbösen, antisemitischen Gott, wobei sie auch noch das herleiten, so nach dem Motto, Keck wird ja meist so ägyptisch dargestellt, dass das halt ein antisemitisches Chiffre dafür ist, dass er halt, weil die Ägypter ja bekannterweise die Juden in die Sklaverei geführt haben und so. Also, das ist wieder wie mit dem Fahrradrahmen. Bei jedem Bezug kann ich irgendwas finden, dass das antisemitisch oder sonst wie gemeint sein könnte, wenn ich nur lang genug danach grabe. Ja. Ja, kick. Also nicht mehr lachen, sonst seid ihr Antisemiten. Ja, das ist so wieder mal so ein Zufallsfund von mir. Ich bin ja nicht so ein Black- oder Death-Metal-Fan. Grundsätzlich, Musik sollte so sein, wie die Leute sie hören wollen. Und wenn die einen dabei irgendwie von Satan singen und einen Kopf schütteln wollen, ist mir das auch gleich. Es geht um ein Metal-Festival in Norwegen. Da ist ja diese ganze Geschichte passiert in den 90ern mit diesem Varg Vikernes, der die Kirchen angezündet hat und auch einen seiner Kumpels getötet und so. Aber da daraus diese ganze Black- und Death-Metal-Szene in Skandinavien, da ist das ja eigentlich auch großenteils in den letzten Jahrzehnten verortet gewesen. Die ist halt ziemlich stark. Und es gibt da halt auch Festivals wie dieses Blasfest in Bergen. Und die hatten eine französische Band unter Vertrag, die heißt Pest Noir, Schwarze Pest. Und man, also der Artikel ist super, weil er stellt auf der einen Seite dar, dass der Typ, der im Endeffekt der Frontmann von Schwarze Pest ist, ein verschissener Nazi, ein Vollidiot und ein Arschloch. Also den würde ich auf meinem Festival auch nicht haben wollen. Aber der andere Typ, der hier die Hauptrolle spielt, ist der Social Justice Warrior, der angefangen hat, ihn und also diesen Veranstalter unter Druck zu setzen, die Band abzusetzen. Das hat den Veranstalter erstmal den Headliner gekostet, nämlich Napalm Death, die gesagt haben, was, das sind Nazis, dann treten wir nicht auf. Beziehungsweise gesagt haben, ihr könnt die rausschmeißen, dann treten wir auf, wenn ihr das nicht tut. Und die haben halt gesagt, nee, also wenn wir damit anfangen, dann hören wir nicht mehr auf bei so einem kontroversen Thema. Also, dann sind Napalm Death abgesprungen, dann hat der Typ aber nicht genug gehabt, hat alle anderen Bands angeschrieben, hat alle Hotels angeschrieben, hat die Veranstaltungsort angeschrieben und am Ende war es so, dass sie diese Band kicken mussten. Hm. Jetzt ist es aber so, dass die ganze Black- und Death-Metal-Szene sagt, du Arschloch, warum bist du denn eingeknickt? Ja? Lasst uns mal den Namen Pest Noir als neues Synonym für Antifa populär machen. Das klingt schon weltlich und so weltbürgerlich. Und das Tolle ist, dass der Typ auch diesen Typ wirklich für einen Eck. Von daher können sie auch die Schwarze Pest heißen. Der Typ hat diesen Social Justice Warrior auch wirklich ans Rohr gekriegt oder per E-Mail halt befragt, auch zu seinen Motiven. Und der hat auch, das hat nämlich der Olaf Hoff ja vorhin auch schon gesagt, so die Antifa, die darf auch Gewalt anwenden. Na klar, es geht doch gegen die Richtigen. Hm? Ah ja, das meinte auch dieser Antifa-Typ auf der Feministen-Demo so, ja, wenn da die Polizei da steht und nichts macht. Mhm. Ich mir auch so, ja, aber Faschismus ist nicht etwas, was nur so ein linkes Mittel ist. Das ist einfach nur ein Mittel. Das kann jeder sein, links oder rechts. Und wenn ihr sagt, ihr seid antifaschistisch und dann selbst faschistische Mittel verwendet, um Antifaschismus weiterzutreiben, dann streitet sich doch schon irgendwie jede Faser meines Wesens einfach. Ja, aber er hat dann auch, also der Verfasser ist echt klasse, der Typ hat dann argumentiert, ja, diese Pest Noir würden auch halt Waffen etc. pp. Verwenden für ihre Darstellungen und Nazi-Runen und was weiß ich. Und es gibt extra hier, das ist der Ableger der französischen Antifa, die nur gegen diese Band kämpfen und so weiter und so fort. Boykottieren, hast du nicht gesehen. Ja. Also, und er hat ihn dann gefragt, ja, aber was ist mit der Antifa? Die ist doch auch, die hat doch auch Messer, Steine, Dingens, das verherrlichen die doch auch. Ja, das ist aber was anderes. Ja. Das ist was anderes. Und das ist ja fürs Gute. Ja, ich meine, links ist ja nicht rechts, ja. Ich meine, wie gesagt, also der Artikel ist da fair. Der Typ ist ein Nazi, der ist ein Idiot und ich würde ihn nicht auf meinem Konzert haben wollen. Ja. Aber da. Was das Fazit ist, ist, dass sie wahrscheinlich das Festival zerstört haben. Ja? Weil der Headliner dieses Jahr fehlt. Außerdem hatten sie jede Menge Stress mit ihren Veranstaltern, ihren Hotels, allen möglichen. Wer weiß, ob die nächstes Jahr den Dreck nochmal mitmachen wollen. Ja, weißt du, das unterm Strich bleibt ein Musikfestival in Bergen weniger wahrscheinlich. Ja, wirklich, das artet halt in die Richtung davon aus, dass die es nicht mögen, denn deswegen darf es keiner mögen, weil wenn die es nicht mögen, haben sie ja den moralischen Hochgrund und so und sind die Besseren. Ich meine, es geht sich um fucking Musik, okay? Ja, das finde ich halt so traurig, deswegen habe ich den Artikel dann auch im Endeffekt noch in letzter Minute auf die Liste gesetzt, weil ich das so ein gutes Beispiel dafür finde, wie halt sowas auch am, nicht nur, wenn man jetzt vom großen Ding spricht, wie Gamerkultur oder so, aber direkt am Boden, da wo die Pflänzchen wachsen, da vernichtet dieses Scheißzeug schon die keimenden Sachen. Das ist richtig gefährlich. Ja. Weil es wird sich in jedem Scheißdorf werden sich drei Leute finden, die sich für besser halten als der Rest. Und dann müssen wir wirklich den Maibaum noch aufstellen. Das ist doch ein phallisches Symbol jedes Jahr und so, weißt du? So eine Scheiße wird passieren. Wie es jetzt schon passiert mit dem Ganzen, da sind ja jetzt ja auch wieder jede Menge Schlagzeilen. Hier kein Weihnachtslied, da kein Weihnachtsbaum. Hier aus Rücksicht das, hier aus Rücksicht das. Es ist halt einfach traurig. Es ist wirklich traurig. Dass man dadurch, ich meine, die Leute können doch nicht wirklich meinen, für eine offene und faire Welt zu sein, okay? Wenn sie doch das Unfaire sind. Und wer reguliert denn die Antifa? Sie reguliert sich nicht selbst. Wie gesagt, da habe ich ja mal ein kurzes Gespräch mit Jutta Ditfurth drüber geführt, wo ich meinte, wer soll denn entscheiden, wer Nazi ist dann und wer nicht? Und Frau Ditfurth und habe dann noch die Antifa oder wer dazu geschrieben aus Spaß. Und Frau Ditfurth meinte, die Antifa wären die einzigen, die dazu befähigt sind. Kurz darauf bin ich von ihr geblockt worden. Glücklicherweise. Toll. Toll. Puh. Super. Naja. Es ist halt wirklich traurig, Mann. The self-appointed enemies of the far right. Ist das nicht immer das deutsche, die deutsche Beschriftung hier, antifaschistische Aktion auf diesen Dingern, egal wo die hier rumrennen? Das kann schon gut sein. Vielleicht gibt es die nur in Deutschland zu kaufen und die Leute bestellen die sich alle hier. German Anti-Fascist Organization, okay. Ah, geil, was sie sich da für eine Legende geschrieben haben. Has its roots in the German Communist Party in 1932 was dissolved by the... Ja, die Communist Party, ihr Deppen, aber doch nicht die Antifa. Als wenn damals schon irgendwelche Trolle in irgendwelchen schwarzen Hoodies rumgelaufen und Molotows geworfen hätten. Ich meine, das ist doch einfach, eigentlich einfach nur so eine Entzugserscheinung von einer Bewegung, die keinen Grund hat zu existieren. Die versucht sich an irgendwas zu klammern und in dem Fall ist es das Internet. Und das Internet kann man wirklich ausmelken bis zum geht nicht mehr. Je weiter du dich auf deinen extremistischen Standpunkt zurückziehen musst, weil dir die Mitte entgegenkommt, umso wilder wirst du um dich beißen, weil du merkst, dass du langsam wirklich nutzlos wirst. Ja, das ist im Christentum zum Beispiel. Rechts wie links gerade und deswegen beißen die um sich wie das Tiere in Ecken Nummer 2. Das ist halt echt wie im Christentum, wo das Argument mit dem Gott der Löcher verwendet wird. Ja. Genau, Gott der Lücken, genau. So, ja, aber die Evolution kann das und das nicht erklären und die Wissenschaft kann das und das nicht erklären. Und dann können sie es und dann heißt es so, aber dann das und das. Ja, toll, dann super, aber das ist doch komplett wertlos. So, du wirst halt immer widersprochen. Oder dann auf irgendeine andere Form halt nicht zufriedengestellt. Dann ändert man seine Position. Meine Fresse, ist doch nicht so schwer, Alter. Das ist aus dem Sydney Morning Herald, dieses Ding. In Australien rennen die da mit einer deutschen Fahne durch die Gegend und halten sich für die besseren Menschen. Ja, die genau wie bei uns. Hat das geschafft, was Hitler nicht hingekriegt hat. Die ganze Welt ist vereint. Ich meine, so ein Massengruppendenken haben die ja schon. Also von daher. Oh. Ja. Nah. Okay, dann wollen wir langsam zum Ende kommen. Ja, wir sind echt heute. Heute haben wir euch hart geschunden hier. 3:20. Aber wir waren ja auch nur zu dritt. Wir mussten hier einiges stemmen. Ich war der Marsaffe unter dem Gruppenaccount heute. Bei mir waren der Orehoff. Ja, hi, jo. Und der Chris. Guten Abend. Und wir verabschieden uns jetzt von euch. Und jo, danke fürs Zuhören. So Leute, die von Anfang bis Ende da geblieben sind, ey, danke sehr. Danke. Das freut halt echt schon, wie das mit dem Kanal hier so abgeht. Und es ist nur möglich, weil Leute halt zuschauen und Interesse haben. Deswegen, ja, würde ich mal so Danke sagen für. Jo. Dann gute Nacht, ihr Prinzen von Neuengland.